gefunden. Die Kira. Ah, super, das Mailcaster, hervorragend. Dann hi, hallo hier im dicken Engel. Was ist denn das jetzt? Jetzt ist aber schön laut. Hi. So, jetzt haben alle, die aufnehmen wollen, haben jetzt angefangen aufzunehmen. Das ist gut. Hi, hallo hier im dicken Engel. Zum 10. und 11. UFO-Grillen 2014-2 sozusagen. Ich habe hier die Laura Dornheim und den Martin Klim. Die Laura möchte gern politische Geschäftsführerin werden und der Martin politischer Geschäftsführer oder stellvertretender politischer Geschäftsführer. Und ich bin seit 10 Minuten auch noch als Stellvertreter Polgef drin. Ah, gut. Und das ist jetzt ein Erstlingswerk, zwei Leute gleichzeitig. Und das funktioniert jetzt, glaube ich, gut, weil wir auch im Podcast und nur beim Zuhören immer sehr, sehr gut Stimmen unterscheiden können. Deswegen kann man das mal versuchen. Ich habe mir folgenden Befragungsmodus ausgedacht. Ich führe das Gespräch ganz normal, so wie wir es aus den vorhergehenden Befragungen kennen, und stelle die Fragen immer abwechselnd an die beiden Kandidaten. Und wenn ein Kandidat etwas gesagt hat, dann kann der andere sich dazu äußern, ob er auch der genau dasselbe so gesagt hätte und dann ist irgendwie gut, oder ob er eine dediziert andere Meinung hat. Und auf die Art kriegen wir das dann hin. Und bei der nächsten Frage wechselt sozusagen die erste Antwort. Und euch würde ich bitten, im Fragepad dann, wenn ihr entweder die Laura oder den Martin speziell befragen wollt, mit irgendetwas das zu kennzeichnen. Ansonsten würden diese Fragen auch nach diesem Muster passieren. Und wir versuchen es da einfach mal so. Mal gucken, wie das kommt. Ich habe eine kleine doofe Anmerkung. Ich habe heute irgendwie den ganzen Tag Probleme beim Netz und habe dich jetzt schon ein paar Mal, ein paar Sekunden nicht gehört. Bitte im Voraus für Entschuldigung, falls das irgendwie zu Störungen oder was auch immer führen sollte. Ich hoffe, es geht möglichst reibungslos. Hoffen wir es mal. Ansonsten einfach mal kurz nachfragen oder sowas. Wir hatten da schon ganz, ganz schlimme Sachen hier in dieser Reihe und das war auch ganz lustig nachher. Laura und Martin, ich würde euch bitten, euch zunächst mal ganz kurz selbst vorzustellen, so im Zeitraum eine Minute, ein paar persönliche Punkte über euch zu sagen und dann gehen wir mitten in die Themen. Achso, erste Frage natürlich an Laura. Ich wollte gerade an Martin, weil ich immer Ladies First machen musste, aber ich kann noch was sagen. Ja, hallo, einen herzlichen guten Abend. Freue mich sehr, dass ihr so zahlreich da seid. Ich bin Laura Dornheim, im Internet, in Piratenkreisen auch unter Schwarzblond bekannt. Zu meiner Person. Ich bin stolze 30 mittlerweile, habe irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert, relativ lange als Strategieberaterin gearbeitet. Mittlerweile arbeite ich in einer kleineren Beratung, die, ich sage immer ganz plump, Internetberatung macht. Wir bringen großen Konzernen bei, wie das mit dem Internet funktioniert. Genauso wie wir als Piraten der großen Politik beibringen, wie das mit dem Internet funktioniert. Ich war als Piratin unter anderem Kandidatin für die Bundestagswahl letztes Jahr. Bin in Berlin aktiv im Wesentlichen, obwohl ich eigentlich aus München komme, deswegen auch ein paar Stellen habe. Inhaltlich habe ich mich im Wesentlichen mit geschlechterpolitischen Themen beschäftigt. Damit bin ich in die Partei sehr schnell sehr tief reingerutscht und dann aber mit dem, was ich eigentlich, sagen wir mal, gelernt habe, nämlich dem Thema Wirtschaft und habe zusammen mit einem großartigen kleinen Team den Entwurf für das erste Wirtschaftsgrundsatzprogramm, das wir in Bochum großteils verabschiedet haben, geschrieben. Ansonsten, Name ist Programm, höhö, dann, wer mich jemals gesehen hat, weiß, woher der Nickname kommt. Ich habe ein großes farbliches Faible. Ich glaube, das reicht an privaten Informationen. Laura Martin. Ja, hallo, auch von mir. Also ich freue mich natürlich auch, dass hier viele Leute da sind. Ja, mein Name ist Martin Klim, im Internet einfach Klim, weil das ist mein Name und der ist in der Regel noch frei. Ich bin seit 2010 bei der Piratenpartei, bin dann 2011, vor jetzt 3 Jahren und 2 Monaten zum Stadtverordneten in die Stadtverordnetenversammlung Frankfurt für die Piratenpartei gewählt worden. Bin da gerade noch Fraktionsvorsitzender. Wir rotieren allerdings alle 20 Monate, weil die Wahlperiode 5 Jahre dauert und wir nach einem Drittel der Zeit rotieren, weil wir 3 Leute in der Fraktion sind. Einige Leute werden mich vielleicht noch kennen von der Vorstellung zur Europakandidatur, wo ich letztlich auf Platz 11 gelandet bin. Macht aber nichts. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Leute von uns reinkommen. Aber die Julia, was ich jetzt die letzten Tage gesehen habe, hat das sehr gut gemacht. Diese Kandidatur hat mir insofern was gebracht. Also ich bin es gewohnt, seit 3 Jahren halt eben hier im Stadtparlament zu agieren. Halt in jeder Sitzung mehrere Reden in der Regel, die auch nachzulesen sind. Aber durch die Europakandidatur hat sich das Themenspektrum nochmal erweitert. Und es waren manchmal auch Veranstaltungen dabei, die nun sehr spezifisch waren, also zum Beispiel Thema Elektromobilität in Potsdam. Und das fand ich dann ganz interessant. Da habe ich mich erstmal schlau gemacht bei Einheimischen, wie es denn so in Brandenburg aussieht, aber gleichzeitig eben auch in das Thema Elektromobilität eingelesen und geschaut, was für unsere verschiedenen Programme dazu sagen. Mein Schwerpunkt bei der Piratenpartei, würde ich sagen, ist grob Menschenrechte. Und bewusst Menschenrechte, nicht nur Grundrechte oder Bürgerrechte, sondern eben das volle Spektrum inklusive der sozialen Menschenrechte. In der politischen Arbeit, meine Schwerpunkte sind eigentlich so Bildung, Teilhabe, Kultur, Inklusion, Informationsfreiheit, Open Data, E-Government. Ja, was ich noch nicht gesagt habe, beruflich bin ich Webentwickler. Ich mache das seit 16 Jahren hauptberuflich. Davor war ich Rettungsassistent beim Roten Kreuz. Ich habe auch mal Medizin studiert und abgebrochen. Ich war auch mal freier Redakteur bei Prinz und bei der Frankfurter Rundschau habe ich mal verschiedene kleine Artikel geschrieben, aber das ist lange, lange her. Ja, und jetzt bin ich freiberuflich Webentwickler und mache große Websites. Dankeschön. Ich stelle traditionell zuerst die Frage, ihr wollt da Vorstand werden in der Piratenpartei in einer schwierigen Zeit. Viele denken, Piraten liegen irgendwie am Boden und Vorstand werden ist sowieso irgendwie schöner als Vorstand sein, weil direkt man Vorstand ist, ist man sofort der Feind und wird gedisst oder so. Und das alles, das gibt sich ja selbst in normalen Zeiten keiner aus Spaß. Ihr müsst irgendwas mit der Piratenpartei vorhaben, ihr müsst ein Projekt haben, was ihr machen möchtet und ich möchte herausfinden, was das für ein Projekt ist. Martin, vielleicht fängst du damit an. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, also es ist keine einfache Zeit momentan. Und ich denke, wo wir mal weg müssen davon, ist diese Bauchnabelschau. Also uns immer nur mit uns selbst zu beschäftigen. Denn wir machen bereits echt gute politische Arbeit in 4 Landesparlamenten und mit 400 Mandaten in Kommunalparlamenten inzwischen und jetzt auch mit der Julia Reda im Europaparlament, die jetzt auch sogar stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen und Europäische Freie Allianz geworden ist. Und ich denke, diese gute Arbeit müssen wir mehr herausstellen. Wir haben es zum Beispiel bei den Linken gesehen, die hatten immer wieder Streit im Vorstand, das hat sie gleich mal 2% gekostet. Und das heißt, also, ja, momentan fängt es bei den Linken gerade wieder an. Ich glaube also, der Streit insbesondere im Bundesvorstand hat uns sehr geschadet. Wir müssen aber insgesamt lernen, inhaltlich politisch zu arbeiten und die Dinge, die wir dort politisch machen, besser herauszuarbeiten. Wenn wir andere Leute kritisieren, dann sollten wir uns fokussieren auf den politischen Gegner in den anderen Parteien, insbesondere in der jeweiligen Regierungskoalition, und eben nicht uns an den eigenen Leuten vornehmlich abarbeiten. Ich denke, es ist auch mit Kernthemen oder nicht. Es ist nach wie vor ein Bedarf da für die Piratenpartei. Zwar, wir haben es gesehen am Thema Snowden und Netzneutralität, zwar ist dieses Thema bei vielen anderen Parteien inzwischen auch angekommen. Und wenn Sigmar Gabriel sich zu Snowden äußert, dann möchte halt niemand mehr die Piraten dazu hören, weil wir einfach nicht relevant dazu sind. Aber ich denke, wenn ich mir ansehe, wo wir bei den letzten Wahlen immer Wählerstimmen abgenommen haben, dann war das vornehmlich, also ich kann es in Frankfurt mit Sicherheit sagen, dann war das bei den Grünen, bei der SPD und bei den Linken. Wir haben also ein eher junges, urbanes Wählerpotenzial, und ich denke, dort können wir als Piraten auch sehr authentisch sein, denn Wir kennen uns mit der prekären Situation von dieser Generation aus. Also wir haben diese Generation Praktikum selbst am eigenen Leib erlebt. Wir arbeiten teilweise in prekären Beschäftigungen. Wir wissen, was Scheinselbstständigkeit ist oder eben die Probleme, wenn man selbstständig ist, erlebe ich gerade am eigenen Leib. Also dass mitunter dann Kunden doch mal sehr kurzfristig aufgrund von Umstrukturierung Verträge kündigen. Und genau das, denke ich, ist unsere Chance als Partei zu thematisieren. Und da haben wir ein wahnsinnig umfangreiches Programm, wo wir eben auch uns von anderen allein stellen können. Wir haben Alleinstellungsmerkmale, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Wir sind die netzkompetenteste Partei. Wir haben das mit der diskriminierungsfreien Mobilität. Und ich denke, also andere Parteien können sich da noch eine Scheibe bei uns abschneiden. Also das wollten wir machen. Du sagtest halt eine schwierige Zeit, ja. Ich denke, was wir brauchen, ist ein Klimawandel. Also momentan haben wir nur Shitstorms und das geht so einfach nicht weiter. Das macht die Partei kaputt, das macht aber auch die Wahrnehmung nach außen kaputt. Und ich denke also, was wir stattdessen bräuchten, wäre einerseits eine Fehlerkultur, dass wir lernen, mit Fehlern umzugehen, aber eben auch im Zweifelsfall auch mal Fehler zu verzeihen, denn wir kandidieren nicht für die Papststelle, und wir wollen auch nicht heilig gesprochen werden. Wir sind auch nur Menschen und wir machen alle Fehler, mich nicht ausgenommen. Und was wir mehr brauchen, was ich zum Beispiel bei dir im Kreisverband gesehen habe in Heidelberg, wir brauchen mehr eine Dankeskultur. Also tatsächlich uns auch bei den Leuten, bei dem vergangenen Vorstand, auch bei dem ausgetretenen Vorstand, aber auch bei den Leuten, die andere Ämter wie zum Beispiel das Bundesschiedsgericht oder Rechnungsprüfungen übernommen haben, uns bei denen zu bedanken. Und das heißt also, wenn wir so einen Kulturwandel herbeiführen, weg von den Shitstorms, mehr zu einer positiven Kultur, dann denke ich, hat die Piratenpartei eine Chance. Du hast gesagt, in nächster Zeit stehen jetzt keine großen Wahlen an. Nein, wir haben zwei Landtagswahlen. Ich weiß aber, in Hessen zum Beispiel sind in 2 Jahren die nächsten Kommunalwahlen. Und ich sehe also gerade diese 400 Kommunalmandate, die wir gerade haben, als unsere Chance an, vor Ort mit guter Arbeit zu beweisen, dass die Piraten was taugen und es lohnt sich, dort auch für die Piraten zu stimmen. Super, wir werden nachher noch ein bisschen drüber reden, wie wir genau das in die Partei reinkriegen könnten, diesen Stimmungswandel, den du da ansprichst. Aber zunächst mal Laura, dein Projekt. Naja, mein Projekt heißt Piratenpartei. Das ist relativ einfach. Ich muss gerade überlegen, aber ich glaube tatsächlich, eine Ausnahme dem, was Martin gerade gesagt hat, anschließen. Deswegen fasse ich mich ein bisschen kürzer. Für mich sind zwei Sachen wahnsinnig wichtig. Einmal, dass dieser Bundesvorstand tatsächlich als Team funktioniert. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht nur im letzten, in mehreren Vorstandsperioden gesehen, dass es schwierig ist, wenn das halt ein Vorstand, der sich nur so als verlängerter Arm der Basis sieht, also ausschließlich das und eben nicht wirklich als ein Team auch zusammen das die Partei managen kann, sage ich jetzt einfach mal so. Und das zweite Thema ist Außendarstellung, hat Martin ja auch gerade schon gesagt. Wir sind mehr damit beschäftigt, uns intern zu zerfleischen, als zu überlegen, wie wollen wir uns da nach außen positionieren. Wir haben wahnsinnig viele Themen, wir haben wahnsinnig viele Alleinstellungsmerkmale. Es gibt definitiv den Bedarf für uns, also sowohl im politischen Spektrum als auch von Seiten der Wählerinnen und Wähler. Deswegen, das sind meine beiden großen Themen. Und übergeordnet ist so ein bisschen mein Gefühl, das hatte ich auch ein bisschen nonchalant in meinem Blogpost geschrieben. Es ist natürlich so jetzt für ganz viele Innen- und Außenstehende die Frage, kommt man nochmal da irgendwie aus dem Knick, wird das nochmal was? Und ich bin einfach gerade an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber definitiv ist jetzt der Punkt, wo man ja anpacken muss, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und ich bin gerade optimistisch und idealistisch genug, damit anpacken zu wollen. Ihr habt beide zwei Punkte genannt. Das erste ist, hey, die Piraten haben das geilste Programm überhaupt und ganz, ganz viele Antworten auf Fragen, wo von anderen vielleicht eher qualitativ weniger kommt. Und wir haben einen unterirdischen Umgang miteinander und trampeln da auf uns rum in der einen oder anderen Variante. Jetzt scheint es ja dem einen oder der anderen irgendwie nahezu Freude zu machen, die Auseinandersetzung zu befeuern. Und meine Twitter-Timeline, die platzt da jeden Tag aufs Neue mit irgendeinem anderen Thema, was gestern irgendwie noch ganz unwichtig war. Was können wir denn tun, um diese konkrete Problematik des überbordenden Streits ein bisschen einzudämmen, vor allem in Bezug nicht auf diejenigen, denen das wahrscheinlich sowieso tierisch auf die Nerven geht, sondern auf die diesen Streit anheizen von allen möglichen Seiten. Laura. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist da, als Vorbild vorangehen. Ich habe da schon relativ lange sehr intensive Erfahrungen sammeln dürfen und versuche einfach, mich da überhaupt gar nirgends mehr wirklich auf dieses Niveau runterziehen zu lassen. Das ist ein mühsamer und steiniger Weg, aber ich glaube, umso mehr wir auf diesem Weg werden, umso geringer wird die Verlockung für irgendwelche anderen Leute, da tatsächlich dann doch mal irgendwie nochmal reinzugrätschen oder eben sich darauf hinablassen und dem halt einfach auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Also weil ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber der Prototyp-Troll will ja vor allem Aufmerksamkeit und wenn er die halt einfach nicht mehr kriegt, dann so ein Shitstorm ist ja so ein bisschen wie so ein Strohfeuer. Und wenn es nichts mehr gibt, was brennt, dann hat sich das auch ganz schnell erledigt. Klingt einfacher, als es tatsächlich in der Umsetzung ist. Ich glaube, wenn es eine Patentlösung dafür gäbe, wäre ich nicht das erste Genie, das drauf kommt und wir hätten sie schon. Es ist ein großes Kulturwandelprojekt, das wir da vor uns haben. Und ich denke, wir haben viele Kandidaten, denen da wirklich das drin liegt und wo ich absolut darauf vertraue, dass sie da eben mit gutem Beispiel vorangehen wollen. Ja. Das mit den Trollen nehmen wir gleich nochmal auf, Martin. Ja, also was Laura sagt, es ist nicht immer einfach, das tatsächlich vorzuleben. Ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen. Also ja, ich sage mir immer, nein, nicht über Twitter diskutieren, nicht über Twitter diskutieren. Meistens gelingt es, aber nicht immer. Und ja, manchmal kann man da eben auch schon emotional werden, aber ich muss sagen, ich lösche auch öfter mal Tweets, bevor ich sie absende. Ich habe noch nie Tweets gelöscht, nachdem ich sie abgesendet habe. Also so reflektiert bin ich dann schon. Ich denke aber, Twitter ist kein innerparteiliches Medium. Da lesen auch alle mit. Und Blogs oder eben auch Mumble-Diskussionen nachts um zwei, die manchmal auch sehr ausarten, denke ich, da muss man auch Grenzen setzen. Ich finde, wir haben einen Konsens, wie man miteinander umgeht. Da wurde auch schon öfter formuliert, schriftlich formuliert. Und wenn jemand permanent stark gegen diesen Konsens verstößt und Leute persönlich angreift, persönlich abwertet, destruktiv ist, dann muss man eben auch die Konsequenzen dazu ziehen. Positiv ausgedrückt, ich denke, wir brauchen unbedingt Werkzeuge, um diese Diskussion zu kanalisieren, um innerparteilich eine Struktur zu haben, dass die Leute konstruktiv miteinander diskutieren können und dass wir nicht auf die Lautstärke angewiesen sind, sondern dass wir qualifizierte Mehrheiten bilden können, auch zwischen den Parteitagen. Und ich möchte mich da jetzt gar nicht auf die Tool-Diskussion einlassen. Ich denke aber, wir brauchen ganz dringend eben eine solche Möglichkeit, innerparteilich uns zu artikulieren und das Ganze mal in positive Bahnen zu lenken und halt nicht ständig nur Shitstorms zu haben. Dann greife ich das mal auf. Wir haben ja im Neumarkt ein solches Verfahren zur Beschlussfindung zwischen den Parteitagen in die Satzung geschrieben, den sogenannten Basisentscheid online. Den gibt es jetzt ziemlich genau ein Jahr später noch nicht. Obwohl viele gehofft hatten, dass das eine Sache von Monaten ist, das ins Werden zu setzen. Worauf führt ihr das zurück und wie könnte man dort Abhilfe schaffen? Martin. Naja, also ich kenne persönlich jetzt niemanden, der an der technischen Umsetzung von so einem BO arbeiten würde. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich da noch nicht so reingearbeitet. Also sollte es mein Aufgabenbereich sein oder halt dann im Vorstand, dann werde ich mir das nochmal genau angucken und dann werde ich mit den entsprechend kompetenten Leuten sprechen, inwiefern sie das für realisierbar halten. Weil nicht alles, was einfach so in der Spezifikation konzipiert ist, lässt sich auch technisch umsetzen. Also das weiß ich durch meinen Job und die Laura wahrscheinlich auch. Was wir jedoch haben, ist momentan Liquid Feedback. Und man kann da geteilter Meinung sein, wie das jetzt mit der Delegation ist oder nicht, aber wir haben dieses Tool. Das Problem ist zum Beispiel, dass kaum jemand nutzt. Ich sehe es andersrum, dass in Berlin als Außenstehender habe ich den Eindruck, wird das etwas mehr genutzt. Denn dort wird es eben durch alle Ebenen hindurch genutzt. Also eben nicht nur das Bundesliquid, sondern auch das Berliner Liquid. Und ich weiß nicht, ob die BVV auch eins haben. Und ich denke also, oder andersrum gesagt, wir hatten in Hessen ein Hessen-Liquid. Das war aber eine separate Instanz und die wurde irgendwann abgeschaltet. Das war insofern immer Pain in the Ass, weil ich kein Single Sign-On hatte. Also ich möchte gerne ein Tool haben, wo ich mich einmal einlogge und wo ich vom Bundesvorstand über das Bundesprogramm, das Europaprogramm, wo Julia Fragen reinstellen kann, über die Landesebene bis auf die Kreis- und kommunale Ebene mit den entsprechenden Fraktionen die Möglichkeit habe, in meinen entsprechenden Gliederungen, eben aktiv zu sein. Und ich denke, dann wird es auch attraktiv. Also wie in Zukunft das ideale Tool aussehen soll, weiß ich nicht. Aber ich sehe, momentan haben wir Liquid Feedback und das wird zu wenig genutzt. Das wäre für mich momentan das Mittel der Wahl, um schnell konstruktiv arbeiten zu können. Virtuelle Meinungsbilder sind für mich zum Beispiel keine Möglichkeit, denn das fehlt das Element der Diskussion und es fehlen die Verbesserungsvorschläge. Also ich meine, in Hessen haben wir Formbs, die sogar den Status von Positionspapieren zwischen Parteitagen haben. Ich sehe aber, dass dort oft Suggestivfragen gestellt werden und dass eben tatsächlich keine Diskussion stattfindet. Und wir hatten es bereits, dass es virtuelle Meinungsbilder gab, die so ausgefallen sind. Und auf dem Landesparteitag haben wir darüber diskutiert und sie sind anders ausgefallen, weil wir eben diesen Diskurs hatten. Und ich denke, daran führt kein Weg vorbei. Bio, Liquid Feedback, parteiinterne Entscheidungsfindung zwischen den Parteitagen. Was sagst du dazu? Finde ich total super. Nein, ein bisschen ausführlicher. Also ich war ja auch immer mal wieder mehr oder weniger in diese Frauendiskussion involviert. Deine erste Frage war ja, warum ist es immer noch nicht umgesetzt? Wie erklären wir uns das? Und tatsächlich, glaube ich, hängt das ganz eng mit dem Thema Kultur zusammen. Und auch das, was Martin vorher gesagt hat, wir haben keine Dankeskultur. Wir können nicht einfach Geld in die Hand nehmen und irgendjemanden oder irgendeiner Firma sagen, hier, das ist das, was wir haben, programmiert das mal. Weil wir das Geld einfach dazu schlicht nicht haben oder unsere Prioritäten nicht vorsehen, dass wir das jetzt so ausgeben. Das heißt, wir brauchen dazu irgendwie Leute, die da auch wirklich sich freiwillig engagieren. Und im letzten Jahr, glaube ich, wahrscheinlich auch immer noch, muss man jeden, der sich in überdurchschnittlichem Maße engagiert, freiwillig schon ein bisschen als wahnsinnig bezeichnen, weil es ist extrem undankbar. Und ich glaube, noch dazu dann in dem Thema Online-Abstimmungen oder Parteientscheidungen, das so heiß umstritten ist und so emotional diskutiert wird. Ja, also ich glaube, ich müsste, wenn ich meinem Gewissen treu bleiben würde, Menschen davon abraten, sich da freiwillig reinzustürzen. Das heißt, wir müssen da auch erstmal wieder als Partei wirklich dazu kommen, da ein bisschen wohlwollender zu sein, in Kombination mit überlegen, ob wir dafür vielleicht nicht doch Geld ausgeben wollen. Und solange wir das nicht wirklich gestemmt kriegen, wäre ich auch bei Martin, sollten wir gucken, dass wir die Tools haben, die funktionieren, nutzen. Also weil wir werden ja auch nicht, also auch wenn es jetzt vielleicht dann demnächst nochmal eine andere Entscheidung gibt oder es bei dem BO bleibt, auch das wird seine Mängel haben, auch das wird irgendwie seine Schwachstellen haben, auch da wird es Kritikpunkte geben. Das heißt, ich würde ein bisschen weg von dieser Heilsbringer-Diskussion, was ist dann das Tool, das alle Probleme löst oder das all unseren Wünschen entspricht, sondern lieber praktisch gucken, was haben wir, wofür können wir es nutzen, wie können wir es besser nutzen. Schade, dass der Bundesbeauftragte für dieses für die Implementierung des BIO heute nicht anwesend ist, hätte dem gerne die Gelegenheit für eine Frage am Mikrofon gegeben. Trotzdem, andere Fragen? Ich möchte dann Fragen ein paar aus dem Pad beantworten. Na, das machen wir gleich. Wir kommen zum Thema Politik und Amtsführung und so alles nacheinander. Ich möchte erstmal eure Vision abklopfen. Und zur Vision? Ja, und zur Vision gehört immer auch, dass man manchmal so das Gefühl haben kann, dass mit den Parteitagen und dass mit einem dann auf diesen Parteitagen gewählten Bubo, der dann irgendwie unterwegs ist und eigentlich nicht mehr so wahnsinnig hart an die Basis angebunden ist, dass das ein gewisses Verbesserungspotenzial in sich birgt. Und deswegen gibt es ja Überlegungen, vielleicht auch strukturell in der Partei das eine oder andere zu ändern. Im Moment wird gerade vom einen oder anderen das Thema Beteiligung der Landesvorstände an der Entscheidungsfindung in der Bundesebene diskutiert. Stichwort Länderrat oder Piratenrat oder kommt nun irgendeine Bezeichnung daher, hat aber irgendwie immer was damit zu tun, Landesvorstände an der Entscheidungsebene Bund beteiligt werden. Kennt ihr diese Diskussion? Und wenn ja, wie steht ihr dazu? Was sind da eure Ideen? Was sind eure Visionen? Was war an Struktur oder mehr Struktur in der Piratenpartei brauchen. Laura. Jetzt habe ich sie totgelabert, Laura. Ach nee, sorry, Laura hat vergessen, dass sie Push to Talk ist und gestikuliert wild, anstatt zu drücken. ich persönlich bin ja ein großer Fan von Strukturen. Ich denke, die Grundidee des sehr dezentralen, flachen, hierarchischen, basisdemokratischen hat eine total großartige, visionäre Intention. In der Umsetzung, glaube ich, muss man doch einfach ein paar Strukturen haben, weil was nämlich sonst passiert, und das sehen wir, haben wir letztes Jahr ganz krass gesehen, es bilden sich informelle Strukturen. Und informelle Strukturen sind nur für die zugänglich, die halt irgendwie zu, ja, die irgendwie die richtigen Leute kennen, die passenden Kontakte haben, sich da schnell reinfuchsen. Das ist aber alles andere als fair. Deswegen bin ich ein großer Fan von mehr Strukturen als weniger. Struktur heißt ja deswegen auch nicht irgendwie in Stein gemeißelte Bürokratie. Was wäre für dich eine Struktur? Habe ich auch nicht dazu den perfekten Plan in der Schublade. Deswegen möchte ich auch nicht Alleinherrscherin werden, sondern irgendwie immer noch ja so viele Menschen wie möglich in die Meinungsbildung und auch dann die Strukturentwicklung einbeziehen. Ja. Ich glaube, könnte dir jetzt sagen, wie ich rangehen würde, meine Struktur, aber ich kann dir noch nicht sagen, wie die perfekte Struktur aussehen würde. Würdest du so einen Länderratsantrag in der einen oder anderen Variante befürworten? Bin ich sehr zwiegespalten. Ja, ich glaube, ich kann das momentan noch nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich tendiere momentan eher ein bisschen dagegen, weil Länderrat weniger das ist, was ich mir mit einer effizienten Struktur vorstelle, sondern eher ein bisschen noch mehr Gremien aufbauen. Danke. Martin? Ja, ich habe ja diesen Satzungsänderungsantrag mit dem Parteirat in seinen verschiedenen Ausprägungen auch gelesen. Also für mich ist das die falsche Richtung. Aus verschiedenen Gründen. Also ich sag mal, was ich nicht möchte. Ich möchte keine Delegiertenkonferenz haben. Ich möchte kein Piratenparlament, wie das in meinem Antrag hieß. Also wir waren ja gerade dran. Wir waren, ja, das Telefon hat geklingelt. Wir waren ja gerade die Leute, die diese Basisbeteiligung haben möchte, wo alle Menschen eben zu den Parteitagen gehen können. Und das heißt also, wir brauchen keine Delegiertenkonferenz. Und ich finde auch, wie das formuliert wurde mit diesem Länderrat, dass letztlich die Landesvorsitzenden oder die Landesvorstände da jeweils eine Person benennen, halte ich für problematisch, denn ich finde, also wenn, dann müsste diese Person gewählt werden und dann finde ich das eben genau umgekehrt. Unser höchstes demokratisches Gremium in der Partei, der Bundesparteitag, wählt mehrheitlich mit teilweise mehreren tausend Personen, die anwesend sind, wählt ein Vorstand. Das ist super basisdemokratisch. Ja, und ich finde, dieser Vorstand muss eben auch respektiert werden. Also Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie der Vorstand soll da irgendwie allein regieren, sondern das sind demokratische Strukturen. Also mal als Beispiel, hier in Frankfurt wurde gewählt kurz nach Fukushima. Die Grünen sind die zweitstärkste Partei geworden. Das ist sicher nicht mehr das, wie es sich heute abbilden würde. Aber sie sind gewählt für eine Amtsperiode und ich muss damit leben. Ja, freiheitlich, demokratische Grundordnung und sowas. Also ich muss mich damit abfinden. Und wenn ich das anders haben möchte, dann muss ich Anträge stellen oder ich muss bei der nächsten Wahl eben auch anders kandidieren und dafür sorgen, dass es andere Mehrheiten gibt. Ich kann auch im Parlament schon dafür sorgen, dass es irgendwie andere Mehrheiten gibt, wenn ich mit Leuten rede. Aber ich denke, wir müssen einem gewählten Vorstand, egal auf welcher Ebene, auch ein Stück weit Vertrauen entgegenbringen. Wir können nicht immer nur misstrauisch sein und wir müssen eben diese demokratischen Strukturen respektieren. Was das praktisch bedeuten würde, also ich bin ein großer Freund davon, auf Leute zuzugehen. Also meine Erfahrung ist, wenn ich darauf warte, dass Leute kommen, dann warte ich teilweise ziemlich umsonst. Das heißt also, wann immer Themen sind, wo ich keine Ahnung habe oder wo ich weiß, dass sich da jemand sehr stark damit befasst hat, dann würde ich auf die entsprechenden Arbeitsgemeinschaften zugehen und eben auch zusehen, dass ich mich dort kundig mache, mit Menschen reden. Und zwar mit den bestehenden Strukturen, also wie zum Beispiel die Landesparlamente und die Kreistage und die Stadträte und sowas. Das sind Strukturen, die es schon bereits gibt. Oder mit den Landesvorständen auch. Das sind auch Strukturen, die es bereits gibt. Aber ich weiß nicht, ob es reicht, irgendwie dann einmal im Monat irgendwie mit den Landesverbänden irgendwie im Mandel zu reden. Also ich glaube, das müssen wir vielleicht noch mehr Infrastruktur bauen. Also dass man sich vielleicht mal mehrmals im Jahr face to face trifft. Super. Ich habe hier gerade eine Frage im Pad zum Thema Beteiligung, die direkt an dich geht. Du hast gesagt, wir brauchen was, um zwischen den Parteitagen da was entscheiden zu können. Ihr habt in Hessen, glaube ich, das virtuelle Meinungsbild und hier fragt jemand, wie viele davon du in Hessen angestoßen hast. Bei dem virtuellen Meinungsbild gar keins, denn ich halte da nichts davon. Ich habe, als es in Hessen das Liquid Feedback gab, habe ich entsprechend auch unsere Anträge, die wir im Stadtparlament teilweise stellen wollten, habe ich frühzeitig dann eben in das Liquid Feedback reingestellt. Ich habe parallel dazu eben auch in die Mailingliste geschrieben und ich habe teilweise auch das getwittert, sodass also von möglichst vielen Leuten eine Beteiligung kommen konnte. Aber wie gesagt, das virtuelle Meinungsbild, denke ich, die Fragen sind oft suggestiv und es hat auch das Problem, dass ich das nicht selbstständig machen kann. Das heißt also bei Liquid Feedback, wir haben gerade nichts anderes, da kann ich eben selbstständig was einstellen, ich kann es verändern, kommentieren. Bei dem virtuellen Meinungsbild, ich habe es, glaube ich, einmal probiert, das war total bürokratisch. Da habe ich dann irgendwie von dem Vorstand gesagt bekommen, so, nee, du musst es aber irgendwie anders schreiben und jetzt irgendwie doch nicht. Und also einfach geht anders. Und ich denke, also wir brauchen ein Tool, wo alle Menschen gleichberechtigt sich einbringen können, ohne großen bürokratischen Aufwand. Dankeschön. Ich sehe immer noch niemand am Mikrofon. Ich bin mit meinen Fragen zum Thema Vision im Wesentlichen durch. Würde dann gerne zum Bereich Politik wechseln. Und da sind ja auch die meisten Fragen hier schon im Pad. Ich spüre sozusagen, dass das die Zuhörer besonders interessiert. Und da fangen wir einmal an mit der Frage, ihr bewerbt euch ja direkt auf politische Vorstandsämter, was immer politisches Vorstandsamt bedeuten mag, aber es steht so in der Satzung. Wenn ich um mich herum schaue, stelle ich fest, dass es in vielen Fragen sehr unterschiedliche Meinungen innerhalb der Piratenpartei gibt. Und was ich spannend fände, wäre, wie möchtest du mit Menschen umgehen, die innerhalb der Piratenpartei eine andere politische Verortung haben als du selbst, Laura? Entschuldigung, ich muss gestehen, ich habe mich ablenken lassen. Ich habe gerade den Pet-Chat gelesen. Mea culpa. Tu mir einen Kannst du Gefallen, die lies Frage nicht fragen? den Patchat. Das ist keine gute Idee, ehrlich. Blende ihn einfach weg, weil wir reden einfach miteinander und ich nehme alles auf, was da so kommt und filter einfach direkt persönliche Sachen raus. Nee, nochmal ganz kurz. Wie gehen wir mit Leuten um in der Partei, die innerhalb der Piraten andere Meinungen haben, andere politische Verordnungen haben, als wir selbst? Wie wir momentan damit umgehen, definitiv suboptimal. Ich glaube, man muss die Frage differenzieren. Es gibt einmal, ist eine Partei eine politische Organisation und damit ein Teil des demokratischen, der demokratischen Willensbildung. Das heißt, da gibt es automatisch unterschiedliche Meinungen. Es gibt ja diesen dummen Spruch, wenn ich eine Partei bin, eine Partei haben will, mit der ich zu 100% einer Meinung bin, dann hat sie ja nur ein Mitglied. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, auch Vielfalt zuzulassen, Diskussionen zu haben, die aber eben konstruktiv sein sollten. Das ist das Thema Kultur, über das wir vorhin schon ein bisschen gesprochen haben. Und dann würde ich aber davon unterscheiden, Positionen, Meinungen, die sich eben außerhalb, was ich als ja demokratische Willensbildung sehen würde, die menschenverachtend oder so sehr gegen unsere Grundüberzeugung, Grundwerte gehen, dass sie eben nicht akzeptabel und auch noch nicht tolerierbar sind. Mit Letzteren würde ich tatsächlich so ja kurz und schmerzlos umgehen wollen, wie das irgendwie geht. Das heißt, meistens sind solche Äußerungen Grund genug für ein Parteiausschlussverfahren. Das muss man gucken, dass es möglichst sauber die Bühne geht und auch das gar nicht noch groß mit zu viel Diskussion weiter befeuern, sondern jeder kann mal irgendwie einen dummen Satz daneben liegen oder missverständlich sich ausdrücken, sonst was, dann muss es einen Schuss von Bug geben. Wenn es davon ein, zwei, maximal drei gibt, dann ist Schluss und dann möchte ich auch, dass ja da klare Konsequenzen ziehen. Was unterschiedliche Meinungen anbelangt, ich glaube eigentlich, dass die wahnsinnig befruchtend sind. Das einzige Problem, das ich momentan halt sehe, ist, dass wir oft nicht mehr wirklich inhaltlich diskutieren, sondern sehr, sehr emotional, sehr verbissen und auch nicht wirklich mehr uns zuhören, sondern nur noch irgendwie gegeneinander schießen. Das ist auch nicht so neu. Das konnten wir schon, also seit ich es mitkriege, relativ gut. Ich glaube, in letzter Zeit hat es noch vielleicht ein bisschen Überhand, dass man schon gar nicht mehr hört, was jemand zu sagen hat, weil man weiß, der kommt aus der und der Ecke, muss ja sowieso scheiße sein. Davon müssen wir ein bisschen wieder weg und auch da finde ich eben gerade digitale Tools teilweise sehr hilfreich, weil da stehen halt dann Inhalte, da muss man dann erstmal lesen und kann nicht sofort aufspringen und irgendwie einen bösen Tweet schreiben, sondern ist ein bisschen zur inhaltlichen Auseinandersetzung gezwungen. Von daher würde ich da einmal versuchen, es eben in strukturiertere Bahnen zu lenken und auch da dann durch ein hoffentlich sehr diverses PUFO-Team da den konstruktiven Diskurs vorzuleben. Martin. Ja, also ich finde unterschiedliche Meinungen prinzipiell erstmal nicht schlecht. Also Diversität ist eine Bereicherung, man muss nur damit lernen, eben den anderen zu respektieren und auf Augenhöhe zu argumentieren. Also das heißt, persönliche Abwertung oder Beleidigung geht gar nicht. Da stimme ich auch mit der Laura überein. In einer von diesen Studien, die ich in meinem Blogartikel zitiert habe, wird gesagt, also wie alle jungen Parteien, bildet die Piratenpartei da keine Ausnahme und hat zum Teil auch echt Lasergehirne und notorische Querulanten, Zitat Ende, angezogen. Ich finde also, man kann unterschiedlicher Meinung sein, man kann sich auch mal streiten, aber es muss eben gesittete Formen haben. Und ich finde nicht, also wenn es notorische Querulanten gibt oder Querulantinnen, dann können wir gerne auf die verzichten. Und ich finde auch, es muss nicht immer ein Parteiausschluss sein. Ich finde auch, wir sollten in den verschiedenen Strukturen bereits bei einem Mitgliedsantrag schauen, was das für Leute sind. Jetzt nicht irgendwie da den parteiinternen Geheimdienst irgendwie einsetzen, aber vielleicht mal die Leute anrufen, zu einem Gespräch einladen, die mal kennenlernen, ja, gucken, ob die kompatibel sind. Das machen alle Parteien. Also ich glaube, gerade nach Berlin sind sehr viele Leute in die Piratenpartei eingetreten, die jeweils ihr eigenes Thema auf die Piraten projiziert haben. Und da waren manchmal auch sehr komische Leute dabei, die auf dem Stammtisch waren, wo ich gemeint habe, so, was du brauchst, ist nicht eine Partei, du brauchst einen Anwalt oder du brauchst einen guten Arzt. Also, und das ist echt das Problem, dass so Parteien manchmal echt komische Leute anziehen, die jetzt mitunter dann auf Montagsdemos sind. Das heißt also prinzipiell unterschiedlicher Meinung kein Problem, aber wir müssen lernen, das auch vernünftig zu diskutieren. Diese, sagen wir mal, nicht unseren eigentlichen Standards von Menschenbild entsprechende Art und Weise, Kommentare und politische Meinung zu kommunizieren und Andersdenkende zu beschreiben in Tweets, um es mal vorsichtig auszudrücken, sehen wir jetzt aber nicht unbedingt bei Leuten, die wir versehentlich irgendwie in die Partei haben eintreten lassen, sondern durch die Bank auch bei Mitgliedern, die schon sehr lange dabei sind. Und da gibt es ja einen eskalativen Prozess in der letzten Zeit, der genau dazu geführt hat. Ihr habt jetzt beide gesagt, von solchen Mitgliedern müsse man sich im Zweifelsfall trennen oder sie mindestens mit einer Ordnungsmaßnahme belegen. Das könnte dann auch Leute treffen, die schon sehr lang und sehr aktiv in der Piratenpartei sind und möglicherweise sogar Mandatsträger. Habe ich das richtig verstanden? Also ich würde dir da vollkommen zustimmen. Also mich hast du da richtig verstanden, weil ich auch tatsächlich finde, man muss auch einfach eine Grenze ziehen, und selbst wenn jemand inhaltlich absolut großartigen Input liefert, aber regelmäßig ausfallend gegen andere Leute wird oder halt andere Aktionen bringt, die einfach absolut inakzeptabel sind, dann möchte ich auch nicht so, also weder als Mensch noch als Partei so opportunistisch zu sein, so, naja, der oder die ist zwar ein Arschloch, aber die irgendwie die Texte oder die Programmanträge sind gut. Das kann es nicht sein. Also das möchte ich nicht. Ehrlich gesagt habe ich auch selten die Kombination erlebt, dass jemand inhaltlich, programmatisch oder auch in der Parteiarbeit brillant ist und dann aber auf der anderen Seite so krasse Aussätze hat. Also die Leute, die ich jetzt so mir einfallen, auch teilweise an längerjährigen Mitgliedern, wo ich sage, das ist extrem kritisch, das Verhalten, die sind mir auch selten in Erinnerung geblieben mit Mensch, die haben die absolut großartigsten Aktionen gemacht. Ja, also Laura hat es schon gesagt, sie hat aber vor allem auch gesagt, wenn das eben ständig der Fall ist, dann müssen wir doch Konsequenzen ziehen. Also davor einen Schuss vor den Bug, nochmal eine Chance geben, aber wenn sich das permanent wiederholt und eine gewisse Eskalationsgrenze überschreitet, die einfach dem parteiinternen Klima nicht mehr gut tut, also das heißt persönliche Angriffe, persönliche permanente Beleidigungen, ständig Leute verklagen oder sowas, privathaftlich rechten, privat haftend zu machen oder sowas, das ist der Partei nicht zuträglich, und ich glaube, da würden alle auch übereinstimmen. Super, jetzt ist normalerweise die Stelle, wo wir so über die herrschenden Gates in der letzten paar Monate mal reden, um so eure Ansichten dazu abzuklopfen. Fangen wir doch mal mit dem ersten Gate dieser Art an. Da hing in Bochum plötzlich eine Fahne. Und das haben einige nicht gutiert, einige fanden das irgendwie toll. Wie habt ihr das erlebt und wie steht ihr dazu und wie würdet ihr mit so einer Situation selbst umgehen als Vorstände? Ja, soll ich anfangen diesmal? Also ich war ja auf dem Parteitag da, das Flaggengate haben Leute im Stream bemerkt, dass dort Flaggen hängen, und zwar hängen an oben an der Empore ja verschiedene Flaggen, auch von den Jupis und von den Queeraten, und es gab dann meines Erachtens auch eine Flagge einmal von der Piraten-Antifa, da gibt es eine eigene Flagge, und von der diese schwarz-rote Flagge. Das war, soweit ich das mitbekommen habe, mit der Versammlungsleitung abgeklärt, und die Versammlungsleitung hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nochmal die Versammlung dazu befragt. Insofern ist das für mich in Ordnung. Es hat allerdings halt extrem eskaliert. Und letztlich, was dabei rausgekommen ist, ist diese Frage, sind wir links oder rechts oder vorne? Ich denke also, das ist eine Diskussion, die wir führen müssen, wo wir haben jetzt die AG innerparteiliche Bildung beispielsweise. Ich denke, wir müssen dort Gesprächsangebote machen, auf Konferenzen, wo Mitglieder in verschiedenen Teilen von Deutschland die Möglichkeit haben, das auszudiskutieren. Ich sehe aber gleichzeitig, dass verschiedene Leute auf bestimmte Begriffe sehr stark reagieren. Das heißt also, ich habe manchmal den Eindruck so, wir sind nicht links und nicht rechts, aber vor allem sind wir nicht links. Und also wenn man sich mal durchliest, eben was links bedeutet eben, dann sehen wir halt, links bedeutet halt zum Beispiel Internationalität und nicht Nationalität. Also niemand wird bestreiten, dass die Piraten keine nationalistische Partei sind, sondern internationale sind. Links bedeutet aber den politischen Spektrum und das können wir nicht neu erfinden, sondern da gibt es einfach Politologen und eine Wissenschaft, die das erforscht und festlegt. Links bedeutet aber auch, dass man sozial ist, und zwar im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, Chancengleichheit für alle Menschen. Also das Gegenteil von Neoliberalismus. Und wir sind auch eine sehr fortschrittliche Partei. Klar, in manchen Dingen, wenn es um Bürgerrechte geht, um Grundrechte, Menschenrechte, kann man sagen, wir sind auch konservativ. Aber letztlich, zum Beispiel unser Asylprogramm ist extrem fortschrittlich, extrem progressiv, und das hat keine andere Partei, auch die Grünen nicht. Und ich glaube, also ich möchte auch nicht, dass die Piraten in Schubladen gesteckt werden. Und das bedeutet auch nicht, dass man da auf einmal dogmatisch werden soll und sagt, so, das ist nicht links, das will ich nicht haben. Quatsch. Also es gibt bestimmt einige Dinge, die in dieses Spektrum nicht reinpassen. Aber die wesentlichen Elemente, die wir haben, wie bedingungsloses Grundeinkommen oder eben fahrscheinloser ÖPNV, das bedeutet ja letztlich, dass Leute die gleichen Chancen haben. Und das sind nun mal, ob man es mag oder nicht, Werte, die sich im linken Spektrum finden und nicht im rechten. Also ich glaube, wir können diese Diskussion auf einen vernünftigen Level runterbringen, indem wir uns darüber klar werden, wie sieht das politische Spektrum aus, und dann eben nicht alles wieder neu erfinden, so, ja, wir sind jetzt irgendwas anderes, sondern wir müssen uns gegebenenfalls mit den politischen Gegebenheiten abfinden. Und dann gibt es halt, wenn einem das nicht passt, gibt es Strukturen. Ja? Wir haben Parteitage, da beschließen wir Programme und dann macht man einen Gegenantrag, damit sich das Programm entsprechend ändert. Und dann sind wir vielleicht tatsächlich die liberale Partei, wobei ich Liberalismus momentan geprägt durch die momentane FDP mit Neoliberalismus verbinde. Und deswegen habe ich ein Problem zu sagen, wir sind die neue FDP, weil die neue FDP möchte ich nicht sein, mit unter 3% und so. Ich denke also, die Piraten haben im Gegenteil eine Chance, eben nach oben von diesen 3% zu gehen. Und für die FDP mit ihrer menschenunfreundlichen Politik sehe ich das eben nicht. Laura. Ich war bei dem Parteitag nicht da, unter anderem, weil ich einfach da noch diesen krassen Job hatte und tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt noch so mäßig, sagen wir so, mein Idealismus noch nicht wieder auf seinem Höhepunkt war. Ich habe es natürlich mitgekriegt, es war nicht mitzukriegen. Und ich glaube tatsächlich, der Abstand hat ganz gut getan, weil ich habe währenddessen und auch lange nachdem einfach immer nur wieder ein bisschen den Kopf schütteln können, weil es so, es ist, ich trete damit bestimmt vielen auf die Füße, die da, für die dieses Thema wahnsinnig wichtig waren und der sehr mitdiskutiert haben, aber für mich wirkt und wirkte es wie ein Sturm im Wasserglas. Und es ist so, also ich muss echt so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke, ja, da hängen irgendwie zwei Stücke Stoff und deswegen zerlegen wir jetzt eine Partei ernsthaft. Ich habe mich natürlich danach auch mit vielen Leuten irgendwie länger drüber unterhalten, auch zum Beispiel jemand wie Anita, der Pressesprecherin, von der ich glaube, dass sie A, einmal immer sehr gut im Bilde ist, die aber auch sehr immer eine sehr, sehr neutrale Position einnimmt. Und hätte ich diese Flaggen dahin gehängt oder hätte ich was zu entscheiden gehabt, dieser hängen lassen, Ich glaube nicht unbedingt, weil ich finde, man muss generell auf einem Parteitag irgendwie, wir wollen, dass keine Werbung gemacht wird. Und es ist auch, wenn es natürlich ist, irgendwie eine Art von Werbung. Hätte ich jetzt irgendwie einen großen Sturm gemacht, um sie abzuhängen? Wahrscheinlich auch nicht, weil ich glaube, es gibt auf dem Parteitag wirklich Wichtigeres. Zu dem Streit, also deine Frage ging ja vor allem jetzt um das Gate, zu dem Richtungsstreit, ich kann auch da wieder nur voll unterschreiben, was Martin sagt. Ich glaube, unsere Wahlerfolge, wenn man sich das anguckt, nicht glaube, sondern ich weiß, dass da, wo wir wirklich erfolgreich waren, sind wir gewählt worden für Themen, die eindeutig dem linken Lager zuzurechnen sind. Also soziale Gerechtigkeit, Teilhabe, Menschenrechten, jetzt gerade wieder auch Europa, auch wenn wir da jetzt keine 11% gekriegt haben, aber in Anführungsstrichen fast. Das Thema grenzenlos, Einsätze für Refugees sind das, wo über uns berichtet wird, wo wir wahnsinnig viel Sympathien kriegen. Wie links man jetzt die Piraten verorten muss und wie links von wem, ist, glaube ich, fast schon wieder eher oder zumindest für mich eine philosophische Frage. Ja, das ist, glaube ich, so mein Statement zu Flaggengate. Ich würde es gerne hinter uns lassen. Angesichts der etwas ungleich verteilten Redezeiten erlaube ich mir eine Nachfrage. Ich wundere mich, dass der Chat und das Pad selber irgendwie explodiert und am Saalmikrofon ist gähnende Leere. Trotzdem, Laura, du hast gesagt, es ist Dekoration und bestenfalls Werbung. Viele, und wir haben das in den Blogbeiträgen gesehen, die dann in der Nachfolge von Bochum erschienen sind, viele Piraten sehen in der Fahne keine Dekoration, sondern ein politisches Symbol. Und in diesem speziellen Fall sogar ein politisches Symbol, mit dem sie teilweise gewaltbereites Verhalten verbinden. Diese politische Botschaft einer solchen Fahne, also es war jetzt keine weiße Fahne mit einer Taube drauf oder irgendein Stück Dekoration, die kann dir doch aber nicht, was würdest du diesen Piraten zurufen? Zurufen ist wahrscheinlich schwierig, weil mit Zurufen geht schon das Problem los. Die einen rufen Antifa Scheiße, weil das sind irgendwie ist der schwarze Mob, und dann schreien die anderen zurück, ihr habt doch keine Ahnung, Antifa sind die unsere Demokratie verteidigen. Ich glaube, beide können ihre Position mit Beispielen belegen. Ich würde keiner davon irgendwie jetzt so recht geben und ich würde deswegen auch nicht einfach irgendwas reinrufen. Ich kann verstehen, dass es diese Assoziationen gibt. Jetzt mal ganz plump gesagt, als jemand, der sehr viel Schwarz trägt, weiß ich, dass gerade auch die Kombination Schwarz-Rot eben nicht die Kombination Weiß- und Hellblau-Friedenstaub ist. Das hat schon mal einen ganz anderen Eindruck. Und ja, mir ist natürlich auch klar, dass diese Fahne da nicht einfach so aufgehängt ist, sondern ich würde zumindest mal davon ausgehen, dass billigend in Kauf genommen wurde, dass das eine Provokation für viele andere ist. Finde ich unnötig. Man muss nicht provozieren. Aber wie gesagt, ich finde auch so, ich würde gerne tatsächlich auch heute Abend lieber über andere Themen diskutieren. Also wir können auch, also ich rede auch lieber darüber, was ich als links und als rechts sehe und warum ich Piraten als eher links sehe, als noch so viel mehr über Flaggen zu reden. Ja, wir müssen halt die heißen Themen aufarbeiten und das Pad, das platzt ja auch tatsächlich davon. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass nur so wenige davon ans Mikrofon kommen. Aber wir haben am Mikrofon den Oliver. Der Oliver, der jetzt in der Mitte dieser drei Leute am Mikrofon steht und leider nichts sagt. Oliver. Ein bisschen stumm. Das wäre eine gute Idee. In der Zwischenzeit vielleicht der Oliver. Oh, ich schwitze schon wieder. Meine Frage geht an dich, Laura. Vor ungefähr einem halben Jahr, da gab es ja diesen einen Taz-Artikel, brauchen wir die Piraten noch? Und da hast du für Nein plädiert. Wie hast du eigentlich abseits dieser Öffentlichkeitsarbeit bislang konkret und tatkräftig daran gearbeitet, dass die Umsetzung unserer an sich guten Idee Piratenpartei besser wird? Vielen, vielen Dank, dass dieser Taz-Artikel angesprochen wird. Ich möchte da einmal ganz kurz auf ein sehr relevante zwei Buchstaben hinweisen. Ich habe geschrieben, so brauchen wir die Piratenpartei nicht. Und ja und nein sind zwei Extrempole eines großen Spektrums, also das nur kurz dazu. Hier habe ich sonst darauf hingewiesen. Ich habe, das ist überhaupt kein Geheimnis und ich will auch gar nicht irgendwie das groß unter den Tisch fallen lassen. Im letzten, ich glaube, Jahr bis vor 2-3 Monaten relativ wenig in Sachen Piraten gemacht. Ich habe mich, ich glaube, das kann man auch über Google und Parteiprogramme, weiß ich nicht was, genug nachvollziehen, extrem engagiert in den Bereichen, die ich vorhin kurz angesprochen hatte. Also zu Anfangs, weil es halt hier in Berlin sehr heiß war, das Thema Geschlechterpolitik, Geschlechtergerechtigkeit, Familienpolitik und dann ganz intensiv das Wirtschaftsprogramm. Da gibt es ja auch etliche Dokumentationen dazu, wie das entstanden ist. Das ist zwar auch eine bundesweite Zusammenarbeit. Da meine ich doch, dass ich die Partei extrem mitgeholfen habe, sie voranzubringen. Kleiner Fun Fact am Rande. Wir waren in diesem Wirtschaftsprogramm-Team die ersten, die den Begriff sozialliberal fallen gelassen haben. Den ich auch immer heute noch einen zumindest wert finde, darüber zu streiten. Genau, das ist das, was ich getan habe. In den letzten Wochen, Monaten habe ich vor allem im Hintergrund Julia relativ viel unterstützt. Im Hintergrund deshalb, weil ich gesagt habe, okay, ich habe mir selber eine Piratenabstinenz verordnet, gegönnt. Die war auch für mich dringend notwendig nach der Bundestagskandidatur. Und ich hatte dann irgendwann kam der Idealismus, die Motivation wieder, wo ich mir gedacht habe, nein, eigentlich ist es einfach doch ein geiles Projekt und vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie eine Möglichkeit, was rumzureißen. Julia ist für mich der Inbegriff von diese Partei ist es wert. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, komm, wenn es irgendwelche Sachen gibt, wo ich im Hintergrund, wo ich irgendwelche Texte schreiben kann, wo ich irgendwas organisieren, irgendwas machen und tun kann, ich supporte wahnsinnig gerne, aber ich will erstmal auch für mich einfach wieder gucken, ob, drum prüfe, wer sich nicht ewig, aber länger bindet. Und das war so meine Prüfungsphase. Dann habe ich jetzt vor, ich glaube, schon fast 2 Monate oder so, die Beauftragung für Presse übernommen und bin fleißig daran, mit Anita PMs zu fassen, zu schreiben. Natürlich nicht nur mit Anita. Anita und ich sind die jetzt letzten Endes rausschicken, aber schreiben und lektorieren tut sie ein großes Team. Genau, das ist das, was ich intensiv gemacht habe, was ich jetzt mache, dass dazwischen eine Pause war. Ja, bist du. Im Jorgo. Ja, guten Abend zusammen. Also auf die Frage über diese Richtungsstreit in der Partei haben beide Kandidaten irgendwie versucht zu relativieren. Und diese Relativierung finde ich nicht gut. Ich habe in Griechenland auf dem Friedhof 2 Leute, die sind durch die Nazis getötet. Und mein Vater hat 3 Jahre lang als Partisan gegen die Nazis gekämpft, als Patriot. Und heute sehe ich in diese ein linksorientierender Mensch, die ist auch da, heute ist da, die hört hier zu, schreibt auf Twitter, Patriot reimt sich mit Idiot. Ich sage so, mein Vater war nicht Idiot, mein Vater war ein Held. Und die müssen sich also ein bisschen einschränken mit ihren Aussagen. Ich habe mich bis heute zurückgehalten, aber diese Beleidigungen meinem Vater gegenüber, den wir als einen Held betrachten, werde ich nicht hinnehmen. Möchtest du dazu ein Statement haben von uns? Nein, ich wollte das heute so sagen, weil diese Person, die es geschrieben hat, ist bei den Zuhörern, die hat sie jetzt gehört. Okay, also ich würde einen Halbsatz dazu sagen, ich habe wollt, also war nie meine Intention und deswegen möchte ich ja widersprechen, irgendwas zu relativieren. Es gibt den Richtungsstreit, ich habe eine ganz klare Position darin und was du gerade angesprochen hast, in irgendeiner Weise Verbrechen von Nazis, wann auch immer sie stattgefunden haben, zu relativieren, trete ich ganz, ganz, ganz entschieden dagegen. Ja, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass einer von uns beiden dort was relativiert hat. Also ich glaube, wir haben ganz deutlich gesagt, dass wir unser momentanes Programm doch als tendenziell eher links begreifen. Und also nochmal zu dem Antifaschismus. Also wir haben bereits in der Satzung der Präambel stehen, dass wir Faschismus entschieden entgegentreten. Und entschieden bedeutet für mich auch, dass ich halt nicht irgendwie nur Kerzen anzünde und irgendwie Händchen halte irgendwie, sondern ich gehe zu einer Nazi-Demonstration und möchte da auch den Nazi-Aufmarsch blockieren, beziehungsweise bei dem letzten versuchten Nazi-Aufmarsch in Frankfurt war ich parlamentarischer Demo-Beobachter, da konnte ich das nicht machen, aber ich war eben direkt dran, wo 900 Leute das Gleis blockiert haben, Was jetzt noch nicht mal eine Ordnungswidrigkeit übrigens war. Die Leute haben einen Bescheid über 20 Euro bekommen. Aber sie wurden da über Stunden festgehalten und es war unsere Aufgabe, nochmal Stichwort freiheitlich-demokratische Grundordnung, zu beobachten, ob die Polizei wie auch die Demonstrierenden sich entsprechend verhalten. Und ich musste leider feststellen, dass gerade bei der Polizei bestimmte Beweisigungs- und Festnahmeeinheiten aus Bruchsal, die auch schon bei Stuttgart 21 negativ aufgefallen sind, mit extremer Brutalität vorgegangen sind. Und ich glaube also, wenn es um die freiheitlich-demokratische Grundordnung geht, wo ein Gewaltverzicht gefordert ist, das betrifft vor allem den Staat, ja, das betrifft, also das ist ein Schutzrecht der Bevölkerung gegenüber dem Staat. Dass wir halt nicht in einer Diktatur, nicht in einer Gewaltrepublik leben, sondern dass es hier mit Recht und Gesetz zugeht. Und ich finde das extrem wichtig. Und ich finde es auch sehr wichtig, eben gegen Faschisten aufzutreten und ihnen zu zeigen, dass in einer Stadt mit fast 50% migrantischer Bevölkerung kein Platz für sie ist. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr diese Bemerkung aufgenommen habt und bitte alle anderen zu beachten, es handelt sich um eine Kandidatenbefragung und wir wollen nicht wissen, was andere Leute aus dem Publikum zu sagen haben und wofür die sich eignen, für welches Amt oder sowas, sondern für die, die jetzt auf dem Podium sitzen. Deswegen bitte ich, dass die Leute am Mikrofon sich an Fragen direkt an die Kandidaten und Kandidatinnen auf dem Podium beschränken. Dankeschön. Nächster, Right of Parley. Ich glaube, ja. Ich war ja dran, oder? Lass doch mal den Right of Parley und dann kommst du, Stefan. Drei Sachen. Das eine, was mich jetzt gewundert hat, ihr seid gar nicht auf die Herabwürdigung von Yorgos Vater eingegangen. Da ging es ja letztendlich nicht darum, irgendwie das Verbrechen des Nationalsozialismus verkleinert worden oder klein dargestellt werden, sondern da ging es ja darum, die Leistung seines Vaters als Widerstandskämpfer und der sich selber dann als Patriot bezeichnet, entsprechend nicht gewürdigt wurde, beziehungsweise in den Dreck gezogen wird, um es vorsichtig zu sagen. Dann habe ich noch eine Frage an dich, Laura, direkt zu dem Taz-Artikel. Der war ja jetzt im Vorfeld der Wahl. Ich glaube, lass doch erstmal den ersten Punkt abschließen und dann machen wir die zweite Frage. Also spontan würde ich sagen, den Widerstandskämpfer Vater herabzuwürdigen, ist kein Umstand, ist keine Art und Weise der politischen Auseinandersetzung, finde ich erstmal schlecht. Aber ich kenne diesen Tweet nicht, ich kenne den Kontext nicht und das heißt also, bevor ich dort ein abschließendes Urteil über irgendwas treffen würde, müsste ich mich da erstmal einarbeiten. Und genauso würde ich das eben auch im Vorstand machen. Das heißt also erstmal die Beteiligten fragen, wie das gemeint war. Ich meine, Twitter ist auch ein scheiß Medium für eine Diskussion. 140 Zeichen, wie auch E-Mails, die ich kenne die hessische Mailingliste, sind prädestiniert, missverstanden zu werden. Und das heißt also, bevor ich da irgendwas eskaliere, würde ich erstmal mit den Beteiligten reden, wie das gemeint ist. Und deswegen, ich möchte aber auch nicht über jedes Stöckchen springen und sofort, wenn jemand sagt, ja, distanziere dich von irgendwas, mich sofort von allem distanzieren. Also ich glaube, erstmal muss man die Grundlagen kennen, wie und den Kontext, wie sowas zustande gekommen ist. Würde ich jetzt auch sagen, also ich habe ja deswegen extra gefragt, ob eine Frage damit verbunden ist. Ich kenne den Zusammenhang nicht, deswegen kann ich zu dem Vorfall sehr wenig sagen. Und grundsätzlich ist es, habe ich den allerhöchsten Respekt vor Widerstandskämpfern. Ich habe mich extrem intensiv in München mit der Geschichte der Weißen Rose auseinandergesetzt. Das ist was mir sehr, sehr nahe geht, wo ich extrem dankbar bin. Jetzt auch ganz, ganz aktuellem Anlass, Stichwort D-Day. Das ist was, wo ich wirklich ganz real Gänsehaut kriege und woraus sich für mich auch einfach eine Verantwortung ableitet, das, was solche Leute vorgelebt haben, nicht kaputt machen zu lassen und zumindest auf eine kleine Art und Weise weiterzuführen. Und das heißt für mich wirklich Demokratie machen. Ja, wenn ich da noch ergänzen darf, also am 9. Juni 1944 wurde Johanna Kirchner in Plötzensee von den Nazis ermordet. Da war gerade vor ein paar Tagen in Frankfurt in der Paulskirche eine Gedenkfeier mit den Enkelinnen und Urenkelinnen teilweise. Finde ich großartig, dass es solche Leute gibt. Und im Gegensatz zu anderen Gedenkfeiern war dort eher keine traurige Stimmung, denn die Gegner der Nazis haben den Krieg gewonnen. Hitler ist tot. Ja, Johanna Kirchner ist auch gut, ist auch tot, aber ihr Vermächtnis lebt weiter. Und die Nazis haben den Krieg verloren und das ist auch gut so. Und wir müssen aufpassen und achtsam sein, dass also auch rechtspopulistische Parteien beispielsweise nicht den Fuß in die Tür kriegen und müssen entsprechend auch dagegen vorgehen mit, persönlich für mich kann ich das sagen, mit friedlichen, parlamentarischen oder demokratischen Demonstrationsmitteln. Der Joffrey hat eine direkte Nachfrage an den Martin. Würdet Reit auf Bali und Stefan O. Ihn vorlassen? Ja, mach. Joffrey. Nur eine Kurzfrage. Du meintest vorher, wenn ich dich da richtig verstanden habe, deswegen die Nachfrage, der Gewaltverzicht in der FDGU bezieht sich auf den Staat. Habe ich dich da richtig verstanden? Also, der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts sagt, es gibt eine Volkssouveränität und eine Gewaltenteilung. Und in dem Bundesverfassungsschutzgesetz von 1990 wird gesagt, ein Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft. Ich glaube, auf die Frage Verhältnis zum Gewalt, was ist Gewalt oder sowas, gehen wir nochmal in einem eigenen Block ein, weil das ja auch einen aktuellen Anlass hat. Right of Parley. Gut, dann nur noch die Frage zu dem Taz-Artikel. Und zwar war der ja im Vorfeld der Wahl. Was meinst du denn, was der für eine Auswirkung gehabt hat mit dem Satz, die Paten braucht man so nicht? Ehrlich gesagt, glaube ich, hatte eine deutlich größere Auswirkung innerhalb der Partei als überall anders. Ich habe mich auch irgendwie andere, also nicht Piraten, darauf angesprochen. Und da fällt es eher in die Kategorie, es gibt keine schlechte Werbung quasi. Ich glaube, wenn ich, also ein Ja-Statement, ein weiteres wäre nicht gedruckt worden, weil du kannst nicht so viele Piraten drin haben. Ich bestehe immer noch zu dem Statement. Ich finde, es war ziemlich differenziert. Ich weiß, dass ich auch, die hatten es nochmal zusammengekürzt und extremer als hartes Nein quasi formuliert. Und ich habe irgendwie nachts um 12 nochmal geschrieben, das ist mir ganz wichtig, dass es ein kritisches, aber kein total Abgesang ist. Von daher glaube ich, es hat für außen eine Außenwirkung eher dafür gesorgt, dass Leute sich gedacht haben, okay, es gibt da auch kritische Stimmen, aber die setzen sich zumindest damit auseinander und tun es irgendwie in klar lesbaren 10 Zeilen und schreien sich nicht nur an. Dann der Stefano. Ja, schönen guten Abend, ihr beiden. Ich wollte mal geopolitisch nachfragen, da ja auch so jetzt Stimmen geäußert wurden, so die Leute, die auf Montagsdemos gehen, also ich bring's mal damit in Verbindung gleich, sind komisch. Mich würde da interessieren, wie das mit den geopolitischen eben Brandherden, mit den Kriegsherden da aussieht in Irak, Syrien, Thailand und so weiter, Ukraine jetzt auch. Seht ihr da, ist von euch zu erwarten, dass ihr da irgendwo die Piratengruppierungen, die Arbeitsgemeinschaften, so die Bruchstellen, wo sich da zwischen denen aufgetan haben, dass ihr die etwas kleistern könnt, dass ihr euch da positioniert irgendwie, dafür einsetzt, da eine konsequente Stellung dazu erarbeiten, wo Substanz hat, also dass man sich da als Partei positionieren kann, konkret zu den einzelnen Brandherden auch? Oder ist das jetzt eher, sieht er da das jetzt nicht relevant für die Piraten jetzt? Also bis zum nächsten Wahlkampf. Möchtest du einzelne Brandherde benennen, weil jetzt so pauschal das zu beantworten, finde ich schwierig. Also so konkret habe ich gerade jetzt im Kopf das Iran, dass der Obama plant, hier vielleicht Drohnen einzusetzen gegen die ISIS oder was da so an islamischen Gotteskriegern hier jetzt dann im Irak sich da bildet und wie das Land wieder enorm destabilisieren. Also wie man dazu, ich meine, wir haben da schon ein paar Punkte, glaube ich, im Programm stehen, aber dass man da, dass es auch gut von der Partei getragen wird und weiter im Detail, also der Position erarbeitet werden. Ist es bei euch, steht ihr da dahinter oder sagt ihr erstmal, wir haben ganz andere Schwerpunkte dazu? Also ich könnte anfangen, weil nicht nur der Syrien-Konflikt, sondern auch die Lage in der Ukraine war auf allen Podien zur Europawahl, war das ein bestimmendes Thema. Und das war einer der drei Punkte, wo wir nichts im Europawahlprogramm drin hatten. Die anderen zwei waren, wie stehen wir zur Einführung einer europäischen Armee? Und das dritte war, wie stehen wir zum Beitritt der Türkei in die Europäische Union? Es ließen sich aber einige Punkte ableiten. Also zum Beispiel zu den Drohnen haben wir eine ganz klare Ablehnung, dass wir keine Überwachung durch Drohnen möchten und dass wir eben auch nicht eine Remote-Controlled-Tötung von Menschen haben. Also ich habe da auch neulich einen Artikel geschrieben bei piratenpartei.de, wo ich auch, wo unten auch die Position aus dem Europawahlprogramm drinsteht. Was die Situation in Syrien angeht, ja, wir haben zum Beispiel zur Flüchtlingspolitik ein sehr gutes Programm. Ich möchte jetzt auf die Details gar nicht eingehen, weil das sonst zu lang wird. Also die Europa beispielsweise und auch Deutschland muss mehr Flüchtlinge aufnehmen. Es kann nicht sein, dass irgendwie über 1 Million Menschen auf der Flucht sind und wir nehmen ein Kontingent von 10.000 auf. Was die Ukraine angeht, da muss man schon ein bisschen anders rangehen. Also A, es ist eine Verletzung von Völkerrecht und wir haben bestimmt im Programm irgendwo stehen, dass wir also wir sind dafür, dass völkerrechtliche Vereinbarungen eingehalten werden. Es kann nicht sein, dass Russland auf einmal Vereinbarungen, die Mitte der 90er mit den USA und Großbritannien zusammen und der Ukraine getroffen werden, auf einmal einseitig kündigt und dort Land annektiert. Das ist das eine Ding. Das andere ist, wir sind aber auch grundsätzlich für eine Selbstbestimmung der Bevölkerung. Also wir sind gegen Fremdeingriffe. Wir sind auch mal auf einem ganz anderen Level. Wir sind für informationelle Selbstbestimmung. Also wir sind für große Autonomie der Betroffenen. Jetzt ist es schwierig in politischen Situationen, die unübersichtlich sind, zu sehen, für welche Seite man dort Position ergreift. Aber oder in Situationen, wo Massenmorde geschehen, da kann man nicht einfach nur zusehen. Andererseits haben wir da im Programm stehen, dass dort auch ein Auslandseinsatz der Bundeswehr erlaubt sein soll. Also wir sind keine Partei, die den Auslandseinsatz grundsätzlich ablehnt. Also man kann, um es zusammenzufassen, man kann aus dem bestehenden Programm schon sehr viele Sachen ableiten. Ich denke aber, wir haben konkret zu den Punkten, jetzt zum Beispiel Ukraine oder Beitritt der Türkei, haben wir noch Lücken im Programm und die müssen wir gemeinsam mit den Arbeitsgemeinschaften und den Leuten, die sich da auskennen, eben füllen. Deswegen ist es sehr schade, dass wir jetzt einen außerordentlichen Parteitag haben. Ich hätte lieber einen Programmparteitag gehabt. Ich weiß, es wird langweilig, aber auch da würde ich mich vollumfänglich Martin anschließen. Die Frage ging ursprünglich auf Montag, die Montagsdemos und da einzelne Punkte. Ein großes Problem, das ich mit den aktuellen Montagsdemos habe, ist, dass sie sehr, sehr viele Themen in unterschiedlichen Ausprägungen irgendwie behandeln wollen, was ich schon immer schwierig finde, wenn man irgendwie zu viele Sachen in einen Topf schmeißt. Zu dem Drohnen oder zum drohenden Drohneneinsatz im Iran ist ganz klar abzulehnen. Also haben wir so ein Programm stehen, ist auch meine persönliche absolute Überzeugung, geht nicht, sind wir dagegen. Fertig aus. Dankeschön. Jetzt habe ich ein ganz klein bisschen den Überblick über das Mikrofon verloren, aber ich habe den Wiegbold sehr früh gesehen dort. Ja, danke. Also ich habe jetzt eine Menge politische Bewertungen gehört von politischen Ereignissen und Bedingungen. Ich finde das auch sehr interessant, wie ihr das einschätzt. Ja, die Partei ist ja eigentlich doch eine Körperschaft und ihr bewerbt euch zum Beispiel jetzt beide, und da gehe ich auf diesen Punkt ein, als politischer Geschäftsführer. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ihr als politischer Geschäftsführer einer Körperschaft letztendlich euch bewerbt, ja, was diese Partei ja darstellt als Bundesverband, wie seht ihr denn, also was ist das politische Geschäft dieser Körperschaft, ja, die wir Partei nennen? Ja, worin liegt dieses Geschäft? Ja, wie seht ihr also eigentlich eure Aufgabe, euren Auftrag und jetzt nicht nur die kurze Zusammenfassung, wofür ein politischer Geschäftsführer zuständig sein soll, sondern wie gestaltet sich das für euch persönlich aus? Und da möchte ich jetzt genauso eine Bewertung haben, wie jetzt zu diesen politischen Fakten und Sachlagen. Ich fange mal an. Der Job des politischen Geschäftsführers hat für mich zwei ganz wesentliche Funktionen. Die Willensbildung zu unterstützen, voranzutreiben nach innen und die Willensbildung zu repräsentieren nach außen. Ganz kurz und knapp. Ich halte nichts von einem rein verwaltenden Vorstand. Ich halte auch nichts von einem Folge-App als reines quasi Programm-Vorlesesprachrohr. Natürlich hat der Vorstand nach außen und auch nach innen eine gesonderte Rolle in der Wahrnehmung und damit auch eine Verantwortung, die er einnehmen muss, und zu sagen, es tut mir leid, dazu steht noch nichts im Programm, heißt nicht Verantwortung übernehmen. Deswegen meine Einschätzung da ganz klar. Ich würde da auch Meinung vertreten und ich würde lieber das Risiko eingehen, mir irgendwie eine Rüge oder was auch immer oder eine Korrektur einzufangen, wenn ich mal irgendwo meine persönliche Meinung vielleicht als Lückenfüller, wenn wir tatsächlich kein Parteiprogramm haben, einsetze, als dass ich irgendwo stehe und sage, dazu müssen wir erst noch was erarbeiten, sondern es geht darum, und ich glaube, wir haben genug Grundkonsens, aus dem man ganz, ganz, ganz viel eigentlich zu fast allem ableiten kann, und wir haben einen, zumindest fühle ich den, einen Grundspirit, den kann man sehr gut nach außen vertreten, und das würde ich auch ein bisschen offensiver machen, weil außen ist ja, es gibt ja nicht diese Trennung zwischen einmal die Partei und einmal außen, weil auch alle Parteimitglieder sind Teil der Öffentlichkeit, die sich auch wieder über Medien informieren. Also geht ja Hand in Hand die Willensvertretung und die Willensbildung. Ich möchte daran in diesem Amt aktiv mitwirken. Und natürlich der andere Teil ist der operativ Verwaltende, der, also es ist Job der Buchhus, diese Partei zu verwalten mit allen Aufgaben, die da mit sich kommen. Aber das sehe ich als selbstverständlich und gesetzt. Martin. Ja, stimme ich mit auch dazu. Also wie man das Ding jetzt nennt, politischer Geschäftsführer, politische Geschäftsführerin oder stellvertretender Vorstand, da gibt es ja zum Beispiel von dem Norbert Hensel den Satzungsänderungsantrag, mehrere politische Geschäftsführer, mehrere stellvertretende Vorstände, Vorsitzende einzuführen. Also ich denke gerade der oder die Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und die politische Geschäftsführung, das sind die, die nach außen wahrnehmbar sind und die sich auch politisch äußern und auch äußern müssen. Denn wir sind eine Partei und Parteien sind parteiisch und müssen auch nach außen wahrgenommen werden. Und ich denke, also ich habe es eingangs schon gesagt, also gerade wir müssen die politische Arbeit auf allen Ebenen probieren zu verstärken. Also ich sehe den Bundesvorstand da in gewisser Weise als Katalysator auch. Wir sind natürlich exponiert, ich hoffe mal irgendwann wieder bei den Medien auch. Dann wird halt nicht irgendwie ein Kreisvorstand gefragt, wenn es um Bundesthemen geht, sondern der Bundesvorstand. Ich glaube, wir können dazu beitragen, das in die Öffentlichkeit zu tragen, was so an guter Arbeit in den verschiedenen Ebenen läuft. Wir müssen uns da eben auch positionieren, wir müssen politisch sein und wir müssen auch jeden Tag die Zeitung lesen und Fernsehen gucken, um auf dem aktuellen Stand zu sein, um uns halt zu aktuellen großen politischen Themen zu positionieren, insbesondere dann, wenn wir dazu schon was in unserem Programm stehen haben. Also ich sehe das auch, das ist vor allem ein politischer Vorstand. Ja, Verwaltung auch. Ich sehe das aber, wie Laura vorhin gesagt hatte, eben eher auch so als eine Managementaufgabe. Also ich muss mich nicht persönlich um das Klein-Klein kümmern. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht Leute ehrenamtlich ausbeuten über ein gewisses Maß hinaus. Also solange es ihnen Spaß macht, alles okay, können sie gern machen. Aber ich denke, wir brauchen eine gewisse Professionalisierung auch und dieses Klein-Klein irgendwie jetzt mit Mitgliederverwaltung oder sowas, da können wir gerne Leute dafür einstellen. Oder ich meine, hier in der Fraktion machen wir das auch nicht anders. Also da haben wir halt eine Steuerberaterin für die Lohnbuchhaltung. Warum soll das irgendwie der Schatzmeister oder die Schatzmeisterin persönlich machen? Da kann man Leute dafür bezahlen. Das kostet nicht ein Vermögen und man hat dann den Kopf frei und seine begrenzte Arbeitszeit, um halt was Sinnvolles zu machen und eben sich nicht irgendwie mit Verwaltungskram aufzuhalten. Claudia Wiegbold möchte noch mal kurz nachhaken, aber vielleicht schaffen wir die Runde kurz. Ja, ich versuche es auch ganz kurz. Also ich bin ein bisschen missverstanden worden, glaube ich. Es ging mir halt um das politische Geschäft der Partei. Ja, also jetzt nicht darum, wie sich diese Aufgabe ausgestaltet, in dem wie, sondern es geht um das politische Geschäft. Was ist das politische Geschäft der Partei? Wo ist da, sag ich mal, im Sinne eines Geschäfts ein Interessensausgleich und mit wem? Ja. Also Geschäfte, politische Geschäfte, was ist das im Sinne der Partei? Naja, das politische Geschäft ist, Meinungen zu bilden und zu formen, Diskussionen anzuzetteln, Themen aufzugreifen, Positionen zu erarbeiten und Positionen wählbar zu machen. Ja, Positionen in die Gesellschaft reinzutragen, auch die Positionen von anderen im Zweifelsfall zu kritisieren, also gerade auch den politischen Gegner anzugreifen, wobei ich weiß, dass der politische Gegner in den verschiedenen Ländern und auf Bundesebene oder auch auf kommunaler Ebene die Zusammensetzung variiert. Also ja, Position zu beziehen, politisch tätig zu sein. Oder also Geschäfte, du meinst jetzt nicht irgendwie Klüngeleien in den Hinterzimmern oder sowas. Gib du mir 5 Stimmen, dafür gebe ich dir 10 oder so. Ja, ich möchte jetzt nicht in einen Dialog verfallen, das war jetzt einfach eine Fragestellung. Also es ging mir wirklich tatsächlich um, welche Parteien machen das Geschäft und wie sieht dieser Interessensausgleich innerhalb dieses Geschäfts aus? Das können die Mitglieder nach innen sein, das können andere Parteien nach außen sein. Das war jetzt eigentlich so meine Polarisierung der Frage, ja. Ja, wir polarisieren schon gleich noch ein bisschen. Wer war denn als nächster da der Stimmbürger vielleicht? Ich, Corbinian. Ja? Corbinian, dann Corbinian. Hi, ich habe eine wirtschaftspolitische Frage, vor allem an die Laura. Du wirst immer so im linken Lager verortet. Ich würde mich da auch verorten, aber ich sehe dich da gar nicht so eigentlich. Also zumindest wenn ich mir die Wirtschafts... wenn ich mir das Wirtschaftsprogramm anschaue, wo du auch mitgemacht hast, würde ich das jetzt eher so als liberal einstufen und eher so ja zu den Grünen passend definieren. Deswegen mal eine konkrete Frage, wie stehst du zur Schuldenbremse und so im größeren Rahmen, wie stehst du zur Austeritätspolitik in ganz Europa? Also da geht es ja auch um darum einzusparen und Sozialstaat zusammenzukürzen und so. Und dann auch gerne auch von Martin noch seine Meinung dazu. Hi Corbinian, ich freue mich schön, dass wir das mal direkt austauschen. Ich finde das total spannend. Du hast ja neulich auch schon irgendwas getwittert, von wegen, ich werde oft eher links wahrgenommen und du würdest mich aber eher als liberal verorten. Tatsächlich kann ich mit beiden relativ gut leben, weil ich glaube, ich sehe eine große Schnittmenge zwischen dem, was mal ursprünglich liberal war, nicht das FDP-liberal, und dem, was ich als aktuelle linke Politik sehe. Und habe kein Problem, mich in der Schnittmenge aufzuhalten, weiß, dass ich mich damit, sich in der Schnittmenge zu positionieren, führt selten dazu, dass man von beiden Seiten Zuspruch kriegt, sondern eher, dass man aus beiden Seiten gebasht wird. Also es gibt genug Leute, denen ich nicht links genug bin, allen anderen bin ich zu links, wird nicht dazu führen, dass ich irgendwie meine Position verändere. Die zwei Punkte, die du angesprochen hast, Schuldenbremse und Austeritätspolitik, sehe ich mehr als kritisch, also Schuldenbremse würde vielleicht noch passen, um zu sagen, sehe ich sie kritisch. Austeritätspolitik in Europa, das Einzige, was mir einfällt, ist Fail. Also ist halt konzeptionell ein Fail, also von vornherein ist, wie wir mittlerweile sehen, eine Umsetzung ein katastrophaler Fail, ist ein Fail, weil es noch nicht mal die Ziele erreicht, die man sich damit ursprünglich gesetzt hat, und ist vor allem ein riesengroßer Fail, weil es zulasten von Millionen von Menschen geht, deren Lebensbedingungen sich dadurch drastisch verschlechtert haben, deren nicht nur Lebensbedingungen, teilweise deren Lebenserwartung, deren Gesundheitszustände, also irgendwie Stichwort Krankenhäuser in Griechenland oder Spanien, no-go. Schuldenbremse geht ja in eine ähnliche Richtung. Da würde ich sagen, kann ich die Intention noch eher verstehen, weil eine unendliche Verschuldung halt auch nicht ist schlicht nicht wirtschaftlich sinnvoll. Eine harte Schuldenbremse kann aber auch nicht Sinn der Sache sein, da ich auch gerade in konjunkturell schwächeren Phasen oft mal einfach zusätzliche Investitionen brauche, um überhaupt wieder die Produktivität anzukurbeln. Von daher, also wie gesagt, Austerität, positioniere ich mich klar dagegen, gegen diese Politik. Schuldenbremse, würde ich sagen, positioniere ich mich zu 80% dagegen, weil ich, wie gesagt, so verstehe und sehe, dass es teilweise und in Grenzen vielleicht auch Sinn macht, so absolut wie sie ist, glaube ich, schießt sie extrem weit übers Ziel hinaus und steht ihrem Ziel im Wege. Wenn ich da noch zwei Sachen zu sagen darf, also Autoritätspolitik, wir haben im Programm stehen, dass wir solidarisch sind und das bezieht ganz Europa ein. Und was die Schuldenbremse angeht, es gab in Hessen eine Volksabstimmung für oder gegen die Schuldenbremse. Auch das war ein bisschen einseitig formuliert, die Fragestellung. Und alle Leute haben gesagt, oh super, Schuldenbremse, weil Schulden sind ja eigentlich böse. Die Realität sieht aber so aus, dass die Kommunen weiterhin Schulden machen. Sie nennen es halt nicht mehr Schulden, sondern sie nennen es öffentlich-private Partnerschaften. Und die tauchen nicht als Schulden auf, sondern sind halt andere kreditähnliche Geschäfte. Und die Privatwirtschaft und Bilfinger Berger, die Schulen bauen und sowas, profitiert davon. Aber die Gesellschaft insgesamt hat den Nachteil, weil sie dadurch zu exorbitanten Preisen Infrastruktur an Private abgibt. Darf ich kurz nachfragen? Aber bitte kurz, weil wir wollen eigentlich keine wirtschaftspolitische Grundsatzdiskussion führen. Naja, die Schuldenbremse hat ja Verfassungsrang inzwischen, oder? Also ich meine, man muss sich ja dran halten. Also inwiefern ist es überhaupt relevant, dass ihr jetzt dagegen seid, so wie ich das jetzt raushöre? Naja, also wir haben es im Wahlprogramm der Piratenpartei Hessen drinstehen, dass wir gegen die Schuldenbremse sind. Es hat Verfassungsrang, aber die Realität ist halt, dass die Kommunen weiter Schulden machen. Sie nennen es halt nur anders. Und also auch da noch von mir jetzt ergänzt, du hast ja nach unserer Meinung gefragt. Ich glaube, ich habe es ja klar zum Ausdruck gebracht. Auch wenn das Verfassungsrang hat, heißt es ja nicht, dass es unabänderbar ist. Es hat ja auch erst, es wurde erst zu einer Verfassungsänderung 2009, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, es ist auch durchaus wieder änderbar. Und genau deswegen wollen wir noch mehr Parlamente und hoffentlich irgendwann auch in den Bundestag einziehen, um dementsprechende Initiativen vorbringen zu können. Bis dahin kann man natürlich nicht sagen, wir ignorieren sie, weil wir wollen Gesetze ändern, aber uns trotzdem an sie halten, solange sie existieren. Aber muss halt gucken, inwiefern man Mittel und Wege findet, in kritischen Situationen die Problematik aufzuzeigen und Wege dran vorbei. Ich will mich auch nicht an was vorbeischmuggeln, aber vor allem problematisieren und hoffen, dass wir das aus der Verfassung wieder rauskriegen. Ich stelle ein krasses Missverhältnis zwischen den Äußerungen im Pad und denen am Saalmikrofon fest. Leute, das heißt UFO-Grillen. Who's next? Piratos oder Stimmbürger? Stimmbürger. Stimmbürger. Zurück zu diesem Flaggengate, was wir vor einer viertelhalben Stunde hatten. Zur Klarstellung, also zwei Fragen habe ich. Und zwar, also die Klarstellung, es waren ja nicht eine Flagge, es waren ja zwei verschiedene Flaggen. Und die Laura hat jetzt vorher gesagt, sie hätte jetzt diese Antifa-Flagge eher hängen lassen. Martin, du auch? Ich habe aber auch gesagt, dass sie sich nicht unbedingt aufgehängt hätte. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die innerparteilich, wie Laura vorhin gesagt hat, ein Sturm im Wasserglas ist. Also innerparteilich hat das wahnsinnige Wogen geschlagen, aber nach außen interessiert es einfach keine Sau. Die Leute interessiert, was für Politik wir machen und nicht, was für Stoffhetzen auf Parteitagen rumhängen. Ja, gut. Derjenige, der Flaggen aufhängt, der hat natürlich auch eine politische Botschaft. Hätte man keine Flaggen aufgehängt, hätte es auch keinen Flaggenguide gegeben. Mir wäre jetzt viel lieber gewesen, die EU-Flagge hätte jetzt gehängt. Und jetzt die Frage an beide und zuerst an die Laura. Wir stehen ja konservativ sozusagen hinter dem Grundgesetz. Wir kriegen Parteienfinanzierung. Wir haben kandidiert für den Deutschen Bundestag, für die Bundesrepublik Deutschland. Wie hättest jetzt du verfahren, wenn jetzt die Bundesrepublik-Fahne auf dem Parteitag gehängt wäre, weil die Piratenpartei Deutschland hat sich dort getroffen? Also hättest du ähnlich jetzt wie die Antifa-Flagge behandelt oder anders? Und dann der Martin, bitte. Disclaimer, es folgt meine urpersönliche Meinung. Eine Deutschland-Flagge hätte ich nicht dulden wollen und hätte mich dafür eingesetzt, sie abzuhängen. Weil für mich Deutschlandflaggen mit der Geschichte der Bundesrepublik einen Also einmal ist Nationalstaat nicht, wovon ich großer Fan bin. Martin hat vorhin schon gesagt, wir sehen uns ganz klar als internationale Bewegung. Und auch wenn wir in den Deutschen Bundestag einziehen wollen, heißt es nicht, dass für mich Deutschland, wir hatten das auch gerade mit europäischer Austeritätspolitik, das wichtigste Organ ist, sondern eigentlich sehe ich auch Europa nur als Zwischenstufe, aber das ist wahrscheinlich die einzige, die ich realistisch noch erleben werde, zu einer Überwindung von Grenzen einfach auch wirklich. Und eine Deutschlandfahne verkörpert für mich eine Art Nationalismus und Patriotismus, bei der mir, jetzt bin ich noch dazu auch kein Fußballfan, aber echt unwohl wird. Weil Deutschlandfahnen, gerade dann, wenn wir jetzt von dieser Antifa-Fahne reden, reden wir von sehr großen Fahnen, damit assoziiere ich Sätze wie, ich bin stolz auf Deutschland, und bei solchen Sätzen wird mir, ich habe gesagt, eine persönliche Übung, wird mir speiübel, weil ich kann und will A, nicht stolz auf ein Land sein, weil es ist für mich was so Abstraktes, Unpersönliches und damit auch Unmenschliches, und B, Deutschland ganz im Speziellen, Deutschland hat eine brutale, grausame Geschichte, auf die ich alles andere als stolz sein will. Deswegen werde ich mich weit davon distanzieren, wo solche Äußerungen fallen. Und so eine Deutschlandfrage in dem Ausmaß auf einem Parteitag stellt für mich so eine Äußerung dar. Auf einem Fußballspiel, andere Geschichte, auf einem Parteitag ganz vehement dagegen. Zum Fußball fragen wir gleich nochmal, aber erst nochmal die Frage vom Stimmbürger an Martin. Ja, das war die gleiche, ne? Also Deutschland hatte auch Angela Merkel als Bundeskanzlerin, und darauf kann man sich ja nicht stolz sein. Ich sehe das ähnlich wie die Laura und möchte aber sagen, also ich sitze hier gerade im Rathaus in unserem Fraktionsbüro, und vor dem Rathaus weht eine Frankfurter, eine deutsche und eine europäische Flagge. Ich habe kein Problem damit, wenn staatliche Institutionen, wenn Regierungen eine Deutschlandflagge aufhängen. Ich habe ein Problem damit, wenn Deutschlandflaggen im Kleingartenverein wehen, weil das meistens in eine ganz bestimmte Richtung geht. Und daneben sind dann die Reichskriegsflaggen oft auch zu sehen. Also für staatliche Behörden oder sowas überhaupt kein Problem. Aber ich denke, in allen anderen Bereichen haben Deutschlandfahnen nichts zu suchen, und auch bei einer Partei nicht. Also wir sind ja die Piratenpartei Deutschland. Wir sind eine von 60 oder 70 Piratenparteien weltweit. Wenn ich an Deutschlandfahnen auf Parteitagen denke, dann sind das meistens eher nicht demokratische Parteien, und da hätte ich ein Problem damit. Lass mich gerade nochmal, ihr habt beide das mit dem Fußball so leicht angesprochen, darauf eingehen. Es läuft seit wenigen Tagen wieder so ein Bild um. Ich weiß nicht, ob eine konkrete Aktion umläuft. Da gibt es ja diese lustigen Wimpelchen an Autos, und dann gibt es Leute, die finden das nicht so lustig und knicken die ab und machen dann einen Zettel dran, das ist ein nationalistisches Symbol. Und mich interessiert A, was haltet ihr von dieser Aktion? Und noch mehr als das interessiert mich eigentlich, ist das geeignet, irgendjemanden davon zu überzeugen, seine Ansicht zu Fahnen im Allgemeinen oder Fußball im Besonderen nochmal zu überdenken, und wenn ja, wen? Darf ich anfangen, Martin? Ich nicht. Ja, weil ich da tatsächlich, das ist so, ich habe die Hand an der Stirn, weil es wirklich, es ist so, du kannst halt nicht, also you can't fight fire with fire. Ideen, die man vielleicht dumm findet, mit dummen Aktionen zu bekämpfen, ist halt in Summe einfach dumm hoch zwei und wird nie funktionieren. Und ich werde auch durch eine Aggression, und auch die Beschädigung von Gegenständen ist eine Aggression, niemanden auf einer Ebene erreichen, wo ich mit ihm über Inhalte diskutieren kann. Also deswegen ist es halt so, ja, wie gesagt, ich glaube, meine Meinung zu Deutschland fragen kann. Wie weit war ich weg? Bin ich da? Sprechtest. Ja, Test, ich bin da. Das Problem liegt eher bei Monopol. Hört ihr mich wieder? Schade. Martin, magst du in der Zwischenzeit das Thema aufnehmen? Und wenn Laura wieder da ist, dann darf sie weiter? Laura war gar nicht weg gewesen. Oder bin ich weg? Ich höre sie auch. Hört ihr mich? Ja. Ja. Hallo? Dirk, hörst du mich auch? Huch, ich glaube, ich war irgendwie weg. Okay, also ich, dann nehme ich davon, nehme ich an, dass ich die meisten meiner Ausführungen mitgekriegt haben. Aggression ist nie eine Lösung. Und jemanden durch Zerstören von irgendwie Gegenständen werde ich nie auf einer inhaltlichen Diskussionsebene erreichen. Deswegen finde ich das auch keine sinnvolle Aktion. Ja, Punkt. Ich denke auch mit Fahnen abknicken, das ist einfach kindisch und man erreicht den Rezipienten damit sicher nicht. Also, aber das ist auch so ein Beispiel, wo sich Piraten immer super drüber aufregen können, weil das so ein Thema ist, wo einfach alle eine Meinung zu haben können. So, ja, böse Fußball schlagen. Können wir nicht lieber politisch arbeiten? Können wir nicht lieber die komplizierten Themen angehen und uns dazu eine Meinung bilden oder halt in unser Programm schreiben oder das, was im Programm steht, schon umsetzen? Wen interessieren irgendwelche beschissenen Flaggen an Autos? Also, ich meine, dafür wurde die Piratenpartei nicht gegründet. Dankeschön für euer eindeutiges Statement in dieser Sache. Wen haben wir denn am Mikrofon als nächstes? Und wer nochmal Tor hier reinbrüllt, der darf nicht mehr fragen. Monopol, ich hätte eine kurze Statement zu der Flagge, zu der Deutschlandflagge, die mir sehr am Herzen liegen würde. Ich auch noch. Statement oder Frage? Beides. Piratos, du wärst wahrscheinlich der Nächste, der dran ist. Lässt du den Ali vor? Klar, ich habe zwar auch eine kurze Nachfrage zu dem Thema Stofffetzen, aber wenn Ali da auch einsteigen will, wenn es jetzt nicht so lang ist, dann klar. Okay, also ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und finde das ein oder andere okay, das andere vielleicht auch nicht, aber bei dieser Flaggenfrage kräuselt sich bei mir gerade alles. Die Fahne der Bundesrepublik Deutschland garantiert mir als schwulen Türken, dass ich hier frei leben kann. Es garantiert mir, dass ich nicht gefoltert werde. Es garantiert mir, dass ich einen sicheren Aufenthalt habe und meine freie Meinung in diesem Land äußern kann. Und deswegen bedeutet mir diese Fahne sehr, sehr viel. Und nicht nur mir, auch vielen Kurden aus der Türkei bedeutet diese Fahne sehr, sehr viel. Weil sie in diesem Land Asyl suchen können, weil sie in der eigenen Heimat verfolgt werden. Und dann kann mir keiner erzählen, dass er ein ungutes Gefühl bekommt, wenn er die deutsche Fahne sieht. Ja, also das ist eine Sache, da flippe ich aus und das finde ich auch nicht in Ordnung, weil diese Fahne beschützt Menschen wie mich. Sie garantiert mir so viel und deswegen bedeutet mir diese Fahne auch so viel. Ja, mehr als die Fahne meines Vaterlandes interessiert mich die Fahne hier in meinem Mutterland. Und da, finde ich, solltet ihr eure Meinung auf jeden Fall ändern. Fragt doch mal Asylanten, ja, die nach Deutschland kommen, die Hilfe suchen, die Schutz suchen, was ihnen diese Fahne bedeutet. Sehr viel. Und deswegen finde ich das ganz, ganz merkwürdig, dass ihr als Deutsche das einfach nicht einsehen wollt, dass diese Fahne für viele Menschen wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Ich stelle jetzt auch gar keine Frage mehr. Ja, super. Ich habe dazu die passende Frage. Denn für mich ist das auch unverständlich, warum ihr auf der einen Seite redet ihr von lapidar von einem Stofffetzen und auf der anderen Seite regt ihr euch über einen anderen Stofffetzen auf und findet das unmöglich. Warum spielt ihr dieses Verhalten bei anderen so runter, wenn ihr das selber an den Tag legt? Also, das sind unterschiedliche Fahnen und ich sagte, ich finde es nicht unmöglich, wenn eine staatliche Institution diese Fahne nutzt. Wir sind aber eine Partei und nicht die Regierung. Das ist der erste Unterschied. Und Ali, ich respektiere, dass du eine andere Auffassung in die Symbolik der Deutschlandfahne hast. Ich habe aber durch mein Aufwachsen und vielleicht auch dadurch, dass ich mich mit der deutschen Vergangenheit als Enkel der Tätergeneration auseinandersetzen musste, habe ich ein anderes Bild. Das heißt jetzt nicht, dass dein Bild oder das der Kurden in die Symbolik, die ihr dort hineininterpretiert, irgendwie falsch wäre. Das kann für dich und für die von dir zitierten Kurden vollkommen richtig sein und ich respektiere das. Aber umgekehrt solltest du eben vielleicht auch meine Position respektieren. Es gibt kein Gut und Böse. Und was dich geschützt, ist nicht die Fahne, sondern das ist der deutsche Rechtsstaat. Das sind unsere Gerichte, das sind die Parlamente und die Regierungen, in denen es rechtsstaatlich zugeht. Das beschützt dich und nicht eine Fahne. Auch wenn für dich die Symbolik vielleicht gleichbedeutend ist, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, aber für mich ist die Symbolik auch anders konnotiert. Dann haben wir den Pirat. Genau. Ja, also ich wollte jetzt Laura von Laura noch was hören dazu. Ich tue mich schwer, auf Alis Äußerung einzusteigen. Deine Frage war ja, wenn wir selber so eine klare Position zu einer Flagge haben, warum wir sie dann nicht anderen Leuten zusprechen. Ich habe ja nie gesagt, ich habe ja vorhin sogar gesagt, dass mir klar ist, dass mit dem Aufhängen der Antifa-Flaggen auch eine Provokation wahrscheinlich beabsichtigt war. Finde ich absolut unnötig und uncool. Wenn ich sage Provokation, dann heißt es, dass es Leute gibt, die da eben ja starke Reaktionen dazu haben. Ich wurde nach meiner persönlichen Meinung gefragt, die habe ich dargelegt. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ich hätte weder die Antifa-Flaggen aufgehängt, noch hätte ich irgendeinen großen Terz drum gemacht, sie irgendwie abzuhängen. Für mich hat die Deutschland-Flagge eine offensichtlich fast diametral zu Ali stehende Bedeutung, gegen ich persönlich gehuckt, sie abzuhängen. Aber auch ich persönlich hätte versucht, das möglichst reibungslos irgendwie hinter den Kulissen zu machen und hätte vermeiden wollen, dass es zum großen Eklat kommt. Egal mit welcher, also nein, nicht egal mit welcher Flagge, aber mit allen halbwegs im Rahmen von irgendwas Flaggen. Ja, okay. Dann komme ich jetzt zu meinen eigentlichen Fragen. Ich habe zwei Fragen. Eine ist direkt an Laura. Die zweite wäre dann an beide Kandidaten. Die erste Frage, in deiner Bewerbung kokettierst du damit, dass du 80 Stunden die Woche berufstätig bist. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass du nur 6 Stunden Schlaf pro Tag hast, kommst du auf maximal 2 Stunden Freizeit. Wie kannst du das verantworten mit einer BUFO-Mitgliedschaft? Ich muss einmal ganz kurz... ja genau, auch hier, vielleicht bin ich ein bisschen zu spitzfindig, aber da steht, das hatte einfache Gründe. Diesen Job bin ich zum Glück los, weshalb ich das erwähnt habe und ich habe damit gar nicht kokettiert, weil 80 Stunden arbeiten ist gar nicht so lustig. Genau, den bin ich los. Ich habe immer noch einen anspruchsvollen Job, weil ich wahnsinnig gerne anspruchsvolle Jobs mache und das spannend finde. Aber ich habe keinen Job mehr, der A, mich jede Woche in andere Städte schickt, mich teilweise Nächte und Wochenende lang durcharbeiten lässt. Genau, den habe ich nicht mehr. Ich habe auch nicht unendlich Zeit für einen BUFO-Job, aber ich habe mir natürlich ausführlich Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch mit meinen jetzigen Arbeitgebern darüber gesprochen und halte das für durchaus machbar. Wie viele Stunden wären das dann pro Woche, die du Zeit hättest? Kann ich nicht absolut sagen, will ich auch gar nicht. Ich würde sagen, es gibt eine absolute Untergrenze von um den Dreh 5 Stunden. Das ist, glaube ich, so, wenn an allen Fronten alles brennt, das, also an allen anderen außer der Partei, das, was immer geht. Und dann kommt es einfach extrem drauf an, was gerade an Themen anstehen, was an Terminen anstehen, was an interner BUFO-Arbeit ansteht, was auf dem Parteitag ansteht oder nicht. Ich bin sehr flexibel, das schätze ich auch in meinem jetzigen Job, dass er das auch ist. Genau. Und also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man es im Team abstimmt. Alle Kandidaten, mit denen ich bisher gesprochen habe, mit denen ich mir zusammen gut vorstellen könnte, wissen das und sollen es auch wissen, bevor sie mit mir in irgendein Team gehen. Alle sollen es wissen, bevor sie mich wählen. Ich habe mit Sicherheit keine 40 Stunden für den BUFO, aber ich glaube, dass man im guten Team da auch die Aufgaben so verteilen kann, dass es parallel zu einer Berufstätigkeit möglich ist. Ja, vielen Dank. Die zweite Frage ist an euch beide, wobei ich auch gern hätte, dass Laura die zuerst beantwortet. Wie findet ihr es, wenn Menschen theatralisch aus der Partei austreten und dann wenig später wieder ankündigen, in die Partei einzutreten, um wenigstens eine spezielle Person in den BUFO zu wählen? Findet ihr das gut, schlecht oder was denkt ihr dazu? Ich finde es immer nicht so gut, wenn über spezielle Menschen gesprochen wird, ohne ihren Namen zu nennen. Ich würde vermuten, dass du gerade auf Julia Schramm anspielst. Ist das richtig? Jawohl, das ist richtig, aber ich wollte natürlich hier die informelle Selbstbestimmung walten lassen. Na, sie hat es ja öffentlich getan, von daher kann ich es machen. Ich finde, theatralisches Aus- und Eintreten, öffentlich wirksam, schwierig, gelinde gesagt. Ich schlage auch hier gleich mal die andere Frage mit platt, die im Pad steht. Nein, ich bin nie ausgetreten, weder öffentlichkeitswirksam noch unöffentlichkeitswirksam. Ich war und bin immer noch Parteimitglied. Ja, ich finde, das muss man damit kein großes Aufsehen erregen. In Julias spezieller Position ist es, glaube ich, nochmal ein kleiner Unterschied, weil sie ja nicht nur Mitglied war, sondern ja auch sehr exponiert, auch als BUFO-Mitglied. Und Julia hatte, also sie hat es zwar öffentlich gesagt, aber Julia hat meines Wissens nach weder groß darüber geblockt, noch irgendwie Medienkommentare dazu irgendwie gegeben, was ja durchaus auch ganz andere Menschen gemacht haben. Also ja. Also mir geht es um den Wiedereintritt. Mir geht es nicht um das theatralische Austreten, sondern dass man eintritt in eine Partei, um eine bestimmte Person, nämlich dich, zu wählen. Ja, und dann, ja, also das sozusagen als Motivation in eine Partei einzutreten. Findest du das ein Hack? Ist das für dich moralisch? Wie findest du das? Das ist weder ein Hack noch sonst irgendwie, ich will das auch nicht moralisch bewerten. Ich glaube, das ist relativ einfach. Sowas ist am Schluss immer der Tropfen, der das Fass halt zum Überlaufen bringt, sowohl in die positive wie in die negative Richtung. Julia tritt sicher nicht nur in diese Partei ein, nur wegen mir ganz allein, weil wir zwei können auch Kaffee trinken gehen. Bei mir war es die andere Julia Rede, die mich halt, die für mich zu der Tipping Point war, zu sagen, hey, doch, diese Partei ist es wert, mich nochmal zu engagieren. Ich will wieder Dinge tun. Das liegt nicht daran, dass es außer Julia, in meinem Fall jetzt Reda, keine coolen Menschen dieser Partei gibt, sondern irgendwas ist ja, also zumindest bei mir und bei vielen Menschen, die ich so kenne, vielleicht bei allen, aber gibt es ja dann immer so einen Punkt, wo es dann halt dann doch irgendwie wieder Klick macht und wieder Chaka macht. Und dann sind halt Menschen oft ja, da so der letzte Auslöser oder der letzte Punkt, von dem man sich mitreißen lässt, aber ich glaube, nie der einzige. Und dass Julia damit Werbung macht, was heißt damit Werbung macht, aber das Öffentlichkeitswirksam sagt, klar, ich freue mich da ein bisschen, weil Julia und ich haben auch genug Differenzen, deswegen finde ich es auch schön, wenn sie dann sagt, okay, da würde sie hinter mir stehen. Ansonsten, glaube ich, muss man das jetzt gar nicht groß bewerten. Ich glaube, objektiv betrachtet, bringen einem als Kandidaten solche Äußerungen genauso viel Positives wie Negatives, von daher, ja. Also ich denke auch, ob jemand eintritt oder austritt, ist erstmal eine persönliche Entscheidung. Dieses Theatralische persönlich lehne ich ab. Also natürlich haben Leute Gründe, warum sie aus einer Partei austreten, aber ich glaube, da kommen immer mehrere Gründe zusammen. Und dann zu sagen, ich bin jetzt wegen X-Gate ausgetreten oder so, nee, ich glaube, das spielt vielleicht dann auch eine Enttäuschung über das schlechte Wahlergebnis für die Kandidatur beim Bundestag mit rein. Da sind viele Leute danach in ein Loch gefallen, nachdem wir halt eben dann keine 5% bei der Bundestagswahl geholt haben. Und ich denke, man sollte dann so ehrlich sein, auch für sich selbst eben da keinen Sündenbock zu suchen, sondern zu schauen, welche Erwartungen hatte man an die Partei und wie wurden die vielleicht enttäuscht. Umgekehrt, wir kandidieren ja für den Bundesvorstand. Also ich glaube, es hätte Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel von der Dankeskultur, die Leute nach der Bundestagswahl nicht in so ein Loch reinfallen zu lassen. Also wie wir mit den Kandidierenden teilweise dann umgegangen sind, sie einfach haben fallen lassen oder so noch nicht mal ein Dankeschön dafür, dass sie sich so den Arsch im Bundestagswahlkampf aufgerissen haben. Das finde ich jetzt halt eine miese Kultur und das müssen wir ändern. Oh, wer war denn jetzt der nächste am Mikrofon? Ich glaube der Eddie und dann der Bro2 und dann mal überlegen. Ja gut, da habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber trotzdem, also ich bin auch ein bisschen schon schwer angepisst, weil wir hatten jetzt Kommunalwahlen gehabt und in jedem Rathaus in Deutschland, habe ich mal nachgeguckt, hängt eine Deutschlandfahne. Die Piratenpartei sitzt jetzt auch im Rathaus und ich finde das einfach so, an für sich auch schon diese ganze Ausführung, auch wir hatten auch ein großes... Hey, darf ich dich kurz mal unterbrechen? Bist du der dringenden Meinung, dass unserem gemeinschaftlichen Bild von den Kandidaten und ihrer Ansicht durch deine Frage noch etwas wirklich Neues hinzugefügt wird? Ja, ich habe mal eine Frage zu diesen ganzen Demos gegen rechts und dem eigentlichen rechten Problem. Das ist einfach so und da denke ich mir mal, es ist ja bei den NSU-Sachen, ich habe auch mal ein bisschen nachgeguckt, das Problem ist natürlich, da waren Fauler. Ich frage mich immer so, wieso, wenn sowas... Stell doch eine Frage an die Kandidaten, Eddie. Ja, also wieso ist denn Also bei dem rechten Problem, ich sehe da keinen Gewinn, wenn man da jeden Samstag wegen den 4-5 Hänsels hinhängt, läuft. Und ja, anscheinend ist es doch so, anscheinend waren doch diese NSU-Leute von der Politik wirklich gedeckt. Und da sehe ich auch keinen Vorankommen, wenn man da immer auf so wegen 4 Leuten dann da rummuckt. Das ist einfach ein politisches Problem. Das muss auch mal politisch und auch vom Verfassungsschutz einfach, wenn man da einen größeren Einfluss hätte, könnte man da auch vielleicht Eddie, mal. Eddie, darf ich deine Frage für dich fertigstellen? Dirk, mach. Ich glaube, der Eddie möchte euch fragen, ob beim Einsatz gegen rechts auf der Straße, ob man damit nicht manchmal eher kleinen Nazi-Aufmärschen eine zu große Aufmerksamkeit durch eine zu laute und zu intensive Gegenreaktion, die dann natürlich auch in den Medien das Ganze noch pusht, erzeugt. Während den Anfängen kann ich nur sagen, während diese Logik bei sehr, sehr vielen Themen zutrifft, ist Nationalsozialismus rechtsextreme, ausländerfeindliche, menschenverachtende Gruppierungen ein Thema, wo ich sage, da kann es gar nicht genug Aufmerksamkeit und Sensibilisierung geben. Und zu sagen, man macht da nur Werbung für die, kann kein Gegenargument sein, zu sagen, wir müssen da hingucken und jeder Einzelne von denen, der auf die Straße geht, ist eine Gegendemo wert. Dito, also das mit dem Verfassungsschutz gegen die Nazis halt gerade nicht klappt, das haben wir ja bei der NSU gesehen. Also der Verfassungsschutz hat einfach total versagt, und zwar auch nicht die Politik, sondern eben die Sicherheitsbehörden, die das letztlich gepusht haben. Also ich habe bisher jetzt noch keine Stellungnahmen gesehen, dass irgendwelche Politiker gesagt, sie haben sich da irgendwie hinter den NSU gestellt oder sowas. Nein, das war der Verfassungsschutz, die zum Teil eben durch die Gehaltszahlung erstmal diese Aktionen ermöglicht haben. Dass im Gegenteil Demonstrationen was bringen, das sieht man ja gerade in Dresden, und da finde ich es eben auch wichtig, mit dem Landesverband Sachsen und mit dem Kreisverband Dresden zu reden. Denn in Dresden gab es seit Jahren oder gibt es immer noch Nazi-Aufmärsche, und nur dadurch, dass sie jahrelang konsequent dagegen andemonstriert haben und auch dann noch mit Unterstützung der Polizei und der Ordnungsbehörden ihnen das Leben schwer gemacht haben, also durch Auflagen und ähnliche Sachen, haben die Nazis in Dresden inzwischen die Lust am Demonstrieren verloren. Noch nicht ganz, da muss man weiter gegen angehen. Aber ich denke halt gerade diese Kombination von rechtsstaatlichen, von Gerichten, die entsprechend entscheiden, bis zu höchstrichterlichen Entscheidungen, von einer engagierten Polizeiführung, die zum Beispiel das Uniformverbot bei Demonstrationen kreativ auslegen, von bürgerlichen Menschen mit Menschenketten, von Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern, die Resolutionen verabschieden, aber manchmal auch ein kleiner Teil, die zum Beispiel Gleise blockieren, dass das alles zusammen dazu sorgen kann, dass die Nazi-Aufmärsche nicht mehr stattfinden. Und ich sehe Nazi-Aufmärsche, wie Laura auch, als was anderes, denn Rassismus ist keine Meinung. Wir haben das gesehen bei der NSU. Rassismus führt unmittelbar zu fast 200 Morden in Deutschland seit 1990. Da werden Menschen zusammengeschlagen, schwer verletzt oder auch getötet. Und das können wir nicht zulassen. Also da müssen wir auch gesellschaftlich dagegen angehen. Eddie, war das deine Frage und ist sie aus deiner Sicht ausreichend beantwortet? Naja, ich habe so teilweise. Also ich denke mir immer, in Köln hat man ja am Samstag jetzt, nee, am Sonntag, so, nee, am Montag, Samstag, Sonntag, Montag ein Fest gehabt, und die Kölner kommen aber auch ohne Antifa oder sonstiges ganz gut gegen rechts zurecht. Da haben sich einfach mal ein paar Künstler zusammengetan, dann geht das auch, ne? Und da muss ich nicht immer so diese wir brauchen nicht unbedingt eine Antifa in Köln, weißt du? So, und mir geht das immer so. Ist das eine Frage, Eddie? Ja, er erzählt ja auch was gar nicht zum Thema passt. Ja, aber er ist Kandidat. Und du darfst ja aus dem, was Martin und Laura sagen, eine Meinung über die Kandidaten bilden. Und da bist du doch erwachsen genug, das zu tun, Eddie. Ja gut, also was ich nicht für so ganz so richtig verstehe, ist einfach nach wie vor, das war in Köln jedenfalls ein politisches Problem, weil der Innenminister, damals der Schilly, der hat ja gesagt, das wäre kein rassistischer Mord, und dann wurde auch in die ganze verkehrte Richtung ermittelt auf diese Fehleinschätzung. Natürlich ist das ein Problem von der Politik und nicht immer was sonst was, weil die Politik müsste die Tendenz setzen, dass da die Sachen auch in die richtige Richtung laufen. Das passiert einfach nicht. So, haben wir eine nächste Frage. Von wer wäre denn der nächste? Mache ich gerne. Dann mach etwas lauter, bitte. Ich auch. Lili, du warst wirklich als Letzte jetzt da. Erstmal MJH. Ich bin schon länger hier. Stimmt, Zombie war länger da als MJH. Jens, bitte. Ja, hallo Laura. Ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar, ich weiß ja, du bist schon länger in der Piratenpartei aktiv und du hast auch ein relativ gutes Netzwerk, denke ich doch. Wie würdest du denn sagen, ist dein Verhältnis zu Martin Delius? Wir kennen uns gut, wir verstehen uns gut. Ich würde sogar sagen, dass wir befreundet sind. Wir haben natürlich hier sehr viel, sehr eng zu tun. Wir haben öfter mal zusammengearbeitet. Genau. Wir können gut zusammenarbeiten. Wir sind gut befreundet. Wir sind befreundet. Punkt. Möchtest du irgendwie mehr Hintergrund dazu wissen? Also, ich tue mich gerade ein bisschen schwer. Es ist so ein bisschen mit Facebook. Welchen Beziehungsschutz klicke ich an? Wir sind Arbeitsparteikollegen und Freunde. Und es ist gar nicht so kompliziert. Würdest du sagen, dass du Martin Delius politisch relativ nahe stehst? Hast du da mit ihm relativ viele ähnliche Positionen, wo du sagst, siehst es genauso wie Martin, oder wie würdest du dich da einordnen? Ich glaube, wir haben sehr viele ähnliche Positionen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir in allem einer Meinung sind, weil dazu müsste ich alles erstmal genauer definieren. Jens, wenn du eine konkrete Frage hast, dann stell doch bitte eine konkrete Frage. Wir sind heute hier beim Verhör. Ja, ich habe jetzt nochmal einen Tweet in den Mumble-Chat gepostet. Und zwar hatten wir ja folgende Situation gehabt. Udo Vetter ist ja ein bekannter Rechtsanwalt aus Nordrhein-Westfalen. Der war ja auch dann im Fernsehen gewesen, in der ARD, zur besten Sendezeit so, in einer Sendung von Jauch zum Thema Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung, Pädophile, hat es eigentlich ganz gut gemacht, ist dann dummerweise anschließend aus der Partei ausgetreten. Und dann überraschte uns also Martin Delius auf Twitter mit folgendem Tweet. Ich habe das nochmal in Zeile 45 gepostet. Ich zitiere das nochmal. In so einer demokratischen Partei sollte ein Nazi-Anwalt ja auch nichts zu suchen haben. Was glaubst du denn, hat uns diese Aussage von Martin Delius im Europawahlkampf eingebracht? Nichts, weder nach unten noch nach oben, weil einzelne Tweets, glaube ich, sich nicht in messbar Wahlerfolg niederschlagen. Okay, angenommen, du wärst politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Wir sind im wichtigen Wahlkampf und, sage ich mal, ein bekanntes Gesicht der Piraten, der auch eine gewisse Medienaufmerksamkeit hat, fällt jetzt in sozialen Netzwerken und auf Twitter mit solchen Aussagen auf. Wie reagierst du als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland darauf? Gar nicht, weil auch jeder Abgeordnete eine Meinung haben darf. Wenn mich jemand danach fragt, ist das was anderes. Aber ich werde weder in Martins Meinungsäußerung eingreifen, noch irgendwie proaktiv dazu Stellung beziehen. Ich würde es nennen unaufgeregt. Ja, okay, danke. Dann haben wir den Pro 2. Dann bin ich übersprungen worden. Oder lassen wir den MJH kommen. Hallo, guten Abend. Ich finde das schön, heute die Fragen stellen zu können. Mein Mikro geht leider nicht lauter. Professor Josef Foschebrot hat Bezug nehmend auf das G10-Gesetz einige Vorschläge gemacht, welcherlei politischen Entscheidungen der Vergangenheit in Deutschland vielleicht revidiert werden sollten. Blieben diese Vorschläge bekannt und sind sie Ihrer Meinung nach mit Hilfe der Piratenpartei umsetzbar? Im Februar diesen Jahres wurde von Ihnen, Herr Klien, heute noch nachzulesen, ein Fickt euch in die Breite einiger von Ihnen sogenannten Empörungspiraten getwittert. In Folge hielten wir es in den vergangenen zwei Wochen für notwendig, zumindest einen kritischen Kommentar zu Ihrem Kandidaturblogpost nicht freizuschalten oder sogar zu löschen. Im Bereich der politischen Geschäftsführung netzpolitische Themen im Bürgerinteresse, insbesondere im Bereich Überwachung und Zensur, glaubhaft voranbringen. Zum Schluss, was ist Ihre persönliche Einstellung zur Hausbesetzung? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du siehst oder ob ihr alles mich betrifft. Nee, ich habe den Herrn Klim gesiezt in meiner Frage, in deinen Fragen, genau. Interessant, ich dachte, bei der Piratenpartei duzt man sich. Also, waren verschiedene Fragen. Meinungsfreiheit und Zensur sind Schutzrechte vor dem Staat. Wenn jemand Sachen schreibt wie, Moment, die Satzung ist der Fels in der Brandung des Mundschaumes der gewaltverherrlichenden Linksextremisten, dann kann man das in seinem eigenen Blog schreiben, man kann das in seinem eigenen Feed schreiben, aber nicht vor meine Haustür kacken. Und wenn ich in meinem Bereich, wo ich die Verantwortung dafür habe, dieses nicht teile, insbesondere die Formulierung mit dem mundschäumenden und so weiter, dann steht es mir frei, das zu löschen. Genauso lassen wir auch auf der Webseite der Piratenpartei nicht alle Kommentare durchgehen und bestimmt auch nicht auf der Facebook-Seite der Piratenpartei. Also es ist auch die Verantwortung derjenigen Personen, die im Impressum stehen, die da verantwortlich sind, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass keine antisemitischen, nationalistischen, faschistischen Kommentare dort reinkommen. Ich persönlich war nie Hausbesetzer. Wir hatten in Frankfurt teilweise, wir hatten in Frankfurt jetzt 9 Jahre lang ein Institut an der Uni besetzt gehabt. Also ich sagte wir im Sinne von die Stadt Frankfurt. Ich bin ja Stadtverordneter. Und die Uni hat dieses Haus verkauft an einen Immobilienhai, anders kann man das leider nicht nennen. Und der hat dann erstmal die Hausbesetzenden rausgeklagt, aber auch mit allen möglichen Methoden, so Tür ausgebaut, Strom abgestellt und so. Ich habe dort zum Beispiel vermittelt, also es kam zum Beispiel der Vorwurf, die würden Strom klauen. Ich habe dafür gesorgt, dass die in der Lage waren, von unserem Energieversorger ganz offiziell und mit Bezahlung Strom und Wasser zu beziehen, denn es ist nicht Aufgabe einer städtischen Energieversorgungsgesellschaft zu bewerten, irgendwelche Streite zwischen neuen Hauseigentümern und Menschen, die dort drin leben. Was war die dritte Frage? Die dritte Frage war, was Ihre persönliche Einstellung zur Hausbesetzung ist. Sie meinen wahrscheinlich die erste Frage, ob Ihnen die Vorschläge des Professors Josef Poschepoth bekannt sind oder nicht. Ach so, diese Wissensfrage, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber dafür gibt es Google. Also bei solchen Gelegenheiten kann man das googeln und man kann sich da einarbeiten. Also ich bin kein wandelnder Wikipedia und auch kein wandelndes Internet. Was Hausbesetzungen angeht, unser Oberbürgermeister von Frankfurt, Peter Feldmann von der SPD, hat gesagt, er hat in seiner Studierendenzeit auch Häuser besetzt, um auf die Wohnungssituation aufmerksam zu machen. Man kann es auf der Webseite von unserer Fraktion elfpiraten.de nachlesen. Ich habe mehrere Reden dazu im Stadtparlament gehalten und wir haben auch Anträge entsprechend gestellt. Hausbesetzungen sind illegal, daran besteht kein Zweifel, aber die Hausbesetzungen hier in Frankfurt beispielsweise, die waren sicherlich nicht auf Dauer angelegt, sondern sie waren ein politisches Mittel, um eben auf Gentrifizierung, um auf Verdrängung, um auf Mietpreissteigerung, um auf die Wohnungsnot aufmerksam zu machen. Und ich denke eben als politisches Signal ist das legitim, wenn vielleicht auch nicht legal. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Nochmal kurz zurück, das G10-Gesetz ist Ihnen aber bekannt, oder? Jetzt spontan nicht, müsste ich googeln. G10-Gesetz, tut mir leid, da klickt bei mir jetzt gerade nichts. Es liegt sich auf Artikel 10 Grundgesetz, hier Briefgeheimnis etc., wenn ich jetzt ohne googeln richtig liege. Ratet lieber nicht. G10-Gesetze sind ein ganz eigener Komplex und möglicherweise aber sollten wir den nicht durchraten. Nein. Aber nehmen wir mal den Proto. Schönen guten Abend. Da wir jetzt den ganzen Abend ganz viele Sachen gehört haben zu politischen Ausrichtungen, politischen Bewertungen und das Amt der politischen Geschäftsführung sich ja eher um so ein moderierendes Amt handelt, würde ich gerne von euch wissen, wie ihr die bestehenden Strukturen und deren Arbeitsfähigkeit für den politischen Geschäftsführer beurteilt und was ihr persönlich daran verändern bzw. verbessern würdet. Wer zuerst? Wie ihr lustig seid. Ich denke noch, Martin, wenn du eine Antwort fertig hast, mach wohl, sonst denke ich ins Laufe. Okay, ich sehe es mal auf, warum. Also ehrlich gesagt, wen ich als immer noch ideal für dieses Amt sehe, ist Marina, die es natürlich auch ganz stark über ihre Persönlichkeit geschafft hat, intern wahnsinnig viel zu vereinen, unterschiedlichste Meinungen und Strömungen und Interessensgruppen und Lager, sage ich jetzt mal, anzusprechen gleichermaßen und einfach auch nach außen die Partei super gut repräsentiert, verkörpert hat und dargestellt hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie Marina nachmachen will in diesem Amt, aber ich würde mir halt nochmal ausführlich überlegen, was hat sie denn erfolgreich gemacht, was hat die anderen Folgers erfolgreich gemacht, was lief bei denen schwierig, um daraus abzuleiten, wie ich diese Rolle wahrnehmen will. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob du seit Anfang an dabei warst, dass ich schon ganz klar auch eben nicht dieses Ding verwaltende Buchen machen will, sondern wirklich, wenn ich gewählt werde, dann auch da die Verantwortung übernehmen will. Und Verantwortung übernehmen heißt einfach auch, die Partei und zweifelsohne auf mich zu positionieren. Das hat eine Innen- und eine Außenwirkung. Dafür braucht man jetzt, glaube ich, gar nicht so viel mehr neue Strukturen. Wir haben wahnsinnig viele Strukturen, was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt. Wir haben Strukturen, die sich auf die Meinungsbildung beziehen. Da fehlt uns ein wichtiger Baustein, die Umsetzung oder auch Erweiterung des BEO. Aber wir haben schon viele Bausteine. Man muss sie einfach wieder stärker nutzen. Und also zum Beispiel fand ich, hat Johannes Ponade Liquid Feedback super genutzt oder teilweise halt auch anders. Der hat auch ganz oft einfach irgendwie Themen getwittert und sich da Feedback dazu geholt. Es gibt genug Möglichkeiten, die zu machen. Für das Amt des Polgefs sehe ich jetzt nicht, dass man da neue Strukturen schaffen muss. Also ich denke zum Beispiel die AGs, die dümpeln teilweise vor sich hin. Da müssten wir mal sehen, was jetzt gerade überhaupt noch aktuell ist oder kann das weg. Ich denke, wenn dort qualifizierte Leute sind, die sich in ein Thema eingearbeitet haben, und das war eine Stärke von der Marina auch, dann sollte man die zu Rate ziehen. Also ich sehe einen politischen Vorstand nicht nur als moderierend an, sondern ich sehe natürlich auch, dass die Personen dort gewählt werden, hoffentlich auch Persönlichkeiten, die gewählt werden, dass die natürlich auch einen eigenen Kopf haben und dass die eben alles, selbst wenn sie total programmgetreu sind, natürlich auch ihre eigene Perspektive mit einfließen lassen. Das sehe ich aber jetzt nicht als böse an, sondern ich sehe das als eine Stärke an, denn dadurch wird es authentisch. Was die Marina eben gemacht hat, ist, dass sie Sachen gut erklären konnte. Sie hat sich kundig gemacht bei den Fachleuten und hat es dann zum Beispiel in Videocast geschafft, das in wenigen Minuten auch für den Dürften zu erklären. Und das war auch ihre Stärke in den Talkshows. Und ich denke, also da können wir uns alle ein Beispiel dran nehmen, mit den entsprechenden kompetenten Menschen zu reden und zu probieren, das auch ja in ein allgemeinverständliches, nicht nerdiges Gespräch reinzubringen. Hätte ich eine Nachfrage? Ja. Ja, ihr seid jetzt sehr stark auf den ersten Teil der Ausrichtung eingegangen, sehr wenig auf den zweiten Teil. Also der PolGF, der hat ja bereits Strukturen wie zum Beispiel die Themenbeauftragten. Das wäre so eine Struktur, die ja eine Erweiterung des PolGFs sind. Genauso halt auch die Vernetzung zwischen den Landesverbänden und also den PolGAPs dort ist ja auch ein Teil des Aufgabenbereichs, wenn ihr PolGAP werden wollt. Also wie habt ihr da vor, effektiver zu werden, damit halt eben auch politische Aktionen aus aus unserer politischen Arbeit hervorgeht? Weil momentan ist es ja die Situation seit ein paar Jahren, dass wir immer nur auf irgendwas aufspringen, was regional irgendwo ist und gar nicht tatsächlich strategisch an diese Planung herangehen. Also um das nochmal ein bisschen zu fokussieren, diese Sachen, die da sind, Team PolGF, Themenbeauftragte, Länder-PolGFs, wie habt ihr vor, mit denen zusammenzuarbeiten? Naja, also die Themenbeauftragungen liegen ja momentan ziemlich brach. Also die müssen wiederbelebt werden und auch da geschaut werden, sind die Leute, die zuletzt benannt waren, noch aktiv oder wenn das wichtige Themen sind, finden wir dort andere Leute. Und ich habe es vorhin schon gesagt, aber das ist jetzt auch schon über 2 Stunden her wahrscheinlich, wir müssen halt entsprechende Strukturen haben. Und es gibt ja schon die Strukturen von diesen Landesparlamentstreffen, die sich alle paar Monate irgendwo tatsächlich face-to-face zusammensetzen, wo auch immer jemand vom Vorstand dabei war, wo die sich schon sehr effektiv austauschen. Wir möchten... das werde ich mir natürlich irgendwie dann auf die Fahnen des Bundesvorstands schreiben, aber in meinem Geschäftsbericht. Nein, aber wir möchten sowieso von Frankfurt ausgehend, weil wir eine der ersten großen Fraktionen, nicht groß, aber eine in einer großen Stadt eine Fraktion in einem Kommunalparlament hatten, möchten wir auch so Kommunalpiratentreffen machen, beziehungsweise halt vielleicht auch tatsächlich auf den städtischen Bereich erstmal begrenzt, um da einen besseren Austausch stattfinden zu lassen. Also ich denke auch, was die innerparteiliche Bildung angeht, kommen wir an persönlichen Treffen, an Konferenzen, an Workshops, an wie auch immer gearteten Zusammentreffen face-to-face nicht vorbei und das ist auch gut so. Ja, plus eins. Ich wüsste nicht, wie ich es ergänzen soll. Ist doch okay. Dann haben wir den Paul und den Bastian und aus irgendwelchen Gründen hat der Pirate Slash ständig eine Schwerkraftwirkung zum Mikrofon. Aber erst Paul. Ja, ich weiß nicht, ob die Frage schon mal gestellt worden ist. Die Frage geht auch an Laura. Du hast eben gerade darüber gesprochen und davon gesprochen, dass du gerne auf Gruppen zugehen willst, dass du die infiltrieren willst, dass Marina Weißband ein Vorbild von dir gewisserweise ist und so. Hättest du dann ein Problem damit, dich in Zukunft nicht mehr schwarz-blond zu nennen, sondern eben orange-blond? Weil ich meine, das passt besser zu der Partei. Oder würdest du sagen, nee, damit ist eine Vision verbunden mit schwarz-blond und darum will ich da nichts dran ändern? Ich versuche mal ernsthaft darauf zu antworten. Genauso wenig, wie ich mir die Haare orange färben würde, würde ich irgendeinen Teil, der für mich identitär ist und das ist mein realer Name, genauso wie ein lange bestehender Nickname, ändern, um Partei auszudrücken. Entweder stehe ich inhaltlich in deiner Partei und es glaubt mir jemand, oder ich stehe nicht in deiner Partei und dann nützt auch ein orange Anstrich nichts. Also hat dein Name schon etwas mit der politischen Ausrichtung zu tun oder habe ich dich da jetzt missverstanden? Mein Name hat damit zu tun, dass ich schwarze Klamotten trage und blonde Haare habe. Ich freue mich immer über solche Fragen, die uns ganz, ganz viel über die Kandidaten offenbaren, was sonst nicht offenbart worden wäre. Bastian. Ja, bin ich eigentlich hier überhaupt sprechfähig? Ja. Wir hören dich. Ja, danke schön. Ja, ich habe gerade sowas gehört, da ist für mich hier nochmal eingestiegen. Jemand gesagt, die AGs dimpeln vor sich hin, kann das weg? Dann stelle ich die Frage an beide Kandidaten. Offensichtlich seid ihr nicht aufgefallen, als dass ihr euch über AGs überhaupt so viel gekümmert hätten. Sonst würde ja einerseits so ein Spruch nicht fallen und andererseits würde ja auch in der programmatischen Arbeit von euch irgendwie was zu sehen sein bei AGs. Die machen ja nicht nur irgendwie Blödsinn, sondern die machen ziemlich ernsthafte Arbeit. Das sehen wir nämlich daran, wie unser Programm bisher entstanden ist. Deswegen ein ganz klares Statement von euch zur Stellung von AGs und wie ihr sie ernst nehmen wollt oder ob die weg können. Dankeschön. Das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Ich habe das nicht pauschal gemeint. Also AGs halte ich für eine super Möglichkeit, sich in Themen einzuarbeiten und auch programmatisch daran zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel in der AG Asyl und Migration mitgearbeitet. Ich war auch auf manchen von den EUVICONs. Von daher kann ich bestätigen, dass Laura da eine super Wirtschaftsprogrammarbeit gemacht hat. Aber es gibt von den über 100 AGs auch etliche, die einfach nicht mehr aktiv sind. Ja, und ich finde das momentan total unübersichtlich, welche da jetzt noch aktiv sind und welche nicht. Und um uns ein bisschen zu fokussieren, müssen wir halt einfach schauen, welche AGs im Wiki tot sind. Und dann können wir auch erstmal die irgendwo in ein Archiv reinlegen oder sowas, sodass wir dann wissen, wo findet denn jetzt überhaupt Arbeit statt. Also ich kann nicht irgendwie, wenn es um ein Thema geht, erstmal 5 AGs anschreiben, warte 5 Wochen auf eine Antwort, weil die alle tot sind oder so. Also von daher war das ein Missverständnis. Ich halte AGs für sehr sinnvoll. Nur wenn, solange sie noch lebendig sind. Ja, ich halte AGs auch für super sinnvoll, wenn sie konstruktiv arbeiten. Ich glaube, es gibt eine riesige Bandbreite an Piraten-AGs, viele, die wirklich großartige Arbeit leisten und super produktiv sind und viele, die irgendwie ein bisschen mehr Selbstbeschäftigung machen. Und dann gibt es welche, die versuchen, die Partei in eine Richtung zu ziehen, die überhaupt nicht irgendeiner Mehrheit in der Partei entspricht. Von daher würde ich gar nicht AGs über alle über einen Kamm scheren. Und ich würde AGs auch nur als eine Form der Zusammenarbeit sehen. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten von kurzfristigen Projektgruppen über andere, also von mir ist auch ein Einzelantrag kann auch total großartig sein, wenn sich der Mensch davor mit genügend Leuten irgendwie Feedback geholt hat oder irgendwie. Ich würde AGs keine große Sonderrolle zukommen lassen. Ich würde gucken, dass es für alle Möglichkeiten der Arbeitsform die gleichen Chancen und Kanäle gibt. Und ja, deswegen, und da würde ich auch ganz groß auf tatsächlich Selbstorganisationen sehen. Ich sehe nicht den Vorstand in der Verantwortung, die AGs zu organisieren. Christian. Ich finde das immer interessant, wenn die Kandidaten sagen, was sie alles tun möchten. Und ich muss Martin ja zustimmen, gerade die Zusammenarbeit in Kommunalpiraten halte ich für sehr wichtig, da wir sehr viele Mandate errungen haben. Die Frage ist nur, warum denkst du, dass du, wenn du das im, wenn du im Bundesvorstand bist, das anders machst wie jetzt? Weil meine jetzige Erfahrung ist, dass ich dir mal eine Mail geschickt hatte mit der Bitte, mir Informationen zu schicken zu dieser Frankfurt-Card, wo es um Begünstigung von Bürgern geht mit geringen Einkommen. Und ich habe bis heute keine Antwort gekriegt. Auch auf Nachfragen von Twitter hast du nicht reagiert. Da sind mir andere Leute lieber, sag ich mal, die das nicht sagen, was sie alles tun möchten, wie Seko zum Beispiel, nachdem Gabriele Pauli sich hier als Bürgermeisterin ins Gespräch gebracht hat, sagen wir das mal so, habe ich ihm eine Mail geschickt, ich wollte mal mit ihm reden, mal seine Erfahrungen hören und er hat gleich nächsten Tag zurückgerufen. Also was wird anders, wenn du im Bundesvorstand bist? Naja, auch wenn ich im Bundesvorstand bin, muss ich Prioritäten setzen. Sorry, ich habe deine Mail irgendwie nicht wahrgenommen, ist unter den Tisch gefallen. Ja, ich hatte wahrscheinlich andere Sachen zu der Zeit zu tun, dass das irgendwie hat nichts damit zu tun, dass ich deine Frage irgendwie nicht wichtig fände oder sowas. Und ich denke, wir werden und wir müssen auch so ein Kommunalpiratentreffen machen. Allerdings, ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen. Also A, vor dem außerordentlichen Bundesparteitag hat das keinen Sinn, weil wir da über alles andere reden werden, nur nicht über Kommunalpolitik. Und B, vor den Sommerferien hat das keinen Sinn, weil jetzt gerade eben parallel zur Europawahl nochmal 200 Mandate dazukamen und weil die gerade eben ihre Fraktionen erstmal konstituieren müssen. Das heißt also, so im September, Oktober sollten wir das machen und ich denke, das bringen wir auch hin. Und dann, ja, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Manchmal gibt es halt eine Deadline im Parlament, die jetzt wichtiger ist. Es mag dann auch manchmal im Bundesvorstand eine Deadline geben, wo eine Pressemitteilung rauskommt und dann hat das in dem Moment Priorität und dann fallen manchmal andere Sachen hinten runter. Ich hoffe aber, dass es dann eben im Bundesvorstand entsprechend auch einmal professionelle Hilfe, aber eben dann auch im Team Menschen gibt, die einem so administrative Arbeiten abnehmen und dafür sorgen, dass es halt nicht in Vergessenheit gerät und nicht entsprechend treten, sollte ich es doch vergessen haben. Okay, schauen wir mal, danke. Florian. Ich? Schön. Moin zusammen. Oder habe ich gerade falsch verstanden? Ja, du. Oh, das ist nett. Zwei kurze Fragen eigentlich. Erstens, wie steht ihr zu Liquid Feedback? Wie soll es damit weitergehen? Falls es nicht schon beantwortet wurde. Und die andere ist, was haltet ihr von Mandatsträgerabgaben? Ihr wisst ja, dass gerade die Bundespartei chronisch klamm ist und der Bufo, wenn er was umsetzen möchte, häufiger mal auf die Mithilfe von eher finanzkräftigen und auch personalstärkeren Länderparlamenten angewiesen ist. Was haltet ihr davon? Bitte euch nur auf die zweite Frage einzugehen. Die erste kann der Florian sich dann im Podcast anhören. Mandatsträgerabgabe an die Partei, meinst du, würde ich meinen? Ja, an wen sonst? Also ja, an mich geht auch, aber steht, glaube ich, nicht zur Debatte. Partei, klar. Ich wollte nur sicher gehen. Ich finde es ein bisschen ein schwieriges Thema, weil Mandatsträgerabgabe ist ja schon so ein super bürokratisches Wort. Es impliziert, dass man daraus eine feste Regelung, Richtlinie macht, das verpflichtend macht. Also klar, offiziell verpflichtend darf man es nicht machen, aber quasi verpflichtend. Finde ich schwierig, finde ich auch schwierig, sowas in der Kandidatur irgendwie zu besprechen, weil ich könnte jetzt sagen, wenn ich jemals ein Mandat kriege, mein Job zahlt so viel Geld und ich hab reiche Eltern, also was ich nicht habe, aber wenn ich die hätte, wählt mich, weil ich stifte alles Geld der Partei. Das soll hoffentlich für niemanden Wahlgrund sein und das sollte auch für niemanden Wahlwerbung sein. Ich halte es für selbstverständlich, dass man als Abgeordneter auch im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu beiträgt, die Partei zu unterstützen und eben nicht nur ideell, sondern auch finanziell. Aber das halte ich für eine persönliche Entscheidung, die ich nicht pauschal beantworten kann. Und wir bewerben uns ja beide hier gerade nicht für ein Mandat, deswegen, Naja, wenn ich als Bufo Geld kriege, dann spende ich davon ganz sicher was zurück an die Partei. Okay, ich habe ja ein Mandat. Die Frage mit der Mandatsträgerabgabe kam auch tatsächlich auf vor 3 Jahren im Kreisverband. Und ich fand das sehr komisch, denn also ich sehe das ambivalent. Einerseits ist das eine Aufwandsentschädigung, die gezahlt wird im Kommunalparlament. Also man macht das ehrenamtlich und kriegt dafür eine Aufwandsentschädigung. Man steckt dadurch teilweise beruflich zurück, sei es jetzt, dass man tatsächlich eine Arbeitszeiteinschränkung hat, wo man weniger verdient, oder jetzt ich als Freiberufler kann zum Beispiel jetzt 3 Monate einen Job in Augsburg oder in Berlin nicht annehmen, weil ich halt hier in Frankfurt ungefähr 10 Termine im Monat Pflichttermine habe und da kann ich nicht in Augsburg sein. Das vorweggeschickt, wenn aber vor der Wahl klar ist, ob es eine Mandatsträgerabgabe geben soll oder nicht, dann können sich die Kandidierenden darauf einstellen. Und ich denke also, die Verhältnisse müssen vor der Wahl geklärt werden und nicht irgendwie so, oh ja, wir haben jetzt irgendwie 20 Leute im Landtag von NRW und wir erwarten jetzt, dass die alle was spenden, weil wir sind ja so klamm und könnten das sehr gut für anderweitig gebrauchen. Also die Leute haben sich darauf eingestellt und ich denke, da darf man nachträglich nicht die Parameter verändern. Wenn es einem gut geht, bin ich der erste Mensch, der teilt und also auf der Fraktionsseite in Frankfurt steht, was ich jedes Jahr so spende, das sind momentan irgendwie über 1000 Euro, davon knapp die Hälfte an die Piratenpartei. Also ich habe da kein Problem damit. Wenn ich Geld habe, teile ich das gern mit anderen. Aber wenn ich mich darauf eingestellt habe, dass ich mit dem Geld, das ich als Aufwandsentschädigung meine Familie ernähren möchte, dann kann ich damit nicht die Piratenpartei finanzieren. So, die anderen waren schon. Oder möchte jemand noch eine Frage stellen? Ich auch. So, dann würde ich aber gerne mal weitermachen, weil es gibt noch eine Sache, die liegt mir auf dem Herzen und ein Komplex Amtsführung, den wir bisher nur zufällig gestreift haben. Das heißt, jetzt machen wir das Saalmikrofon mal zu. Und dann der Slash. Meine Frage richtet sich an euch beide, zuerst an Laura. Und zwar, wie beurteilst du die Leistung von unserem vorherigen politischen Geschäftsführer Björn Semrau? Und zweitens, wie ist deiner Meinung nach mit dem Konzept der Themenbeauftragten umzugehen? Ich glaube, ich möchte über den letzten Buch jetzt nicht groß reden. Konzept der Themenbeauftragung, kann ich was dazu sagen, finde ich als Grundkonzept und Struktur total richtig, weil es ist genau die Kombination quasi aus Struktur, die wir brauchen, und Flexibilität, die wir wollen, und Offenheit. Ich habe einen ganz wichtigen Punkt, den ich umsetzen wollen würde im Bufo, zu sagen, dass alle Auftragungen, die vergeben werden, eine automatische, quasi ein Haltbarkeitsdatum haben, ein Verfallsdatum, so dass man tatsächlich beiderseitig gezwungen ist, diese Beauftragung immer wieder neu zu überprüfen. Aber ansonsten finde ich genau das, was es auszeichnen sollte, dass wir nicht verknöcherte Strukturen haben, sondern immer wieder gucken, wer sind die Leute, die wirklich fit sind auf den Themen, welches sind die Themen, die gerade aktuell ist, wozu brauchen wir jemanden und wer kann da am besten dazu sprechen. Von daher, das würde ich gerne wieder weiter stärken und wieder auch ein bisschen beleben, weil hatten wir vorhin schon, viele von den Beauftragungen sind nicht mehr so wahnsinnig aktiv. Dann der Stefan O. nochmal mit der kurzen Frage. Eigentlich müsste jetzt der Martin noch antworten auf diese beiden Fragen. Okay, möchte ich von Martin die Antwort auch? Dann Martin, bitte. Achso, und du hattest gesagt, Laura. Also über Amtsvorgänge möchte ich mich eigentlich auch nicht äußern, insbesondere wenn die nicht anwesend sind. Aber ich denke, da können sich alle Leute selbst ein Bild davon machen und das trägt sicherlich nicht für die Stimmung und das Klima in der Partei bei, wenn man jetzt andere Leute über den Klee lobt oder umgekehrt auch disst. Da möchte ich mich nicht dran beteiligen. Was die Themenbeauftragung angeht, denke ich auch, das ist ein super Instrument, denn gerade die Presse, die möchte nicht irgendwie irgendein x-beliebiges Mitglied haben, sondern da täte schon, wenn man sagen kann, so diese Personen Themenbeauftragung für E-Government. Das heißt also, in dem Moment haben die Leute eine Sprecherposition und werden auch als Organ der Partei wahrgenommen. Ich denke, das ist ganz gut. Wir müssen es besser ausschreiben in Zukunft, sodass es weiter gestreut wird, dass wir ein größeres Spektrum an Auswahl haben für Kandidierende für so eine Themenbeauftragung. Und wir müssen transparent machen, warum wer dann die Themenbeauftragung kriegt und warum jemand anderes nicht die kriegt, weil sonst ist das intransparent und hat so den Ruch von Geklüngel und das möchte ich vermeiden. Hat sich der Wiegbold da ins Mikrofon geschlichen, nachdem ich gesagt habe, die Schlange ist zu? Stefan? Nee, vorher. Echt? Na gut, Stefan. Ja, so ein Schwarzblond. Du meinst vorhin, es ist sinngemäß, du willst dich nicht für die Koordination der Arbeitsgemeinschaften da engagieren. Und ja, ist das richtig erstmal? Ich habe gesagt, ich sehe es nicht als Aufgabe des BUFOs, die AGs zu organisieren. Das ist richtig, ja. Okay, als Aufgabe des BUFOs. Willst du dann also beantwortet sich dann fast, dass du das nicht auch delegieren willst innerhalb des BUFOs? Also du siehst dann, ich interpretiere das jetzt mal als B dann, du willst... Also überlässt es weitgehend den AGs dann, dass die relativ autonom und sich selbst organisieren, bitte? Genau, ich hab gesagt, ich möchte als Buffer dafür sorgen, dass egal in welcher Form einer mehrere Piraten, ob Parteimitglied oder nicht, sich engagieren möchten, alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten dazu haben. Wie sich einzelne Gruppen organisieren, das mögen sie bitte selber tun. Es muss irgendwie transparent sein, wo und wie man sich engagieren kann. Und wie gesagt, es muss der Antrag einer AG muss die gleichen Chancen haben wie ein qualitativer, irgendwie gegengecheckter, gefeedbackter Antrag von einem Einzelnen oder einer anderen Gruppe oder sonst irgendwas. Wie genau die Willensbildung innerhalb der Partei funktioniert, sehe ich nicht als Aufgabe, dass da die Teams irgendwie zu organisieren oder AGs zu koordinieren. Kurze Nachfrage noch, abgesehen von der Willensbildung, Antragstellung und so, die Publikation nach außen, also die Kommunikation und Sendung über SG Presse oder auch über andere Medien halt, über SG Presse oder auch nicht, willst du das dann auch den AGs, kann man das denen überlassen oder wie soll es geregelt werden dann mit diesen, eben auch dieses Spannungsverhältnis vielleicht teilweise oder auch Synergien zwischen den Arbeitsgemeinschaften und dieser Servicegruppen. Wer soll es dann jetzt genauer hier sagen, wo es lang geht? Wer soll da das Zepter in die Hand nehmen? Wer macht, hat Recht, würde ich sagen. Der, der das Zepter nimmt, hat's. Wenn da irgendwelche Gruppen kommen und sagen, hey, wir haben hier irgendwie ein echtes Problem oder wir wollen hier, aber wir können aus irgendwelchen Gründen nicht, dann kann man immer noch als Bufo oder als engagiertes Parteimitglied überlegen, ob man da irgendwie eine moderierende Funktion einnimmt. Aber ich sehe es nicht von vornherein als Aufgabe des Bufos, da irgendwelche Sollprozesse zu definieren. Nö, das ist also selber denken, selber machen, mitmachen. Ich dachte, deswegen sind wir auch alle hier. Und auch piratisches Mandat dann weitgehend aufrechterhalten. Ganz, ja, ganz genau. Okay, danke. Naja, vielleicht ausgenommen von Agino Pluria. Im Jargo. Ja, guten Abend nochmal. Bin war ziemlich emotional, also jetzt die Frage. Ich bin ziemlich überfordert mit unserem Internet-Auftritt. Wenn ich also reingehe und ich suche irgendwie in unsere Piraten-Plattforms, ich werde erschlagen mit einem Haufen von Informationen, nur ich kann die nicht sortieren. Dann ist es so, es gab hunderte von Arbeitskreisen, die haben irgendwas angefangen. Die Leute, die es angefangen haben, die sind nicht mehr Piraten, die sind weg von der Partei. Die Sachen sind halb fertig und da gerade eingetragen und irgendwo niedergeschrieben. So, und das Dritte, oft habe ich Probleme, diese Barrierenfreiheit, die wir also propagieren, ist, was unsere Internetauftritt anbetrifft, nicht gegeben, oft nicht gegeben. Ich werde nach X, ich weiß nicht, Passwörter gefragt, ich vergessen, da muss ich auch die anderen erinnern, ja. Jetzt ist die Frage, ihr habt ja fast ein Jahr Zeit, wenn ihr gewählt werdet, wie gedenkt ihr, diese Sachen auszumistern, dass also nur das Sinnvolle da bleibt und alles, was nicht sinnvoll ist, hartfertig ist, dumm ist, wegkommt. Naja, also ich finde jetzt momentan die Webseite piratenpartei.de schon sehr überschaubar. Man findet, was dort wichtig ist. Die Top-Themen werden hervorgehoben und auch das Europawahlprogramm wurde dort sehr gut hervorgehoben. Ich habe in Dresden bei dem QueerCon, da ging es irgendwie auch um Inklusion am Rande. Da habe ich einen Vortrag gehalten zur Barrierefreiheit im Sinne von zugänglich für alle, auch behindertengerecht der Webseite. Daraufhin hat sich schon einiges getan. Ich denke, da müssen wir auch weiter das im Blick halten. Die Benutzerfreundlichkeit der Webseite ist sicherlich immer zu verbessern. Ich finde aber momentan den Zustand schon ganz gut. Was unübersichtlich ist, dass wir so unzählig viele verschiedene Tools haben. Und dieses, ja, guck mal im Wiki, das ist ja jetzt schon fast sprichwörtlich. Ich denke, da ist aber der Bundesvorstand die falsche Organisation. Also hier im Kreisverband Frankfurt beispielsweise, da haben wir Einführungskurse für Neumitglieder, da können gerne auch Alte hin, die erstmal diese ganzen Tools erklären. Was ist jetzt Mumble und was ist das Wiki und wie funktionieren die Pads und was ist auf der Webseite und jetzt haben wir auch noch pirateninfo.de und sowas mit Terminen, dass man da nicht erschlagen wird von diesem ganzen Kram. Wir haben sehr viele Tools, vielleicht kann man die irgendwie zusammenstauchen, aber da brauchen wir auch erstmal Leute, die das tun. Oder wir brauchen Geld, damit wir jemanden bezahlen können, der oder die das tut. Und ja, das sehe ich im Moment leider noch nicht. Ja, würde ich auch so sagen, das ist ein Thema. Also ich würde auch sagen, der Einstieg ist, finde ich momentan ganz okay. Also gerade auch über die Webseite. Ja, Wiki ist die allwissende Müllhalde. Es ist, glaube ich, auch ein Kampf gegen Windmühlen, das wirklich zu gärtnern. Würde ich aber momentan auch leider nicht als erste Prio sehen, weil das wirklich wahnsinnig Zeit und im Zweifelsfall auch Geld aufwendig ist. Dann der Piratus, oder? Ja, gerne. Das wäre meine letzte Frage für heute. Geht allerdings auch wieder an Laura. Es geht um Frauenquote und die Julia Schramm hat in einem Vortrag den Begriff Macker-Höchstmenge kreiert für den Begriff Frauenquote. Und im Geiste dessen wäre meine Frage an dich, bist du für eine Macker-Höchstmenge in der Politik, im Allgemeinen und natürlich im Speziellen in der Piratenpartei? Ist nicht mein Wording, deswegen kann ich jetzt nicht so einfach Ja oder Nein sagen. Meine Position... Ja, Frauenquote. Wie gesagt, ich habe mich da nur ein bisschen amüsiert. Meine Position zu Geschlechterquoten allgemein ist ja bekannt. Ich würde mir überall mehr Diversität wünschen, ganz klar auch in unserer Partei. Ob man das Thema Quote in einem Bufo haben will, mittelfristig würde ich auch da sagen, ja. Wie schnell man, also ja, momentan haben wir andere Probleme. Grundsätzlich bin ich für Diversität gerne auch durch eine Quote durch eingesetzt. Ja, damit Laura da nicht alleine die Frage beantworten muss. In einer von diesen Studien stand eben auch als Vergleich, wie das bei den anderen Parteien ist mit der Geschlechterquote, und fast alle Parteien außer der FDP haben eine Geschlechterquote. Bei der CDU ist das noch eher freiwillig mit knapp 30 oder 33%. Die Grünen und die Linken haben eine festgeschriebene Quote von 50% und bei der SPD sind es, glaube ich, 40%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind aber tatsächlich Geschlechterquoten. Und ich sehe das hier zum Beispiel klassische Frauenthemen in den Ausschüssen, also so Soziales und Gesundheit oder Kultur. Da schickt die CDU fast nur Frauen hin, und hingegen, wenn es um Finanzen geht oder Bauen oder sowas, da sitzen ja fast nur Männer. Und ich denke also, in beide Richtungen ist es gut, eine Ausgewogenheit zu haben und eine Diversität, denn ansonsten neigt man dazu, einfach auch nur seinen eigenen Teil zu sehen, und das schränkt die Sicht einfach ein. Was jetzt nicht heißt, dass ich sofort bei der Piratenpartei eine Quote haben möchte. Also ich glaube, die Mehrheiten dort sind andere, aber ich denke, es hat sich schon in den letzten Jahren dort was getan in Sachen Sensibilisierung, zum Beispiel was geschlechtergerechte Sprache angeht. Denn wir haben hier zum Beispiel, auch wenn es noch nicht in der Satzung steht, wir haben Kandidierendenlisten. Und das ist ein Unterschied, ob ich sage so, ja, macht mal euer Kreuz bei dem Kandidaten, und es stehen aber leider auch Frauen drauf. Und es gibt Studien dazu, dass 60% der Angesprochenen dann, wenn ich sage Kandidaten, verstehen darunter halt Männer. Und wenn ich dann sage, macht euer Kreuz beim Kandidaten, dann diskriminiert das Frauen. Und deswegen finde ich, sollte man da eben die Zeit sich nehmen, beide Geschlechter zu nennen oder Kandidierende zu sagen. Also man kann das lernen, man bricht sich da keinen ab. Und selbst eingefleischte CDUler in Frankfurt haben das inzwischen mit der Beidnennung verstanden. Aber weil das immer so anspielt, ich denke, wir haben auch wichtigere Sachen. Die Studien, ich sehe es gerade im Kommentar, die Studie ist verlinkt in meinem Blog. Also das ist nicht im Internet, ist eine Studie oder so, sondern die ist konkret verlinkt, kann man dort nachlesen. Anatol Stefanovic, ja, als Stichwort, der hat da lange drüber geblockt, und der ist ja auch Linguist. Genau, dort zum Beispiel auch. Aber ich sehe das jetzt nicht so als unsere Priorität an. Also ich sehe, es gibt auch in der Gesellschaft andere Themen, die uns im Jahre 2014 mehr bewegen. Also diese Geschlechterdebatte, die wurde sehr stark geführt halt vor 20, 30 Jahren. Sie ist leider immer noch nicht vorüber, aber in den anderen Parteien ist diese Debatte schon längst gegessen. Und ich glaube, wir locken da niemand mehr hinterm Busch vor, wenn wir sagen, hey, die Piratenpartei hat es jetzt endlich auch kapiert. Also es gibt in der Bevölkerung politische Themen, die mehr polarisieren. Und ich sehe das als Selbstverständlichkeit an, dass wir geschlechtergerecht uns benehmen, sodass also keine Diskriminierung von einer Mehrheit der Bevölkerung stattfindet. Und ja, ich sehe da aber kein Politikum jetzt im Moment, oder zumindest keine Priorität. Wigbold. Ja, danke. Ich möchte eigentlich nochmal von diesen individuellen bzw. subjektiven Nutzenfunktionen, die jetzt da gefragt worden sind, also wie das die Einzelnen finden und was ihr dazu sagt, letztendlich nochmal weg zum Zweck und zur Tätigkeit der Partei als solches, wie ihr das versteht, und wie innerhalb dieses Zwecks der Partei und der Tätigkeit der Partei die politischen Geschäfte sich gestalten, ja, also aufgrund dieser Tätigkeit. Und da will ich nochmal anknüpfen, bitte. Und diese Frage stelle ich halt nochmal. Also der Zweck und die Tätigkeit der Partei und in diesem Kontext die politischen Geschäfte, wie ihr sie seht. Partei, aber ich meine, dass ich genau die Frage schon beantwortet habe. Wenn nicht, dann müsstest du sie nochmal präzise stellen. Nein, bitte nicht. Kann ich ganz kurz tun. Also der Zweck oder die Tätigkeit der Partei ist ja irgendwo, sage ich mal, der Grund, wieso wir zusammengekommen sind, ja, was wir wollen und als Partei, als Körperschaft. Und innerhalb dieses Tuns, ja, innerhalb dieser Tätigkeit, wie gestalten sich da die politischen Geschäfte, ja? Ja, Igbo, du hast das jetzt schon fünfmal gefragt und fünfmal hat weder die Kandidaten noch das Publikum deine Frage verstanden. Bitte überdenk das nochmal. Okay, ich überdenke das nochmal. Dankeschön. Also ich habe auch gerade so ein Déjà-vu. Eine Partei trägt natürlich zur politischen Meinungsbildung der Gesellschaft bei. Und das machen wir über verschiedene Kanäle. Wir schaffen eine Öffentlichkeit für Themen, die wir entweder selbst auf die Agenda bringen oder wo wir an der politischen Diskussion teilhaben über verschiedene Maßnahmen, die wir ergreifen, Pressemitteilungen, Webseite, Twitter, in Talkshows gehen, durch Anträge in Parlamenten. Also das ist die Art und Weise oder Veranstaltung, die Art und Weise, wie eine politische Meinungsbildung stattfindet. So, wenn der Zombie mir jetzt die Frage abnimmt, die er bereits getwittert hat, dann lassen wir ihn noch am Mikrofon, obwohl er zu spät kam. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zum Amt des politischen Geschäftsführers. Ihr hattet ja vorhin gesagt, der politische Geschäftsführer wirkt nach innen und nach außen. Er ist ja insbesondere auch für innerparteiliche Kommunikation zuständig, die häufig aber auch über Twitter läuft. Und ich würde gerne mal wissen, was euer Verständnis davon ist, inwiefern der politische Geschäftsführer auch die Außendarstellung prägen sollte der Partei. Es gibt ja zum Beispiel eine Marina Weißband, die auch sehr stark in den Medien war und die Vorsitzenden in der Außenwirkung da sogar übersteuert hat. Was ihr dafür tun wollt, damit die Partei ein positives Außenbild gewinnt? Also ich meine, das können wir nicht im Alleingang retten. Dazu muss die Partei auch schon mich wieder ein bisschen einkriegen im Gesamten. Aber ich persönlich würde natürlich, also gerade auch, weil ich in Berlin vor Ort bin, sehr viel versuchen, den Medienöffentlichkeitskontakt zu übernehmen, auch gezielt selber anzuzetteln. Und das ist relativ einfach. Also ich meine, es gibt irgendwie eine Gruppe an Journalisten, die zumindest mal interessiert war an Piraten. Da kann man irgendwie erstmal zum Beispiel gucken, dass man da dann wieder die Kontakte reaktiviert, wenn der neue Bufo gewählt wird. Und dann halt, wir machen jetzt auch schon Öffentlichkeitsarbeit mit den Themen, die für uns relevant sind, die Themen, für die wir stehen. Und das kann man sicher noch ein bisschen wieder ausbauen und professionalisieren auch. Kein Hexenwerk, war's nie. Ja, so ich sehe es halt hier im Stadtparlament als Fraktion. Wir werden bei den Dingen, wo uns die Medien für relevant halten, werden wir auch angerufen, gefragt. Bei anderen Sachen, wir sind die kleinste Oppositionspartei, da geschieht das halt einfach nicht. Und ich denke, da muss man auch realistisch sein. Die Marina ist eine großartige Person. Sie hat aber auch das Glück, gerade auch so auf der Spitze des Hypes, tatsächlich dann überall eingeladen zu werden. Wir müssen ein bisschen realistischer sein und müssen sehen, dass wir die nächsten Jahre durch gute Arbeit uns hocharbeiten müssen. Also in Berlin bei den Umfragen sind die Piraten jetzt wieder bei 5-6%. Ich halte das für realistisch, wenn wir uns nicht streiten. Und so deswegen meine Antwort auf deine Frage, wie wir das schaffen können, persönlich, aber auch als Partei, wäre don't be evil. Ja, okay, danke. So, jetzt liegt mir etwas am Herzen. Und zwar geht das ja hier alles jetzt total gesittet ab. Ne? Das freut mich ja eigentlich auch. Auf der anderen Seite tobt es parallel per Chat und es tobt auf Twitter. Man könnte jetzt diese Fragen aufnehmen, zum Beispiel die Aussage von euch beiden, dass sagen wir mal, Statements auf einer gewissen konfrontativen Ebene, die fortgesetzt gebracht werden und die nicht geeignet sind, innerparteilich in der Diskussion weiterzukommen, auch zu ahnden. Und auf der anderen Seite die Bewertung von speziellen Tweets, die da vorgebracht worden sind. Ich möchte aber eine andere Frage stellen. Ihr seid ganz offensichtlich beide jetzt Menschen, die bei vielen Piraten die Emotionen hochgehen lassen. Und das, was ich da in meiner Twitter-Timeline sehe, ist so eine Art kleiner Stellvertreterkrieg, der da abgeht. Wie bekommt ihr das in den Griff? Denn als Vorstand einer Piratenpartei, denke ich, hätten wir jetzt in der momentanen Situation den Job, und den habt ihr auch beide schon angenommen, die Leute zusammenzubringen und eine vernünftige Diskussion rauszukriegen und eine, eben die Wellen in konstruktive Bahnen zu lenken, um eben genau politisch zu wirken. Aber parallel zu dem, dass ihr das sagt, prügeln sich auf Twitter Leute, die der Meinung sind, das, was ihr sagt, ist hier Käse, und andere, die sagen, hey, das, was sie sagen, das ist alles ganz toll. Ich glaube, Twitter ist in dem Fall tatsächlich die Spitze, und zwar die ganz oberste Spitze des Eisbergs. Das, glaube ich, sollte man nicht überbewerten und das sollte man vor allem nicht als repräsentativ betrachten. Ja, wir beide polarisieren. Allerdings, glaube ich, gibt es in dieser Partei niemanden, der irgendwie sich ein bisschen stärker engagiert hat, der nicht polarisiert. Polarisieren ist auch einfach ein Zeichen dafür, dass man eine Position vertritt. Ich kann auch irgendwie zu allem sagen, ich habe dazu noch keine Meinung oder ich überlege mir das ich enthalte mich. Dann habe ich tatsächlich statistisch gesehen dieser Partei eine höhere Chance gewählt zu werden. Das will ich aber nicht. Von daher nehme ich das gerne in Kauf. Und wie gesagt, ich glaube, sowohl die positiv als auch die negativ Kommentare auf Twitter sind halt Leute, die mit sehr, sehr viel Herzblut in dieser Partei sind. Das ist auch gut und das ist richtig, aber denen muss man nicht die volle Aufmerksamkeit schenken, sondern die volle Aufmerksamkeit gilt der großen, großen Masse an engagierten Leuten, die eben nicht sofort jeden Satz mit himmelhoch jauchzend oder Zeta und Mordio kommentieren müssen. Ja, ich denke auch, wir brauchen im Vorstand Leute mit Rückgrat, die auch einen eigenen Kopf haben, die nicht sofort umfallen. Und wir brauchen vor allem sowohl im Vorstand als auch in der Partei ein gutes Stück weit weniger Aufgeregtheit. Also, und wir müssen das auch im Kontext bewerten. Also es sind jetzt bei den vergangenen Gates einige Sachen hochgekocht, die hat da draußen kein Schwein interessiert. Und wäre das nicht so hochgekocht, hätte das auch kein Schwein mitbekommen, was in einer Ostberliner Lokalzeitung, die ein Mädchen auf Seite 3 immer hat, geschrieben wird, weil die Leute das eben bewerten können, hey, das ist ein Boulevardblatt, die schreiben auch eine Menge anderen Scheiß. Also ich denke, wir müssen einiges ein bisschen weniger hochkochen, dass wir beide jetzt Persönlichkeiten sind, die polarisieren, muss aber nicht heißen, dass wir nicht willens sind, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das gerne möchten. Und also für mich kann ich sagen, ich biete an, mit allen, die guten Willens sind, zusammenzuarbeiten. Wenn sich Leute als komplette Arschlöcher verhalten wollen, tut mir leid, dann muss ich auch nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Aber ich biete allen an, dass ich gesprächsbereit bin, dass ich auch ihre Themen aufgreife, wenn sie das möchten. Aber dazu gehört ein Grundkonsens an gegenseitigem Respekt und Benehmen. Da ist noch jemand am Mikrofon. Wollen wir noch eine letzte Frage annehmen? Politisches Thema, weil wir machen gleich Amtsführung und es ist schon 11:30. Björn. Ja, hallo. Ich habe eine Rück- oder Gegenfrage an Schwarzblond, und zwar hast du gerade erklärt, warum Leute, die polarisieren, unter Umständen gar nicht schlecht sind. und warum gute Leute das tun. Und dann hätte ich gerne gewusst, wo deiner Ansicht nach der Hilope oder Katascha polarisiert haben. Ich habe gerade den nächsten Satz nur halb verstanden. Was polarisiert haben? Hast du war da Katascha drin oder habe ich da... Ja, ich frage nochmal, du hattest ja erklärt und gesagt, dass Polarisieren vorkommt bei Leuten, die eine eigene Meinung haben und dass das nicht unbedingt verkehrt wäre, also dass das nichts unbedingt Schlechtes wäre. Und dass man so Leute auch mal braucht. Wo haben denn Hilope und Katascha deiner Meinung nach polarisiert? Ich finde es irgendwie nicht angebracht, jetzt über einzelne Leute, über Pro und Contra zu diskutieren. Ich weiß, dass es auch zu diesen beiden konträre Meinungen gibt. Vielleicht werden die nicht so laut geschrien. Nee, aber ich verhandle jetzt hier nicht über einzelne Menschen. Nee, mach ich nicht. Ich habe meine Meinung gesagt, zu warum Leute polarisieren und polarisierend wahrgenommen werden. Aber ich möchte das jetzt nicht an anderen Menschen verhandeln, die nicht da sind. So, dann lass uns noch mal ein bisschen über Vorstände Martin und Laura reden. Eine wichtige Frage, die man sich stellen kann, wenn man in die Liste der Kandidaten schaut, dann die ist, könntet ihr mit jedem oder jeder, die sich da beworben hat, in einem Büro zusammenarbeiten? Also ganz konkret wird der politische Geschäftsführer auf jeden Fall nach dem Vorsitzenden gewählt. Habt ihr da das Gefühl, jupp, der Parteitag wird das schon richtig machen? Oder würdet ihr sagen, naja, also ich würde schon noch mal ganz genau gucken, wer da gewählt wird und dann noch mal überlegen, ob ich wirklich da ein Jahr lang in den Vorstand möchte mit diesem oder jedem Vorsitzenden? Ich mache das bei aller Liebe zu Nullen und Einsen nicht als digitale Entscheidung. Ich habe mehrmals gesagt, dass es wahnsinnig wichtig finde, dass der UFO als Team funktioniert. Das ist was man mit den Leuten untereinander klären muss. Ich sage weder, ich mache auf jeden Fall, nehme jede Wahl an, egal in welchem Team, das wäre fahrlässig aus meiner Sicht, noch sage ich, ich mache es nur mit den und den Leuten. Irgendwo dazwischen wird sich bewegen. Es ist eine persönliche Frage, die ich aber mit den Leuten klären will, die kandidieren. Martin. Ja, also von mir aus auch ein klares sowohl als auch. Also es sind einige Leute auf der Liste, mit denen ich mir sehr gut vorstellen kann, zusammenzuarbeiten. Ich kann mir bei anderen vorstellen, dass man sich zusammenraufen kann. Und es gibt aber auch einige, die haben sich durch ihr bisheriges Verhalten in der Partei absolut disqualifiziert. Also gerade was so die persönliche Ebene angeht, wie dort mit manchen Menschen umgegangen wird. Da kann ich mir aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die eine Mehrheit finden auf dem Bundesparteitag. Ihr habt gesagt, im Rahmen würde da mal so ein Bundesvorstand zusammengestellt. Wenn der jetzt zusammengestellt wird, im Sinne einer gewissen Ausgewogenheit, dass alle Gruppen in der Partei dort vertreten sind, dann könnte man sich vorstellen, dass es da nicht von Anfang an sehr, sehr harmonisch zugeht. Könntet ihr euch eine Moderation oder eine Mediation von außen vorstellen? Absolut, finde ich wahnsinnig wichtig und richtig und hoffe ich auch, dass da alle Bufos, ob ich mit drin oder nicht, sind, so sehen. Mich kann nur helfen. Ja, also wenn der Vorstand in Zukunft wieder sehr heterogen sein wird und wir das nicht anders hinkriegen, dann werden wir auch Hilfe von außen benötigen, klar. Aber ich hege ja die Hoffnung, dass wir alles erwachsene Menschen sind, die auch einiges an Lebenserfahrungen mitgebracht haben und dass wir uns auch wie erwachsene Menschen verhalten können. Jetzt war das bei manchen Vorständen manchmal etwas problematisch in der Vergangenheit, was eben auch eine miese Außenwirkung gehabt hat. Also wir müssen das einfach hinkriegen. Das ist eines der wichtigsten Dinge, dass wir diesen Streit beenden und insbesondere auch die Außenwirkung durch den Streit im Vorstand beenden. Also das schadet meines Erachtens der Partei ganz massiv und wir haben da auch mehrere Prozentpunkte Einbußen bei den Wahlen teilweise. Gehört eurer Ansicht nach zu einer guten Amtsführung eines Bundesvorstands etwas, was wir gern bei den Piraten als Transparenz beschreiben? Und was bedeutet dieses Wort für euch? Ja, fange ich mal an. Also Transparenz, müssen wir aufpassen, dass es nicht zur Floskel verkommt, dass es kein Buzzword wird. Eine Transparenz hat immer auch einen Zweck. Also transparent per se, ja, wozu das Ganze? Das heißt also, wir müssen sehen, was macht dieser Zweck. Wir müssen nachvollziehbar arbeiten, wir müssen verantwortlich arbeiten und auf die Art und Weise, dass auch klar wird, warum, wie, welche Entscheidungen getroffen werden. Wir dürfen nicht rumklüngeln. Aber es hat Grenzen. Also ich habe beispielsweise jetzt zur Kandidatur irgendwie einen Nürnberger Fragenkatalog zugeschickt bekommen, die mehr wissen möchten als das Finanzamt. Also tut mir leid, da gibt es einfach Grenzen der Transparenz. Genauso auch, was mein persönliches Einkommen angeht. Das Einkommen, das ich durch das Mandat habe, das lege ich bereits offen. Aber es ist halt, wie gesagt, momentan nur ein Ehrenamt. Hätte ich ein hauptamtliches Mandat, wäre das genau umgekehrt. Dann würde ich meine Haupteinkünfte und auch die Nebeneinkünfte offenlegen. Ja, ich würde auch sagen, also Transparenz ist irgendwie eins der Buzz- und Bullshit-Bingo-Words, die wir nicht unbedingt groß weiter als Werbung benutzen sollen, solange wir kein einheitliches Verständnis und keine einheitliche Umsetzung davon haben. Ich finde es selbstverständlich, dass demokratisch gewählte Menschen Auskunft über das geben, was sie tun. Das lässt sich aber halt auch leider nicht so klar irgendwo festnageln, sondern es ist mehr ein Wertesystem. Ich kann nicht sagen, ob es transparenter ist, wenn ich weiß, dass Julia in zwei Wochen, also Julia Rieder jetzt als EP-Mitglied, in zwei Wochen einen Termin mit irgendeinem Pressevertreter hat, ob das transparenter ist, als wenn sie danach einen Blogpost schreibt oder ob es nur transparent ist, wenn sie beides tut. Im Zweifelsfall sind zu viel Informationen auch wieder das Gegenteil von Transparenz, weil sie totale Dystopie dann irgendwie erzeugen. Dystopie, ich finde den Transparenzbegriff sehr schwierig. Ich finde viel wichtiger vorzugeben, dass man ansprechbar ist. Martin hat gerade schon gesagt, ein schier endloser Fragenkatalog gehört da sicher nicht mit dazu, aber Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit in einem angemessenen Ton mit sinnvollen Fragen sollte immer möglich sein. Wir haben da mal ein Meinungsbild in einer Liquid Feedback Initiative gehabt. Und dort hat die Definition, dass politische Entscheidungen nachvollziehbar sind, aber auch verfahrensbegleitend das Rennen gemacht. Ich neige zu dieser Definition, die einfach mal als Frageelement jetzt zu verwenden und stelle die Frage dann nochmal anders. Diese Art von Transparenz mit vielen, zum Beispiel mit Bundesvorstandssitzungen, die grundsätzlich öffentlich sind und Ausschreibungen und so weiter für Ämter und nicht für Ämter, für Angestelltenverhältnisse und so weiter und Beauftragung betrachtet. Wie steht ihr dazu? Also grundsätzlich erstmal per Default öffentlich, aber es gibt Grenzen. Also zum Beispiel, wenn es konkret um Personalfragen geht, also nicht irgendwie, wer wird eingestellt, andersrum. Also bei Jobausschreibungen finde ich, die sollten über ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren stattfinden, sodass also eine Gerechtigkeit besteht bei den Menschen, die sich da bewerben, dass sie tatsächlich nach Qualifikation ausgewählt werden. Natürlich muss man die irgendwann dann zu einem Gespräch einladen und sie persönlich kennenlernen. Aber das heißt also, diese erste Stufe ist schon mal gerechter. Aber dann, wie viel Gehalt die Personen bekommen oder wo sie krankenversichert sind, das ist einfach Datenschutz und das wird natürlich nicht öffentlich gemacht. Genauso wird es in der Bei Vorstandssitzungen, man kann sicherlich fast alles öffentlich machen, aber wenn es darum geht, dass wir da intern irgendeine Krise haben, dann werden wir das natürlich nicht broadcasten live, sondern da müssen wir erstmal vertrauensbildende Maßnahmen innerhalb des Vorstands machen. Du sagtest Mediation beispielsweise, aber eine Mediation, die live gestreamt wird, ist sicherlich nicht im Sinne des, der vertrauensbildenden Maßnahmen innerhalb des Vorstands. Ja, plus eins. Also Öffentlichkeit ist eine mögliche Operationalisierung von Transparenz. Die sollten wir anstreben. Totale Öffentlichkeit ist totaler Schwachsinn. Auch da ist situationsabhängig und da muss man sich halt in der Tat und im Amt dann bewähren, dass man da den richtigen Maß findet. Wie ist denn eure Vernetzung bundesweit innerhalb der Partei? Ich habe das ja mit dem Wirtschaftsprogramm ziemlich gut gezeigt, dass ich das schon drauf habe und es ist mir auch wichtig, das tatsächlich zu machen. Also ich komme aus München, ich kenne da relativ viele Leute, das ist glaube ich so mit einer der größten Gräben in Berlin, Bayern. Ich habe mich jetzt mit vielen anderen Kandidaten ausgetauscht, die auch alle quer aus der Republik kommen. Natürlich kennt man da, wo man irgendwie lebt, die meiste Zeit, die meisten Leute, aber mir ist es total wichtig, auch mich darüber hinaus zu vernetzen und habe den Eindruck, dass mir das halbwegs gut gelingt. Ja, also ich bin eigentlich auch ein Mensch, der sich ständig vernetzt in verschiedenen Szenen auch, der im Zweifelsfall dann eben auch Netze herstellt. Ich habe das jetzt gesehen, manche Landesverbände hatten mich eingeladen, um über Kommunalpolitik bei ihnen zu reden. Dadurch ergeben sich natürlich wiederum Netzwerke, man lernt Leute persönlich kennen. Also ja, ich kann mich gut vernetzen. Ich bin jetzt nicht von allen Landesverbänden eingeladen worden. Es gibt ja irgendwie auch einige, wo dann Mandatsträger näher dran sind. Aber ja, ich bin grundsätzlich irgendwie bereit, mit allen zusammenzuarbeiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, so die Bayern oder so. Es gibt auch in Bayern extrem fähige Leute und gerade jetzt von denen, die Mandate errungen haben, also mit denen würde ich super gerne zusammenarbeiten und da freue ich mich auch drauf. Ich lese gerade hier im Pad die Frage, ihr wart bei bisher keiner dieser Real-Life-Veranstaltungen. Ich glaube, da war was in Thüringen und was in Rheinland-Pfalz. Und da ist am 22., ich rühre gerade mal die Werbetrommel, ist noch eine in Hamburg. Und da ist die Frage, kommt ihr nach Hamburg? Weil offenbar wollen euch die Leute kennenlernen. Also ich finde das sehr lieb, dass uns die Leute kennenlernen möchten, aber wir waren noch die Partei mit dem Internet. Also wir machen das gerade in Mumble. Ich kann auch gerne irgendwie, wir können eine Videokonferenz machen, wenn das jemand technisch organisiert. Aber ich sehe jetzt nicht ein, dass wir da die Ochsentour durch halt Deutschland machen müssen, weil wir jetzt für den Vorstand kandidieren. Also es wird immer gesagt, die Leute, die zum Bundesparteitag gehen, das ist irgendwie die Geld- und die Zeitelite. Und in Zukunft wählen wir dann nur noch Leute, die irgendwie da Zeit haben, x Wochenenden hintereinander irgendwie quer durch Deutschland zu touren und Hände zu schütteln. Und ehrlich gesagt, das sind auch immer die gleichen Leute. Also in Hamburg sind jetzt ein paar mehr, aber in Mainz und in diesem anderen Kaff, 36 irgendwas Postleitzahl, Vorort von einem Vorort von einem Vorort, das war jetzt nicht irgendwie das volle Spektrum. Also ich vermisste da etwas die Ausgewogenheit. Aber grundsätzlich denke ich, wir sollten Reisekosten und Zeit und CO2 sparen und das über das Internet machen. Ja, also auch mir da relativ ähnlich. Einmal, man kann nicht alles machen und ich sage auch ganz klar, dass ich in dieser Kandidatur eher weniger mache. Ich habe aus der Bundestagskandidatur krass gelernt. Da habe ich versucht, ich habe tatsächlich jeden Termin wahrgenommen und das war in Anführungsstrichen nur in Berlin rumreisen. Ich habe mich da wahnsinnig aufgerieben und ich glaube, die Gesamtpartei hatte relativ wenig davon. Und wenn wir in Bufo gewählt werden, erwartet uns da genug Arbeit. Ich bin da gerade nur bedingt bereit, quasi rein zu investieren, weil es jetzt nicht irgendwie der Multimilliarden bezahlte wahnsinns Traumjob ist, sondern es erwartet uns eine Menge Arbeit. Und ich, wie gesagt, ich bin ansprechbar, ich bin erreichbar. Der Sepp hat ja auch nochmal irgendwie einen Google Hangout vorgeschlagen. Ich habe gerade schon den gesagt, dass wir noch einen Podcast, also ich sage ja noch Podcast. Ich glaube, es gibt genug Informationen über mich tatsächlich in diesem Internet. Ich werde auch trotz neuer Rechtsprechung keinen Google-Löschantrag stellen. Kann man irgendwie alles gucken und dann gibt es immer noch den Parteitag, wo man uns nochmal live erleben kann. Genau, deswegen nein. Und dann kommt dazu, dass ich am 21. den 50. Geburtstag meiner Mama feiern darf. Deswegen werde ich ziemlich sicher nicht am 22. in Hamburg sein. The Rite of Pali war am Mikrofon. Warum ist der denn wieder weggegangen? Da ist er wieder. Ja, wenn es denn so lästig ist, dann wollte ich Ihnen auch keine Frage mehr stellen. Ich glaube, das ist die falsche Reaktion, aber lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Ihr habt beide vorhin gesagt, dass ihr der Meinung seid, dass wir in der Piratenpartei bestimmte Vorgänge erheblich stärker wahrnehmen, als sie außerhalb der Partei wahrgenommen werden. Und ich habe das so verstanden, dass das auch dann innerparteilich so hochgepusht wird, dass es erst dadurch außerparteilich überhaupt wahrgenommen wird, oh, die Piraten streiten sich mal wieder. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Laura, ich hoffe von dir auch. Ja, ja. Okay. Weil, dann würde ich nämlich gerne eine Anschlussfrage stellen. Und zwar könnte man ja vermuten, oder genauer gesagt wird das hier in den Fragen des Öfteren vermutet, dass durch eine beherztere Reaktion des Bundesvorstandes möglicherweise dieses hausinterne Hochschwamm der Emotionen durchaus hätte vermieden werden können. Und meine Frage an euch ist jetzt im Rahmen der Amtsführung des Bundesvorstands, wie würdet ihr auf ähnliche Aktionen reagieren, wo eine Gruppe in den Piraten etwas tut, wo eine andere Gruppe vielleicht irgendwie extrem unbegeistert ist, und das kann sein, sich irgendwo an der falschen Stelle auszuziehen, das kann aber auch sein, irgendwie mal die Server für 2 Tage runterzufahren oder so. Wie reagiert dann ein Vorstand mit Martin und Laura, um eben diese Diskussion zügig abzuschließen, also erstmal zu führen und dann abzuschließen? Oder lasst ihr das auch einfach hochkochen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also hochkochen sicher nicht. Ich glaube, hochkocht ist genug in dieser Partei. Ich tue mich schwer, jetzt so allgemein, das sind zwei sehr extreme Sachen genannt, um das so allgemein zu beantworten. Grundsätzlich würde ich sagen, es möglichst schnell, möglichst deeskalierend wirken. Also möglichst schnell zu gucken, wer sind irgendwie die wichtigsten beteiligten / verantwortlichen Personen, mit denen Gespräch suchen, und eine Deeskalationsstrategie zusammen mit ihnen zu arbeiten. Bei den beiden Vorfällen, die du angesprochen hast, sind sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Weil einmal hätte man sicher viel, viel früher auch oder viel schneller an andere rantreten können und hinter den Kulissen versuchen zu können, das irgendwie noch ein bisschen in Bahn zu lenken. Orga-Streik gibt es weniger irgendwie ein oder eine kleine Gruppe Menschen, die man ranziehen kann, da muss man ganz anders lösen. Aber grundsätzlich immer deeskalierend wirken und versuchen, so viel wie möglich intern zu klären, und intern meine ich noch wirklich intern und dann eben nicht transparent und für alle live mitverfolgbar. Ja, also du hast ja 2 Sachen angesprochen, Orga-Streik und Bombergeld. Ich sehe das auch als vollkommen unterschiedliche Dinge, denn der Orga-Streik hat die Infrastruktur der Piratenpartei lahmgelegt, sodass also etliche auch lokal einfach nicht mehr arbeitsfähig waren. Und ich denke, von daher kann man da nicht einfach sagen, so, ja, wir machen jetzt eine Politik der ruhigen Hand oder sowas. Da muss agiert werden, beziehungsweise wir müssen auch zusehen, dass wir in Zukunft durch Professionalisierung uns auf eine Basis stellen, sodass also unsere Infrastruktur nicht gefährdet ist. Und wenn das halt mit ehrenamtlichem Engagement offenbar nicht geht, dann müssen wir zusehen, wie wir das professionalisieren können. Wir können ohne unsere Piratenpad nicht arbeiten. Also ganz einfach. Was die andere Sache mit dem Bombergeld angeht, Vielleicht hätte man dort schneller agieren können, aber was ich wahrgenommen habe, war, dass dort vor allem erstmal das Gespräch gesucht wurde, dass auch sich informiert wurde, gerade eben mit den Betroffenen, und damit meine ich auch den Landesverband Sachsen und den Kreisverband Dresden, wie deren Einschätzung der Lage ist, was meines Erachtens einige Landesverbände einfach versäumt haben. Also ich kann nicht einfach über irgendwas entscheiden, ohne zuvor den betroffenen Landesverband zu hören. Also tut mir leid, das geht nicht. Die Situation in Bayern oder in Hamburg oder in NRW ist einfach unter Umständen eine andere als in Sachsen. Und insofern finde ich dort also sich nicht pushen zu lassen von der einen oder der anderen Gruppierung, sondern sich erstmal ausreichend eine Meinung zu bilden, bevor man aktionistische Entscheidungen trifft, finde ich eigentlich eine sehr schlaue Variante. Was natürlich muss man probieren, auch deeskalierend zu wirken. So ein Grundsatz der Krisenaktion ist eben, aus dem reagierenden Zustand in den agierenden Zustand zu kommen. Und das heißt also, man kann da nicht einfach nur rumsitzen. Aber das heißt also, man hätte eben auch als Bundesvorstand in dieser Situation klarer machen können, wir sind jetzt gerade nicht dabei, nichts zu tun, sondern wir sprechen gerade mit den Betroffenen. Und bitte halte den Ball flach, solange das noch nicht abgeklärt ist, weil wir dann nicht voreilig irgendwelche Leute verurteilen wollen, ja. Und ich denke also, wir dürfen als Partei oder auch als Vorstand nicht über jedes Stöckchen springen, das uns hingehalten wird. Und ich denke also, eine informierte Entscheidung ist in sehr vielen Fällen wichtig, wenn nicht in allen. Danke. Wir haben am Mikro den Flash. Ich möchte genau an der Stelle mal nachhaken, denn ich kann schon das nachvollziehen. Wir haben so einen gewissen, wie soll man sagen, so ein empörerisches Grundrauschen bei uns und alles Mögliche kocht. Aber eben genau davon haben sich Bombergate und Mollygate unterschieden. Und Personen, die im Rahmen dieser beiden Gates aktiv geworden sind, die sie zu verantworten haben, da hätte man meines Erachtens nach auch gar nicht mit klärenden Gesprächen da irgendwie diese Situation bereinigen können. Und deshalb würde ich gerne von euch beiden wissen, für die beiden Akteure bei Bombergate und Mollygate eine Ordnungsmaßnahme auszusprechen und darüber hinaus bei Anne Helm dafür zu sorgen, sofern das euch möglich gewesen wäre, dass sie nicht für uns auf der Europaliste kandidiert. Wäre das für euch, hättet ihr das getan? Nein. Also eine Europaliste, die wurde von dem Bundesparteitag beschlossen. Man kann, wenn man auf dieser Liste steht, nicht zurücktreten. Man kann, wenn man dann gewählt wurde, kann man sich entschließen, das Amt nicht anzutreten. Aber man kann von einer Liste nicht zurücktreten. Und davon abgesehen fand ich das durchaus. Also ich fand es auch in diesem Fall wichtig, sich erstmal über die Zusammenhänge zu informieren. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt mit Mollygate nicht so groß befasst, aber was ich so am Rande mitbekommen habe, war, dass dort nicht tatsächlich ein Molotow-Cocktail gegen die Polizeiwache, gegen die Botschaft geflogen ist, sondern denn sonst wäre es auch strafrechtlich verfolgt worden, genauso eben auch bei Bombergate. Das wurde nicht, die Ermittlungen wurden eingestellt, es hat dort kein Straftatsbestand vorgelegen. Die Anne hat sich entschuldigt, ihre Mitparlamentarier haben sich vor sie gestellt, und ich finde, ich habe es in meinem Blogpost geschrieben, wir können als Partei nicht erwarten, dass uns die Leute ernst nehmen, wenn wir überall Solidarität predigen, europaweit Asyl und Flüchtlinge und soziale Menschenrechte und Solidarität im öffentlichen Personennahverkehr, in dem alle ihren Beitrag dazu leisten. Und als Partei verhalten wir uns derart unsolidarisch. Wenn Menschen persönlich bedroht werden, finde ich, müssen wir uns vor sie stellen. Und selbst der rechtspopulistische Bürgermeister von Neukölln hat das geschafft. Dann finde ich, sollten die Piraten das erst recht tun. Also wir sollten nicht in einen Aktionismus verfallen. Absolut agreed. Ich muss mal kurz reingrätschen. Ich habe noch 3 Minuten für eine wichtige Nachricht. Happy Birthday, Kira. Ich hoffe, sie ist noch hier. Nein, sie hat disconnected für 3 Minuten. Dann wisst ihr trotzdem alle, dass wir Kira gratulieren hätten sollen, weil sie großartig ist und diesen Arsch aufreißt, weil Menschen bedenken für dieses Portal. Ja, go. Nochmal. Ich werde die Frage stellen, also wisst ihr, warum ich in der Piratenpartei bin? Mit Sicherheit wisst ihr das nicht. Also ich bin in der Piratenpartei, weil die anderen Parteien mich belogen haben. Und ich bin traurig, weil ich stelle fest, ich werde ja wieder belogen. Der Klim, der erzählt mir ja die ganze Zeit 3-mal um den heißen Brei herum. Der wusste nicht, was in Dresden passiert ist. Nur dummerweise, diese Anne Helm, die war so tätowiert, dass alle wussten, dass sie da ist. Sie hat mich belogen. Der Vorstand, der hat mich belogen, der hat gesagt, nee, die war das nicht. Später bin ich nochmal belogen von dem Vorstand. Und heute versucht man also hier, das Ganze zu relativieren. Ich will nur eins nicht. Nicht belogen werden. Ich mache jede Scheiße mit. Nur nicht belogen werden. Bitte. Ich kann dich total gut verstehen. Kannst du verstehen? Entschuldigung, du verstehst mich nicht. Scheiß verstehst du. Der ganze Name redet nicht. Scheiß. Ja, genau, das ist nicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollen. Also ich kann das total gut verstehen. Ich kann andererseits auch verstehen, dass wenn Menschen in der Ansicht, dass sie etwas anonym tun und nicht als Parteimitglied, sondern als Person und dann von Parteimitgliedern aus der Anonymität rausgezerrt werden und daraufhin von Nazis tatsächlich bedroht werden, das ist eine ganz andere Geschichte. Also tut mir leid, wenn Nazis bei mir vor der Tür stehen und mir die Wohnung aufbrechen wollen oder schon mal eingebrochen sind, da würde ich mir auch 1000-mal überlegen, ob ich das zugebe oder nicht. Gleichzeitig hat Anne aber sich auch entschuldigt und sie hat gesagt, dass es nicht das Schlauste war. Und ich denke, man muss da auch zustehen. Die Anne hat sich entschuldigt, nachdem sie den Lunder gesetzt hat, eingezündet hat und beinahe wäre die komplette Partei in die Luft gegangen. Und nachdem sie nicht mehr anderes machen könnte, hat sich entschuldigt. Und ich verstehe nicht, ich möchte kurz reingrätschen und Monopol, sorry. Aber ich möchte nicht weiter über Vorfälle in der Vergangenheit diskutieren. Ich glaube, sie dienen auch nur minimal dazu, irgendwie zu eruieren, wie wir uns als UFO verhalten würden. Ich würde gerne wieder zu Fragen zurückgehen, noch eine kurze Zeit lang, die wirklich uns und unser Verhalten, wenn wir UFOs werden, betreffen. Ansonsten muss ich irgendwie Prioritäten setzen. Ich habe mich bis heute in diese Sache gar nicht eingemischt. Ich habe auch kein Wort verloren. Aber wenn ich euch zwei höre, wie ihr um den heißen Preis rumredet, ja, ich reck mich nicht auf. Ihr zwei reckt mich auf. Interpretiert die Frage doch einfach so, ob wir in solchen Fällen mit einem raschen und entschiedenen Handeln, um weiteren Streit zu verhindern, rechnen können. Und dann habt ihr sie doch eigentlich schon beantwortet. Aber genau, die habe ich doch schon dreimal beantwortet. So schnell wie möglich mit dem Betroffenen sprechen, deeskalierend wirken und zwar so gut wie möglich intern und nicht nachher. Genau. Ich werde guten Teufel tun, um niemanden zu belügen. Ich tue das auch so als Mensch nicht. Ich möchte aber auch nicht den Pauschalvorwurf kriegen, dass der Vorstand irgendjemanden belügt. Also ich glaube, wir brauchen auch keine Leute im Vorstand, die probieren, es allen recht zu machen. Also das wird nie der Fall sein, dass wir es allen recht machen können. Es wird immer irgendwelche Leute geben, die Scheiße finden, was wir machen. Damit muss man leben. Sammy, eine zukunftsgerichtete Frage. Nee, ich stehe hier eigentlich nur, um Laura zu bitten, etwas langsamer bzw. deutlicher zu sprechen. Vielleicht bin es nur ich, aber es kommt manchmal sehr, sehr schlecht verständlich an. Du redest auch sehr schnell. Das war's eigentlich. Danke. Das stimmt. Danke für das Feedback. Das nehme ich Zeit meines Lebens und wahrscheinlich auch bis an mein Leben gerne hin. Erinnert mich daran, ich muss langsamer sprechen. Ich werde es dir immer wieder sagen. Okay, danke. Björn. Ja, Frage an Klim. Du hast dich ja gerade über den Umgangston beschwert. Finde ich ja eigentlich gut, also sich darüber zu beschweren. Aber ein bisschen seltsam. Es ist jetzt anderthalb Jahre her, da hatten wir das lustige Open Mind 13 Gate. Der Umgangston hat sich nicht verbessert. Da ist ein Account über Twitter und durchs Netz gehetzt worden und wirklich gehetzt worden. Und es wurde sich selber abgefeiert, weil man Druck ausgeübt hat auf einen, wie sich dann hinterher herausgerichtet hat, vermeintlich ein Fake-Account. Es werden Leute platt geklopft mit höflichen Worten. Die müssen gar nicht unhöflich sein. Von Leuten, die aus deinem Umfeld kommen. Wo Leute für einen Blogpost gegen die Quote einfach mal in Grund und Boden geschrieben werden oder einfach mal 280 Menschen in 24 Stunden kassieren. Du beschwerst dich bei dem Umfeld hier über den Ton, wenn jemand der Kragen platzt. Wie willst du das als Bufo machen, wenn du polarisierst, auf diese Art und Weise irgendwie diese Partei zusammenzuhalten? Guck mal, wie viele Kommentare, Tweets, Äußerungen du zu OM13-Gate von mir findest, dann hast du deine Antwort. Nämlich keine. Teilige mich einfach nicht daran und werde das auch weiterhin tun, solange es nicht explizit in einem Buch gefordert ist. Und jetzt glaube ich nicht von einem Buch gefordert, sich an einem Shitstorm zu beteiligen. Also ich war auch auf der Open Mind, war aber in einem anderen Slot parallel dazu, habe das erstmal gar nicht mitbekommen und ich habe mich an dieser Diskussion auch nicht beteiligt, weil tut mir leid, es gibt politische Dinge, die relevanter sind für uns auch als Partei. Ja, aber da sind Leute platt gemacht worden und das hat, glaube ich, jeder mitgekriegt, auch wenn ihr da nicht mitgemacht habt, ich weiß das. Aber Martin, du hast gerade gesagt, wenn wir Solidarität fordern, müssen wir die auch vorleben. Wo waren denn die Leute, die sich vor die anderen Leute hätten stellen müssen, als die auf die Fresse gekriegt haben? Ich habe das nicht mitbekommen, von daher kann ich dir das nicht sagen. Also wenn du dich dort ungerecht behandelt gefühlt hast, dann steht es dir frei, dich zu beschweren. Und ich erwarte auch bei den verschiedenen Institutionen, in den verschiedenen Ebenen in der Partei, dass die solche Beschwerden ernst nehmen und dass sie auch agieren. Also wir können nicht als Bundesvorstand sämtliche Mailinglisten verfolgen und wir werden auch nicht alle 30.000 Mitglieder auf Twitter folgen und mitkriegen, was dort geschieht. Also dann muss es eben entsprechend an das Gremium gemeldet werden und ich erwarte, dass das dort auch ernst genommen wird und entsprechend bewertet wird. Also ich kenne jetzt deine konkrete Situation nicht. Ich habe durchaus mitbekommen, später im Umfeld irgendwie von der Open Mind, was dort gelaufen ist, aber ich bin momentan zu wenig so informiert, um das abschließend zu bewerten. Es lief, was ich mitbekommen habe, nicht besonders sauber ab in beide Richtungen. Wenn dort Menschen den Grundkonsens verletzt haben, jemand bedroht haben, jemand persönlich angegriffen haben, persönlich beleidigt haben, dann finde ich auch, sollte das geahndet werden. Aber das ist nicht die Aufgabe des jetzigen Vorstands, Sachen zu ahnden, die vor anderthalb Jahren stattgefunden haben. Also, wenn wir jetzt auch noch sämtliche Gates aus den letzten zwei Jahren aufarbeiten wollen, tut mir leid, also da können wir die Partei gleich dicht machen. Ich finde, wir sollten uns mal in die Zukunft wenden und probieren, das in Zukunft besser zu machen. Das gilt für alle Seiten. Es könnte sein, dass der eine oder andere der Meinung ist, dass eure Ansicht zu einem vergangenen zu einer vergangenen Situation, die nicht hätte so eskalieren dürfen, möglicherweise einen Ausblick liefert auf zukünftige derartige Aktionen. Wäre das eine denkbare Interpretation für euch? Selbstverständlich ist es das, aber ich glaube, man muss da auch ein bisschen sehen, was Verantwortungsaufgabenbereich des Buchos ist. Ich werde mit Sicherheit alles dafür tun, die Gates und Shitstorms und was auch immer, das Diskussionsniveau vor allem in dieser Partei ein bisschen anzuheben. Wir werden aber auch als Bufo nicht dafür sorgen können, dass sich im Internet Menschen streiten und Menschen auf inakzeptable Art und Weise beschimpfen. Die Open Mind ist noch nicht mal eine Parteiveranstaltung. Und auch wenn da, glaube ich, viele Piraten auf beiden Seiten beteiligt waren, wir sind ja der Bundesvorstand, wir sind nicht die Erziehungsberechtigten dieser Menschen. Wir können da dann ein Statement dazu abgeben und sagen, so geht's nicht, und zwar von allen Seiten, und Fehlverhalten benennen und irgendwie um irgendwie Änderungen bitten. Aber wir haben ja keinerlei Handhabe dafür zu sorgen, dass Menschen sich anders verhalten. Also wir haben ja nicht als Buch irgendwelche Superpowers, um Leute fernsteuern zu können. Das leider nicht. Laura, sei froh, dass du nicht erziehungsberechtigt bist für Twitter. Martin. Ja, also was Baum gerade kommentiert hat, natürlich müssen wir aus der Vergangenheit lernen. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit sagen. Also wir müssen es in der Zukunft einfach besser machen, ja. Und wir können nicht die ganze Zeit so weitermachen und Streit eskalieren lassen. Es gibt einen bestimmten, auch niedergeschriebenen Konsens, wie man miteinander umzugehen hat in dieser Partei. Und wir müssen das verdammt nochmal endlich anwenden. Wir können so wie bisher nicht weitermachen. Dankeschön, Joachim. Ja, okay, ich habe es mit der nicht so sehr auf die Vergangenheit schauen auch nicht, aber dazu wurde eben was gesagt. Wenden wir uns also der Zukunft zu. Und zwar hat sich die SG Innerparteiliche Bildung gegründet. Haltet ihr das für notwendig und finanzierungswürdig oder eher nicht? Braucht die Partei so etwas? Also ich halte es für notwendig und auch gut so. Denn ich sehe, dass bei sehr vielen Debatten, die etwas mehr Informationen bedürfen, teilweise nicht auf Argumente eingegangen wird. Oder dass, also jetzt kürzlich bei dem Europawahlkampf, da gab es diese sexistischen Plakate aus Frankreich, die selbst die Franzosen nicht aufgehängt haben. Und dann wurde begonnen, darüber zu diskutieren, ja, wir haben ja in der Satzung und in Beschlüssen und sowas stehen, dass wir gegen Sexismus sind, aber jetzt müssen wir erstmal definieren, was Sexismus ist. Und also wenn das ernst gemeint ist, sehe ich dort ein Bildungsdefizit bei manchen Menschen. Also wir müssen so grundlegende Dinge, was ist Rassismus, was ist Sexismus, da müssen wir nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Und wenn Menschen nicht informiert sind, was das ist, dann müssen wir darüber reden. Dann müssen wir auch vor Ort gehen und Veranstaltungen machen, sodass wir bei den wichtigen Dingen in der Piratenpartei nicht immer bei Adam und Eva anfangen müssen, sondern dass wir da erstmal eine gemeinsame Basis haben. Könnte, wie fange ich diese Frage an? Ich habe bis vor einer vergleichsweise kurzen Zeit eigentlich wahrgenommen, dass wenn sich mal jemand in einer solchen Weise vergriffen hat, dass er dann mindestens in meinem persönlichen Umfeld zunächst freundlich darauf hingewiesen wurde. Dann waren 99% aller Fälle, so habe ich das nicht gemeint, erledigt. In dem übrigen 1% aller Fälle musste man dann nochmal ein bisschen genauer hinschauen und nochmal ein bisschen mehr reden. Und manchmal war dann jemand dabei, der auch sehr, sehr hartnäckig merkwürdigstes Zeug erzählt hat. In der Regel war das allerdings einfach dummes Geschwätz, wie man bei uns zu Hause sagt. Ich habe den Eindruck, dass durch sehr deutliche Töne eine gewisse Gegenbewegung an der Stelle einsetzt. Ist das möglich? Also ich frage jetzt speziell Laura im Sinne Feminismus und vielleicht Martin dich im Sinne Antifaschismus, dass Leute sich einfach nicht verstanden fühlen, indem was sie sagen oder tun, hart angegangen werden und dass sich dann eine Idee entwickelt, ich muss jetzt dagegen halten und das geht ja überhaupt nicht und dass dann Äußerungen fallen, zu denen diese Menschen im normalen Betriebszustand überhaupt niemals fähig wären. Ich habe Leute erlebt, die haben Ungeziefervergleiche gebracht, obwohl das die süßesten Kuschelbären sind, wenn du mit denen das persönlich gegenüberstehst. Machen wir da in der Kommunikation auch in dieser Richtung was falsch? Naja, das sind so. Sorry, Martin, mach den. Ja, das sind so Grundlagen, wie man miteinander spricht. Also wenn ich sage, du bist ein Arschloch, dann fühlst du dich zu Recht angegriffen. Das sollte man nicht tun. Nicht die Person angreifen oder kritisieren, sondern wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, was du tust, dann kann ich kritisieren diese Sache, die du tust. Also nicht irgendwie, du bist total scheiße, sondern du, ich finde es jetzt gerade nicht gut, was du da getan hast, aus diesen und diesen Gründen. Ja, auf die Art und Weise greife ich dich nicht persönlich an und ich kann auf der Sachebene argumentieren. Und sowas müssen wir viel öfter machen. Übrigens, was dort den Kommentar von Hans Wurst 35 angeht, 11piraten.de, da kannst du sehen, Ehrlichkeit, Anstand, Wahrhaftigkeit, Transparenz und Verantwortung, was wir da die letzten 3 Jahre gemacht haben. Also ich glaube, das spricht für sich. Die Antwort zur SG-Bildung von Laura steht noch. Finde ich grundsätzlich eine richtige Initiative und auch unterstützenswert. Das Thema Finanzierung ist ein bisschen eine Frage. Es gibt ja irgendwie auch den Teil IV, die sich ganz viel, die sich als quasi, Kannst du noch langsamer und deutlicher? Danke fürs Feedback, ich gebe Mühe, ja. Finde ich, also diese SG finde ich grundsätzlich absolut richtig wichtig und unterstützenswert. Es gab ja auch die Frage nach Finanzierung. Das ist natürlich immer ein bisschen die Frage, welche SG man warum mit Finanzierung ausstattet. Es gibt ja auch den sehr piratennahen Palmer e.V., der sich so ein bisschen als Nukleus einer möglichen Parteistiftung sieht und sehr viele Aktionen macht. Das sind alles Sachen, die ich auch als BUFO absolut unterstützen und bewerben würde. Dann nochmal kurz zu deinem Thema gerade. Kann es sein, dass wir in der Kommunikation Sachen falsch machen? Das kann sehr gut sein, ja. Wir sind halt alles auch nur Menschen. Ich habe wirklich mein beschäftigen mich schon relativ lange und sehr intensiv mit Themen, die oft kritisch gesehen werden, um das mal allgemein zu stellen. Und habe da, glaube ich, schon auch gelernt, da erstmal sehr, sehr weit auf Leute zuzugehen und eben nicht gleich in die Konfrontation zu gehen, sondern erstmal wirklich auch überdeutlich meine Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, weil oft ist ja so die Vorannahme, okay, da hat jemand eine Meinung, der will mir jetzt nur irgendwie sein Brett an den Kopf nageln. Und dann muss man auch irgendwie auf Leute eingehen. Ja, ich tue das gerne und habe auch das Gefühl, dass immer dann, wenn man da wirklich freiwillig gesprächsbereit ist, da die spannendsten Diskussionen zustande kommen. Hinweis. Ja, wir wissen jetzt alle, dass Laura einen Pling hat, wenn jemand was in den Chat postet. Wenn der Nächste etwas in den Chat postet, um das uns nochmal zu demonstrieren, dann darf er nicht mehr in den Chat posten. Slash. Sorry, ich war glaube ich der Jens ist von mir dran. Oh, Entschuldigung, dann die Jens. Genau, wäre auch schon von dem Joachim Jörns dran gewesen. Ja, ich hätte nochmal eine Frage zu dem Gate bei der Open Mind. Da habt ihr jetzt gesagt, ihr habt das ja gar nicht so richtig mitbekommen und so und das geht euch ja eigentlich auch gar nicht an und das stimmt ja auch. Aber wenn ihr im Bundesvorstand seid, als Geschäftsführer, ist das natürlich anders. Dann geht euch das natürlich sehr wohl was an, wenn in der Partei Streitigkeiten ausbrechen und die Partei eine schlechte Außenwirkung hat. Und deswegen nochmal ganz konkret die Nachfrage, wie würdet ihr euch denn in so einer Situation dann verhalten, wenn ihr im Bundesvorstand seid, weil da gilt ja nicht mehr die Ausrede, das habe ich halt alles gar nicht mitbekommen, weil wenn ich das als Bundesvorstand nicht mitbekomme, habe ich ja noch ein ganz anderes Problem. Deswegen nochmal ganz konkret die Frage halt, wie geht ihr mit solchen Situationen um, wenn ihr im Bundesvorstand seid? Ich habe das vorhin definitiv darauf auch bezogen, was würde ich tun, wenn ich Bufo wäre. Erstens, die Open Mind ist keine Parteiveranstaltung und wird in der Öffentlichkeit noch viel weniger als Parteiveranstaltung wahrgenommen. Auch das, da glaube ich, muss man so ein bisschen die Relation haben. Das war ein Gate auf Twitter, das war nichts, die Partei in irgendeiner Art maßgeblich in der Wählerschaft ja nach oben und unten gepusht hat. Man kann dazu Stellung beziehen, aber ja, wir kriegen gerade einen Chat gepostet, das wird durchgeführt von der Piratenpartei. Es ist trotzdem keine Parteiveranstaltung im Sinne eines Parteitags etc. Man kann dazu Stellung beziehen. Es ist eine Aufzeichnung. Alles, was ich vorhin gesagt habe, bezieht sich darauf, was würde ich tun, wenn ich Bufo wäre. Ja, also ich denke, wir haben das auch vorhin schon beantwortet. Also wenn eine neue Situation auftaucht, müssen wir sehr schnell mit den Betroffenen reden. Wir müssen uns ein umfangreiches Bild machen, keine voreiligen Schlüsse ziehen, über keine Stöckchen springen und dann gut informiert eine Entscheidung treffen. Dann ist jetzt Slash oder Slash. Genau. Ja, ein Blick in die Zukunft. Mich würde einfach mal interessieren, wie ihr euch als politische Geschäftsführer verhalten würdet, und zwar zu unserem Urkernthema, dem Urheberrecht. Ich umreiße dazu ganz kurz, wie da momentan Stand der Dinge ist. Es sieht so aus, dass zwei größten Bedrohungen im Bereich Urheberrecht TTIP und davor noch CETA sind. Diese beiden internationalen Abkommen werden noch dieses Jahr höchstwahrscheinlich beschieden. Wir werden ja sehen, ob die dann nun angenommen werden oder abgelehnt werden. Und danach wird es definitiv, egal wie diese Abstimmungen ausgehen werden, eine grundlegende Urheberrechtsreform auf EU-Ebene geben. Dazu gab es bereits schon seit Winter letzten Jahres Vorbereitungen. Es wurde eine Umfrage gestartet, die dank des Engagements von Internetaktivisten und Piraten von über 11.000 Leuten benutzt worden ist, oder die haben halt daran teilgenommen. Und intern, wie sieht es nun da aus? Die Julia Reder hat das als ihr Hauptthema herausgestellt. Also die möchte da im Wesentlichen sehr stark und intensiv dran arbeiten an dem Thema im EU-Parlament. Und intern sieht es weitergehend so aus. Wir haben mit Bruno Kramm natürlich einen super Themenbeauftragten, der die Sache auch weitermacht. Aber wir haben intern auch Probleme, denn es sieht so aus, dass die Mailingliste der AG Urheberrecht von einem Typen, der heißt Schommes, der kommt aus Berlin, seit mindestens 2 Jahren so kaputt getrollt ist, dass es die komplette AG Urheberrecht zum Erliegen gebracht hat. Und wir wissen, in den Piraten, da stecken viele Leute, die was von Urheberrecht verstehen, aber sie finden sich nicht institutionalisiert zusammen, weil da dieser Kyle Schommes ist und jeden ankeift, der gegen, der tatsächlich eine Piratenposition mal laut äußert. Und wie steht ihr als zukünftige politische Geschäftsführer dazu? Wie würdet ihr das, was würdet ihr konkret machen, damit die Piraten da in unserem Sinne Akzente setzen bei diesen politischen externen Geschehnissen mit Urheberrechtsreformen und so? Und natürlich auch die internationalen Abkommen. Na gut, dann fange ich an. Das sind ja jetzt verschiedene Themen. Also das eine ist, es ist ein Troll auf der Mailingliste. Es muss ermöglicht werden, dass über die Mailingliste wieder gearbeitet werden kann. Wenn man diesen Troll nicht sperren kann, kann es unter Umständen notwendig sein, die Mailingliste zu moderieren oder im Zweifelsfall auch als Arbeitsmittel intern eine Zeit lang zu machen. Also es muss die Arbeitsfähigkeit dieser AG wiederhergestellt werden. Und das andere hast du ja sehr richtig gesagt. Also wir haben den Bruno Gerd Kramm als Themenbeauftragten, wir haben die Julia Reder jetzt im Europaparlament. Alle Europakandidierenden hatten das Thema TTIP und CETA auf dem Schirm. Also natürlich stehen da alle Dinge zur Disposition. Wir haben das durch die Leaks von dem TPP, dem Transpazifischen Freihandelsabkommen, gesehen, dass die USA daran interessiert sind, das Urheberrecht von derzeit 70 Jahren auf 95 Jahre zu erhöhen, beziehungsweise auf 120 Jahre für noch nicht veröffentlichte Werke. Das ist natürlich nicht im Interesse der Piraten oder in dem, was wir in unserem Programm stehen haben. Und wir müssen auf allen Kanälen dort aktiv sein. Also ich denke, es ist sehr gut, dass die Julia jetzt im Europaparlament ist, denn auf diese Art und Weise hat sie Strukturen zur Verfügung, vielleicht auch gerade zusammen mit den Grünen. Da gibt es ja über den Jan-Philipp Albrecht beispielsweise auch jemand, der sehr aktiv in dem Thema ist. Aber sie kann auch die Informationen, die sie im Europaparlament hat, kann und wird sie auch in die Partei hineintragen, sodass wir also besser informiert sind. Der Bruno war bereits bei diesen Verhandlungen in den USA gewesen. Also ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg, und das ist ein Thema, das wir alle auf dem Schirm haben, und ich glaube nicht, dass wir da zu wenig tun. Laura. Große, vollumfängliche Frage. Klar, Urheberrecht ist wahnsinnig wichtiges Thema. Zugegebenermaßen nicht mein Spezialthema, obwohl ich im Bundestagswahlkampf da irgendwann mal, ich glaube, es war Landeswahlkampf, ein Podiums, nämlich einen Vortrag für Bruno übernommen habe und mich da auch deswegen sehr schnell letztlich eingearbeitet habe. Ich glaube, wir haben da wahnsinnig viele Experten dafür. Eine davon ist Julia, die den Job wahnsinnig gut macht. Ich sehe den Buch wieder in der Rolle, das zu stärken und vielleicht da die Aktivitäten ein bisschen zu bündeln, zu kanalisieren und eben auch nach außen dementsprechend das daraus zu machen. Ja. So, dann freue ich mich sehr, dass die letzte Frage dieses Abends eine inhaltliche Frage zu einem sogenannten Kernthema der Piraten ist. Und bedanke mich recht herzlich bei Laura und Martin für diesen langen und bestimmt nicht unanstrengenden Grillabend. Wir hatten in der Spitze ungefähr 130 Zuhörer. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Reichweite inzwischen erreicht. Ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, dass es am Mikrofon halbwegs zivilisiert abgelaufen ist. Ich bin traurig darüber, dass es parallel in unseren parteisemi-internen Medien nicht so zivilisiert abgelaufen ist. Und freue mich auch über die Zuhörenden, die da draußen 4 Stunden lang am Podcast durchgehalten haben. Dann bitte ich, die Aufnahmen zu beenden und